Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot das Beste und ein bisschen was vom Schlechtesten vom Jahr 2024. Und auch dieses Mal wieder mit zu Gast natürlich, wie es sich gehört, jedes Jahr, bis auf ein Jahr, da hat es nicht geklappt. Aber ansonsten immer eine Größe, eine stabile, innerhalb des Best-of-Podcasts, Tobi, der Arthouse-Tobi. Na hallo, ich freue mich wieder da sein zu dürfen. Ich freue mich auch sehr, dass es wieder klappt. Ich glaube, wir haben gerade vorher auch schon drüber gesprochen, das ist auch für mich immer die Lieblingsfolge des Jahres. Ich liebe das, einmal alles zu besprechen im Schnelldurchlauf, so schnell wie das halt ist. Ich meine, manchmal waren wir, glaube ich, 3 Stunden lang. Ja. Aber ja, ich freue mich auch immer sehr auf diese Folge, weil du natürlich auch immer ganz andere Sachen teilweise geguckt hast als ich. Und natürlich auch, ich merke schon, wir haben ja beide früher im Kino gearbeitet, ich mittlerweile nicht mehr, und ich merke schon, dass mir dadurch manchmal hier und da ein Input fehlt, also dass ich manche Sachen einfach nicht mitbekomme, gerade weil ich nicht mehr in unserem Arthouse-Kino sitze, wo wir halt auch einfach ein bisschen obskurere Sachen mal gespielt haben, wo aber manchmal halt echte Perlen dabei sind. Und das bekomme ich halt dann, also ich versuche ja wirklich up-to-date zu sein, aber manche Sachen bekomme ich einfach nicht mit. Oder aber die Gelegenheit, sie zu gucken, ist dann schon da. Man denkt mir so, ja, gehe ich jetzt extra ins Kino? Und das hat sich halt früher automatisch ergeben, wenn man einfach dort arbeitet. Dann ist man halt sowieso da und dann, ja, dann guckt man auch mal Sachen an, die man sonst nicht gucken würde. Ich habe allerdings dieses Jahr auch wenig Arthouse-Perlen gesehen, wie du das gerade so schön gesagt hast, weil ich auch nicht mehr wirklich viel in dem Kino bin. Ah, okay, okay. Im Arthouse-Kino. Ja. Deswegen einige Überraschungen werden wahrscheinlich fehlen, aber ich glaube. Das heißt, diese trotzdem Folge sprechen wir über unsere 10 Lieblings-Marvel-IPs. Oh Gott. Nee, also wie gesagt, wir haben ja da nie so eine richtige Struktur. Ne? Es ist ja immer so, also du hast, glaube ich, immer eine Top 10 wirklich, also wirklich von 10 bis 1 und 1 ist dein Lieblingsfilm des Jahres, ne? So ist das meistens. Ja, ich habe ein bisschen gecheatet dieses Jahr, weil es gab einfach so viele tolle Filme, deswegen gibt es ein paar Doppelbesetzungen. Ich glaube, du hast letztes Jahr auch schon gecheatet. Ich glaube, letztes Jahr gab es diese Doppelbesetzungen auch einmal oder zweimal. Ja, aber da erinnert sich keiner mehr dran. Also. Nee. Ist ja auch völlig legitim. Also ich sag's wirklich vorab, weil du hast gesagt, du hast eine sehr lange Liste. Ich glaube, das ist meine kürzeste Liste jemals für ein Best-of-Jahr. Okay. Ich muss sagen, ich habe mir dieses Jahr nicht so viel gefunden. Ich finde, also wir reden ja manchmal anfangs darüber, ob das ein gutes Kinojahr war oder nicht. Es gibt jedes Jahr extreme Perlen, absolut. Aber ich muss sagen, dieses Mal in der Masse habe ich dann so gemerkt, ich schreibe ja das ganze Jahr mit. Immer wenn ich halt was sehr gut finde, schreibe ich es in meine Liste. Und die ist, also ich habe nicht mal 10 in der besten Liste. Also es sind, ich habe nur 8 Filme oder so. Wo ich wirklich sage, okay, die sind für mich wirklich the peak. Ich habe dann noch eine Honorable Mention und so und ein paar. Und ich habe halt auch 3 Sachen, die ich ganz klar verpasst habe, vielleicht sogar mehr, je nachdem, was du nennst. Weil 3 weiß ich, die habe ich nicht gesehen und vielleicht wären die in dieser Top 10 drin. Kann ich mir bei 2 zumindest gut vorstellen. Genau, das heißt, vielleicht habe ich da einfach was verkackt. Ich glaube auf jeden Fall, weil ich fand, es war dieses Jahr ein sehr starkes Kinojahr tatsächlich. Okay. Also nicht nur, was Arthouse-Titel angeht, sondern auch, was Mainstream-Titel angeht. Aber ich weiß ja schon ein bisschen, was du so gut fandest und was du so ein bisschen schlecht fandest. Okay, durch okay, einen Letterboxd, deswegen. Hast du einmal durchgestalkt und dann, okay. Naja, ich sehe es ja immer live quasi. Ich liebe Letterboxd. Also normalerweise besprechen wir vorab immer, was so unsere Top 3 ist, damit wir uns nicht sofort den Wind aus den Segeln nehmen. Das haben wir jetzt vorher nicht gemacht, aber ich meine, wir dieses Jahr auch nicht, also keine Angst. Okay, weil ich ansonsten. Das ist schon mal vorweg, aber gut. Ansonsten, also du hast sehr viel, das würde ich einfach der Logik her vorschlagen, dass du den ersten Titel nennst, weil ja, du wirst wahrscheinlich eh öfter drankommen. Das heißt, ja. Macht es mehr Sinn, dass du anfängst und ich dann zwischendurch mal einstreue. Ach ja, ich habe auch was gesehen. Soll ich einfach mit meiner Nummer 10 mal anfangen? Ja, genau, das ist eigentlich immer schlau, dass wir bei dir bei unten anfangen, dann ist es im Regelfall ist deine 10 nicht meine 1, würde ich sagen. Also, ich gehe mal ganz, ganz. Ganz stark davon aus, dass meine 10 100% nicht deine Nummer 1 ist, weil es ist nämlich Terrifier 3. Ja, okay, nee, ich habe ihn nicht mal gesehen. Also ich bin mir der Reihe bewusst, aber habe keinen der Teile tatsächlich gesehen. Aber the stage is yours. Also für Gorehounds absolut fantastisch. Also das muss man diesen Film lassen. Und ich glaube, wer Terrifier nicht kennt, der hat, glaube ich, die letzten Jahre ein bisschen unter einem Stein geschlafen. Es ist die Slasher-Reihe schlechthin. Also Art der Clown ist der Mörder, der ist vielleicht übernatürlich, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Terrifier 3 macht das ein bisschen klarer. Ja, es geht im Grunde darum, dass ein als Clown verkleideter Mann Leute umbringt. Alles darum ist ganz furchtbar, weil die Story, die Damien Leone darum entwickelt, ist immer ganz, ganz langweilig und macht gar keinen Sinn. Aber immer wenn Art der Clown auf der Leinwand erscheint, macht es einfach Spaß. Es ist schwierig zu erklären für Leute, die Slasher-Filme nicht mögen, die Gewalt on Screen nicht mögen. Es ist immer sehr schwer zu erklären, dass es einfach nur Spaß ist und es einfach cool zu sehen ist, was die alles mit praktischen Effekten hinbekommen. Und das ist der Fun an diesen Filmen. Ich glaube, am ehesten wahrscheinlich für ein Mainstream-Publikum kann man es vergleichen mit sowas wie Final Destination rein, was den Spaß an Gewalt angeht. Also Final Destination lebt ja auch immer nur davon, das hat keine gute Story, die Charaktere sind hauchdünn geschrieben. Es geht nur darum, hey, wie kreativ oder wie unterhaltsam ist das jetzt, dass da jemand umgebracht wird gleich. Wobei natürlich Final Destination sehr in die CGI-Richtung an vielen Stellen geht. Ja. Aber ja, wahrscheinlich könnte man das für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung hat, was das soll, ich würde es damit wahrscheinlich so vergleichen von Unterhaltungsfaktor her. Ja, ich glaube auf jeden Fall, das trifft schon zu. Was halt noch zusätzlich draufkommt, ist, dass wirklich alles praktisch gemacht wurde. Also man sieht immer, dass es nicht echt ist. Und das ist ja auch wichtig bei so Slasher-Filmen, weil wenn ich möchte, dass ich super reale Morde sehe, dann gucke ich mir irgendwelche Snuff-Filme an. Darum geht es ja nicht. Sondern es geht einfach nur darum, hey, ich schaue hier einen Fun-Slasher mit einem lustigen, als Clown verkleideten, wie heißt er, David Howard Thornton. Mhm. Grandios in der Rolle, der ist ein perfekter Mime, also der Mörder spricht auch nicht. Mhm. Und er läuft halt immer rum und es ist witzig, es ist natürlich auch unfassbar brutal, aber halt in dieser, wie soll ich sagen, in dieser 70er, 80er Jahre Slasher-Weise, aber halt in der Neuzeit. Ich meine, aber die Optik ist, glaube ich, immer wie so ein, also ich sehe nur die Trailer und das sieht immer aus ein bisschen wie so ein, ja, ein bisschen Richtung Giallo, so ein bisschen diese italienischen Slasher-Filme früher. Also das Blut ist ultrarot, die Charaktere sind überzeichnet und manchmal jubelt man, wenn jetzt jemand eine Kettensäge in den Allerwertesten gesteckt bekommt. Und also es ist ein fantastischer Film. Ich sehe das auch, wie du so Standing Ovation machst beim Abspann, so dass du aufstehst im Kino als Einziger und dann so bravo. Und irgendwie hast du aber auch eine Kippe im Mund dabei, so richtig. Weiß ich nicht. Also richtig assi. Nee, man muss sagen, also du darfst nicht vergessen, das ist ja der dritte Teil. Teil 1 und Teil 2 hatten ein relativ, also zum dritten Teil jetzt, niedriges Budget von, ich glaube, nur 10.000 bis irgendwie 100.000 Dollar. Mhm. Und der dritte Teil hat jetzt, glaube ich, 2 Millionen Dollar Budget bekommen. Mhm. Und das merkt man diesem Film an. Okay. Es sieht besser aus, die Kills sind besser. Die Schauspieler nicht unbedingt, bis auf David Howard Thornton. Die Story ist immer noch genauso beschissen und es ist trotzdem ein Fest. Man muss das in einem vollen Kinosaal sehen, mit Leuten, die Bock drauf haben, weil dann wird gejubelt, geklatscht, dann wird dazu kommentiert und man darf diese Filme halt nicht zu ernst nehmen. Das ist der Punkt. Ja. Und Terrifier 3 hat für mich dieses Jahr tatsächlich das geliefert, was ich davon erwartet habe. Und ich hatte sehr viel Spaß. Okay. Ja, also wie gesagt, wie du richtig erkannt hast, habe ich gar nicht auf der Liste. Ich habe auch die anderen Teile nie gesehen. Und ich hatte halt immer, also ich habe so ein bisschen Review-mäßig das mitbekommen, die letzten Jahre. Die sind auch immer sehr lang, kann das sein? Also zumindest der zweite, glaube ich, war sehr lang. Ein Horrorfilm. Also man erwartet da eigentlich so 90 Minuten Slasher-Ding. Und der dauert über 2 Stunden oder so. Also Teil 2 war, glaube ich, 2,5 Stunden lang. Ja. Der dritte war jetzt 2 Stunden 10 zu lang. Wie gesagt, eine halbe Stunde lang war einfach nur Story mit der Protagonistin, die gespielt ist, übrigens von Lauren Lavera, glaube ich, spricht man sie aus. Noch nie gehört, aber ja. Nee, die spielt auch nirgendwo das jetzt mit, außer in den Terrifier-Filmen. Die ist immer Final Girl, die immer weiter überlebt, oder was? Die ist Final Girl seit Teil 2. Ach so, okay. Genau, seit Teil 2 entwickelt sich auch so eine Mythologie. Also Teil 1 ist ja eher so eine Fortführung von einem Kurzfilm, den der Regisseur gemacht hat. Und seit Teil 2 entwickelt sich halt so eine Mythologie um das Ganze rum. Und das ist alles totaler Quatsch. Aber und auch nicht das, worauf man sich freut, wenn man einen Terrifier-Film sieht. Wie gesagt, jedes Mal, wenn es um Story geht, dann ist man gelangweilt. Und dann kommt aber wieder eine Art der Clown Sequenz und dann ist man wieder völlig zufrieden. Okay. Also absolute Horror-Ikone, neue. David Howard Thornton macht einen perfekten Job als Art der Clown und den werden wir sicherlich die nächsten 10 bis 15 Jahre nicht mehr von den Straßen entfernen können, wenn Halloween ist als Kostüm. Ist, glaube ich, auch immer sehr lukrativ. Also beim dritten weiß ich es jetzt nicht sicher, beim zweiten wusste ich es. Also die sind halt gemessen daran, was sie gekostet haben, lächerlich lukrativ. Also eben, die spielen dann Millionen ein, kosten aber dann nur 10.000, was halt im Verhältnis völlig irre ist. Das schafft nicht mal Avatar, glaube ich, so rein vom Verhältnis her, was die Kosten angeht. Deswegen, glaube ich, werden die da auch immer weitermachen, solange das Team, das die halt macht, Bock hat. Ja, das also Terrifier 4 und 5 ist, glaube ich, bestätigt. Ah, okay. Ja, gut. Von dem her haben wir noch einiges an brutalen Kills zu erwarten auf der großen Leinwand. Ja, ja. Okay. Ich habe nichts beizusteuern, wie du hörst. Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, was ich jetzt nehme. Ich könnte mal was nehmen, was ich nicht geguckt habe. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du es vielleicht auch nicht gesehen hast. Weil da lief wahrscheinlich jetzt auch nicht in so vielen Kinos. Also ich habe ihn hier auch nicht mitbekommen, dass er lief. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach verpasst habe. In der Regel habe ich schon die Chance, das meiste zu sehen, was so Deutschlandstadt hat, kriege ich meistens irgendwo in der Stadt schon geliefert. Aber da habe ich es wirklich nicht mal mitbekommen, dass er lief, obwohl ich ihn auf meiner Liste hatte. Und zwar A Different Man. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Hast du gesehen? Okay. Leider nicht. Ich werde ihn am Samstag sehen. Ah, okay, ja. Weil hier ich erwische ihn hier auch nirgends mehr. Er läuft irgendwie auch nirgends mehr. Keine Ahnung, war dann scheinbar nur sehr begrenzt. Und du hast ihn auch nicht gesehen. Heimlich untergegangen. Kein Riesenerfolg, leider. Ich habe auch gehört, dass A24 ihn nicht so gepusht hat, wie sie sonst ihre Filme pushen. Nee. Trotz vieler Awards. Also Sebastian Stan hat ja in Berlin bei der Berlinale gewonnen. Der hat den Golden Globe, glaube ich, gewonnen, oder? Ist besser. Ich habe nicht verfolgt, was bei den Globes los war. Kann sein, weil die Globes sind irgendwie, also die waren immer lustig, aber ernst nehmen kann ich sie eh schon lange nicht mehr. Und deswegen weiß ich nicht, wer da. Aber ja, also vielleicht, ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Also ich weiß nur, dass ich habe viele Interviews gesehen, wo Sebastian Stan mit dem anderen Hauptdarsteller, von dem mir natürlich jetzt auch der Name entfallen ist, was natürlich nicht so geil ist, aber ist halt jetzt auch noch kein bekannter Darsteller. Aber Sebastian Stan spielt, also soweit ich das im Trailer verstanden habe, spielt er halt jemanden, der im Gesicht eine krasse Deformation hat oder wie auch immer man das nennt. Und das ist aber kein Special Effect oder so, so wie ich das zumindest verstehe, sondern es ist halt ein Mensch, der wirklich eine Condition hat, also etwas hat, wo sein Gesicht ja halt nicht klassisch, sage ich mal, wie ein menschliches Gesicht aussieht. Es klingt hart, das so zu sagen. Er hat schon Augen und so, aber es ist wirklich ein sehr großes Gesicht, also ein sehr großer Kopf auch dadurch. Und das ist, es ist eine Krankheit, die das ist. Und ja, ich glaube, ein Gendefekt oder so bei der Geburt schon. Und diese Interviews waren immer, finde ich, irgendwie sehr anrührend mit diesen anderen Menschen. Muss auch sagen, dass Sebastian Stan da sehr gut rüberkam, einfach in der Art, wie er auch in diesen Interviews zum Beispiel nicht für sich allein so das Spotlight immer genommen hat, sondern wirklich diesen anderen Menschen zu Wort kommen hat lassen. Und so wie ich das verstanden habe, ist das eben so ein bisschen, die beiden Leute spielen die gleiche Rolle im Film, nur dass der eine, glaube ich, eben, also der andere Typ, dessen Name ich nicht weiß, so sieht diese Rolle ursprünglich aus und dann unterzieht er sich einer Gesichtsoperation und sieht dann aus wie Sebastian Stan. So habe ich es im Trailer verstanden. Ich kann aber mich auch komplett irren. Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen anders. Ich habe eine Synopsis gelesen. Okay. Es ist quasi, Sebastian Stan hat auch diese Krankheit wie der andere Schauspieler. Mhm. Und der, also Sebastian Stan möchte, also hat halt die Möglichkeit, das zu unterdrücken durch Medikamente, durch Operationen oder irgendwas in die Richtung. Ich habe den Film natürlich nicht gesehen, aber das ist, wie ich es verstanden habe. Und er trifft dann auf diesen anderen, der ihm dann zeigt, dass es okay ist, als das zu leben, was man ist. Und der andere lässt es halt quasi zu, diese Krankheit. Deswegen sieht sein Gesicht so deformiert aus und lässt sich nicht behandeln. Mhm. Und Sebastian Stan hinterfragt dann quasi so seine Entscheidung, worum es ihm überhaupt geht im Leben. Ist irgendwie Äußerliches wichtig, etc. Genau, ich so gucke jetzt auch gerade nach, damit wir den Namen mal nennen. Adam Pearson heißt der andere Mensch, der andere Schauspieler, der eben, soweit ich weiß, auch vorher kein Schauspieler in dem Sinne war, zumindest. Also. Ich hab tatsächlich aber von einem Regisseur, wo ich denke, dass der in einem vorherigen Film mitgespielt hat in meiner Top-Liste dieses Jahr. Oh, okay, interessant. Okay, aber halt nicht in einem, als Hauptdarsteller oder was war das? Also, weil es ist natürlich schon eine Condition, also eine Krankheit oder wie auch immer, eine Erbkrankheit, wie auch immer, die er hat, die, also so blöd es klingt, aber es würde einem schon in Erinnerung bleiben. Es ist, er hat natürlich dadurch ein sehr eindrucksvolles Gesicht, sehr ausdrucksstark. Und deswegen, ja, keine Ahnung. Mir wäre noch nicht aufgefallen, dass ich ihn schon wo gesehen habe, aber in dem Film spielt halt auch Renate Reinsweh mit, die ich halt super liebe seit The Worst Person in the World. Und das dachte ich mir, okay, wenn die da auch noch mitspielt, dann hatte ich den halt auf meiner Liste, aber haben wir beide nicht gesehen. Okay. Nee, leider nicht. Aber das ist gut, dass wir das erwähnen, dass der auf unserer Watchlist stand, aber wir haben es leider nicht geschafft. Lief Ende Dezember scheinbar an, also oder 13. Dezember, Mitte Dezember, aber keine Ahnung, wo der lief. Er läuft jetzt schon nicht mehr und das wundert mich eigentlich, weil in der Regel kriegen solche Sachen dann zumindest in den Arthouse-Kinos dann immerhin so 4-5 Wochen. Ich habe nochmal geguckt vor 2 Tagen, ich habe ihn nirgends erwischt. Nee. Ja. Okay, gut, dann haben wir hier einfach was wir beide nicht geguckt haben. Was hast du noch? Was ich nicht geguckt habe, Moment. Ah, hier ist meine Liste. Also ich habe ganz viel nicht geschafft, weil ich fand, dieses Jahr war tatsächlich sehr, sehr stark. Ich habe zum Beispiel so Sachen wie The Fall Guy nicht gesehen. Oder habe ich auch nicht gesehen. Ja. Oder Twisters habe ich auch nicht gesehen, um jetzt mal die Mainstream-Sachen runterzurattern. Auch beides nicht gesehen, aber auch kein Interesse gehabt. Ich muss an der Stelle sagen, ich kenne eine Person, ich glaube, die hört meinen Podcast zwar nicht, aber wenn sie es hören würde, würde sie mich natürlich hassen dafür. Also sie weiß, glaube ich, dass ich den nicht geguckt habe, aber ich kenne eine Person, die The Fall Guy so geliebt hat, dass sie sich wirklich Merch davon gekauft hat. Also wirklich so. Wirklich? So, ja, so die haben sich so, wie heißt das, so College-Jacken? Kennst du diese Football-College-Jacken? Mhm, ich glaube, sie hat sich 2 bestellt mit verschiedenen, also mit den Aufschriften zu The Fall Guy. Und sie hat ihn, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, sie hat ihn im Kino allein, also mindestens 2-stellig gesehen. Also das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, 15 Mal vielleicht oder so. Und natürlich Wahnsinn. Dementsprechend oft jetzt auch. Und der Film ist ja eben letztes Jahr rausgekommen, im Sommer, glaube ich, oder so. Ja. Und sie hat ihn absolut geliebt, fand ihn super lustig und ist riesen Ryan Gosling-Fan durch den Film geworden. Hatte vorher gar nicht so die Beziehung zu Ryan Gosling. Hat danach die gesamte Filmografie von Ryan Gosling durchgeguckt, soweit ich das verfolgen konnte. Alles? Alles. Sie hat wirklich, also soweit ich das verfolgt habe, hat sie wirklich sich das akribisch vorgenommen und einfach alles geguckt, wo er je mitgespielt hat. Und das ist alles in dem letzten halben Jahr passiert. Also das ist immer eine große Folge. Mehr als zu respektieren, muss ich jetzt mal sagen. Wahnsinn, okay. Also Ryan Gosling hat gute Sachen gemacht, aber auch schlechte. Eben, also er ist ja schon so jemand, schon Hit and Miss. Also er macht schon viele coole Sachen, aber ich bin zum Beispiel jetzt kein Fan von Gangster Squad oder so. Also ist jetzt nicht so. Ja, sage, Gangster Squad war eher so ein bisschen, naja. Ja. Aber ja, das ist meine ganze Anekdote zu dem Film. Ah, interessant. Ja, nee, so eine interessante Anekdote habe ich nicht zu dem Film, weil ich habe es einfach nicht reingeschafft. Also von dem her, naja. Aber gut, gibt natürlich noch so Arthouse-Sachen, die man nicht gesehen hat, wie jetzt, was habe ich denn hier noch? May December habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht, aber der kam auch nur auf Netflix, oder? Also nee, den hat Netflix sich als Rechte gesichert und hat den dann in Deutschland nicht im Kino vermarktet, aber auch nicht auf die Plattform gehoben. Aber ich glaube schon, dass er im Kino lief, oder? Also er lief dann, irgendwann lief er hier schon, ja, das stimmt, aber lange verzögert, also extrem verzögert mit dem US-Release. Da eben hatte Netflix erstmal die Rechte gekauft, dann dachte ich, dann kommt er jetzt wohl auf Netflix, dann kam er nie und dann haben sie ihn irgendwann Monate später mal, also eben, habe ich leider auch nicht gesehen, aber da haben sie auch irgendwas mit dem Release richtig verkackt, also. Ja, gut, das ist halt, das ist die Kacke, wenn man Kino-Releases Streaming-Diensten überlässt, die meisten verkacken es. Ja. Ich glaube, Disney hat dieses Jahr so ein bisschen die Lektion gelernt und hat gemerkt, okay, eine Kinoauswertung ist auf jeden Fall sinnvoll für ihre Filme. Ja. Aber Netflix, not so much. Nee. Ja, ich meine, Netflix, also ich habe den Service auch schon, ich glaube, jetzt fast mehr als einem Jahr nicht mehr und es zieht mich auch nicht wirklich viel dahin zurück. Also. Nee, also alle Originals, die ich gesehen habe, was habe ich denn gesehen? Wie hieß sie denn? Also ich habe einen gesehen, aber den habe ich nicht über meinen Account gesehen. Und das ist in meiner sehr kurzen Liste der schlechtesten Filme des Jahres. It's What's Inside. Nee, Unfrosted. Das ist Unfrosted. Das ist Jerry Seinfelds Film. Den hat er gemacht und er spielt auch die Hauptrolle. Und ich habe mir dieses Jahr auch im Zuge dessen, ich glaube vorher oder danach erst, nee, ich glaube davor, habe ich mir Seinfeld auch komplett angeguckt, die ganze Serie, weil es ja immer so hieß, absoluter Comedy-Klassiker, muss man gesehen haben und so. Und ich habe die ganze Serie geguckt und ich könnte einen eigenen Podcast darüber machen, was ich von dieser Serie gehalten habe, aber auf jeden Fall habe ich sie nicht als den Klassiker empfunden, der er für viele Leute ist. Hat sich auch mit der Zeit zu tun, wann man das sieht. Aber ich habe es, also es war für mich auch schwer, an manchen Stellen diese Serie weiterzugucken. Ja. Aber ja, dann kam dieser Film von ihm raus und ich dachte mir, komm, jetzt gibst du dem nochmal eine Chance, weil das ist ja jetzt was Neues von ihm. Mhm. Vielleicht ist ja jetzt sein neuer Humor das, was ich feiere. Und es ist Katastrophe. Also es ist wirklich der schlechteste Film, den ich, dieses Jahr gesehen habe. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich vorher mir dachte, dass er schlecht ist. Ich hatte gehört, dass er kacke ist und dachte mir so, vielleicht ist es ja lustig kacke. Also, dass ich mir denke, wow, wie konnte man sowas machen? Klassisch Netflix, auch mit diesem Blank Check. Ja, mach mal. Hauptsache, wir können sagen, wir haben Jerry Seinfelds neuen Film produziert. Es geht um die Erfindung des Pop-Tarts. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist, glaube ich, in Deutschland nicht so wirklich groß. Amerikanische Toast-Ding, oder? Genau, das ist so im Grunde wie so eine Art Toast, wo halt drin so Marmelade, so süßes Zeug ist. Und das steckst du eben in den Toaster und kannst es dann einfach aufwärmen und hast dann wie so eine Apfeltasche oder sowas, kann man das nennen. Eine warme Apfeltasche. Und das eben wurde halt irgendwann in den USA erfunden und er erzählt so die fiktive Story, wie das angeblich erfunden wurde und übertreibt da auch völlig und alles ganz albern. Er ist, er arbeitet für eine große Frühstücksflockenfirma und die Konkurrenz, Kellogg's, glaube ich, sind die Konkurrenten oder er ist bei Kellogg's und die Konkurrenten sind jemand anders, keine Ahnung. Und dann ist da so eine weirde Rivalität, so wer erfindet das nächste tolle Frühstücksprodukt? Und es spielen natürlich dementsprechend bekannte Leute mit, weil es ist halt Jerry Seinfeld und alle wollen halt bei Jerry Seinfelds nächsten Ding mitmachen. Ja. Es ist überhaupt nicht witzig. Es gibt einen einzigen guten Gag oder einen Gag, den ich nicht wusste, dass er kommt, den ich dann lustig fand, weil er hat halt ein Cameo, er hat viele Cameos im Film. Und ein Cameo ist halt, für mich persönlich war das sehr gut. Ich weiß auch nicht, ob ich das vorwegnehme, weil es ist das einzig Gute, was er im Film ist. Also, ja, aber das könnte man sich auch auf YouTube raussuchen. Wird den irgendjemand gucken, also keine Ahnung. Genau, es ist als Cameo, du hast eigentlich recht, also als Cameo ist John Hamm drin aus Mad Men und er spielt wieder seine Rolle, Don Draper aus Mad Men. Also er macht einen Werbepitch im Film und ist auch noch ein anderer Darsteller aus Mad Men mit dabei, die Figur des Roger Sterling. Und die beiden haben so ein kurzes Pitch-Meeting, ich glaube mit der Konkurrenz oder mit ihm, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und das war halt so unerwartet, hey, in der Rolle des Don Draper wieder. Okay, das finde ich, da musste ich schon schmunzeln, das fand ich ganz lustig. Aber das ist halt der einzige Gag und der Film dauert, glaube ich, auch 2 Stunden oder sowas. Es ist lächerlich unwitzig. Es ist wirklich so, wie heißt sie auch, die eine, die immer in den ganzen unlustigen Komödien ist, Melissa McCarthy. Ist auch eine tragende Rolle in dem Film, was die eigentlich schon alles sagt. Sie hat auch eine gute Komödie. Ich glaube schon, dass ich will auch gar nicht annehmen, dass Melissa McCarthy nicht theoretisch gut schauspielern kann, Also sie hat sich halt einfach entschieden, irgendwann zu sagen, okay, ich krieg scheinbar viel angeboten, die, ich sag das jetzt extra so, wie die Rollen angelegt sind, die dicke Doofe zu sein, die immer laut schreit. Und das hat sie einfach embraced und gesagt, okay, gut, dann gebe ich mich dem hin, wenn mir Hollywood nichts anderes anbietet und mach das halt einfach. Und das ist in dem Film wieder das Gleiche auch. Sie ist einfach nur laut, nervig und von sich selbst eingenommen. Und das ist immer die gleiche Figur. Und daneben dann Jerry Seinfeld, der halt auch, das sage ich auch an der Stelle mal ganz klar, der kann halt gar nicht schauspielern. Der konnte auch in Seinfeld gar nicht schauspielern. Der Typ ist ein beschissener Schauspieler. Und das scheint irgendwie so sein Charme für manche zu sein, dass er immer so, dass du immer das Gefühl hast, du guckst gerade so ein B-Roll oder so eine Making-of-Szene, weil du immer nicht fassen kannst, dass das echte Take ist, das sie genommen haben. Also wo er immer so sich das Lachen manchmal verkneift. Das ist auch bei Seinfeld ganz schlimm, wenn er es nicht hinkriegt, sich das Lachen zu verkneifen. Und dann lassen sie das halt drin, weil, ist ja charmant, dass er fast lachen musste. Ich denke, aber also wenn ihr gar nicht versucht zu schauspielern, okay, dann halt nicht. Also ja ich glaube, also das ist ja der Charme an dem Ganzen. Das ist ja immer wie Saturday Night Live ist, wo sie dann irgendwie dagegen ankämpfen, dass sie drüber lachen müssen, weil sie die Sketche halt live vorführen. Ich glaube, das war ja immer so der Sinn hinter Seinfeld, ohne Serie gesehen zu haben. Aber bei Saturday Night Live verstehe ich diesen Charme, aber Seinfeld ist schon insofern also es war ja auch nicht die erste Sitcom oder sowas. Also Sitcoms haben ja eigentlich schon eine Welt, die sie aufbauen in diesen 20-Minuten-Folgen. Und die Welt ist in sich ja schon stringent. Und also für mich war es weird, dass es auch sich durchzieht durch die ganze Serie, so dass dass die Leute einfach ihre Rolle, also vor allem, es macht halt nicht jeder so. Also auf der anderen Seite hast du dann Julia Louis-Dreyfus, die auch großartig in Seinfeld ist, die einzig gute, wirklich interessante Figur in diesem ganzen Ding. Und die zieht halt ihre Rolle in der Regel auch durch. Die hat auch mal einen Schmunzler auf 10 Staffeln verteilt, auch ein paar. Oder auch hier die legendäre Figur, die alle feiern, hier George Costanza, das ist so, ja, das ist halt so die Figur, die glaube ich, am meisten Meme-Faktor bis heute hat aus Seinfeld. Und der spielt das komplett straight. Also der bricht mit seiner Figur in der Regel nicht, sondern der spielt das komplett straight durch. Und nur Seinfeld ist halt der dauernd so ich habe das hier nämlich mitgeschrieben, ne? Das ist nämlich ein Joke, den habe ich gerade mit Larry David hier hinter die Kulissen, haben wir gerade nochmal neu geschrieben. So, ich denke, was ist das denn? Hey, was gucke ich mir hier an? Und 10 Staffeln, ne? Also auch richtig lang. Also, ja. Ja, auch sehr beliebt, tatsächlich. Ja, absolut, gefeiert bis. Und wie gesagt, und dann habe ich Unfrosted gesehen und dachte mir, ja, okay, also es ist nicht nur, weil es daran liegt, dass es irgendwie 80er, 90er ist, die ich nicht verstehe. Ich verstehe Seinfelds Humor scheinbar generell nicht, weil ich finde ihn einfach nicht lustig. Und ja. Das ist ja auch okay. Das war das Einzige, was ich auf Netflix wirklich geguckt habe, glaube ich, dieses Jahr, weil ich das halt über einen anderen Account sehen konnte. Und Ich habe schon noch ein paar andere Sachen. Ja. Ich könnte zum Beispiel mit einem Highlight meines Jahres folgen, das ja. Tatsächlich auch eine Art von Flop war, aber allein durch das Erlebnis großartig war. Mhm. Und zwar habe ich das Netflix Original Spaceman gesehen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Adam Sandler, war das das? Korrekt. Okay, ja, dann habe ich da Adam Sandler in der Hauptrolle. Mhm. Ich war letztes Jahr, also 2024, auf der Berlinale und habe mir einfach Filme angeguckt. Mhm. Und nach einem langen, harten Tag hatte ich noch die Chance, okay, Spaceman, neuer Adam Sandler-Film, es soll ein Drama sein. Und in Dramarollen ist Adam Sandler ja in letzter Zeit doch eher positiv aufgefallen. Also dachte ich mir, okay, buche ich mal den Film. Mhm. Ich wusste nicht, dass das die Weltpremiere dieses Films ist. Das heißt, du standst am roten Teppich neben ihm und er sagt, hey, was machst du hier, Adam? Ich wollte hier einmal nur kurz meine Kinokarte lösen. Nicht so ganz, ja, ähnlich. Ich bin den ganzen Tag durch Berlin gefahren. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Filme geschaut. Und das war der letzte Film auch für mich auf der Berlinale, den ich noch gucken konnte. Und dann komme ich dahin in Pulli, chilliger Hose, weil was zieht man an, wenn man einfach in irgendwelchen random Kinos sitzt und Filme guckt. Ja, klar. Und dann komme ich da schon hin und denke mir, Mensch, hier ist aber viel Tamtam. Mhm. Überall Autos, Limousinen und dann muss man alles abgesperrt und ich musste einmal komplett um diesen Berliner Filmpalast, so wie das hieß, ich weiß es gar nicht mehr, rumgehen. Und dann, ja, vor Ticketholders bin ich in die Line gegangen. Und dann stand man da in so einem Glastunnel, der quasi neben der Anfahrt von den Limousinen war, wo die aussteigen, um über den roten Teppich zu gehen. Dieser Glastunnel endete dann am roten Teppich. Und dann stiegen da Stars nach Stars nach Stars aus. Und immer wenn ein Star fertig mit roten Teppich war, haben die quasi diesen Glastunnel geöffnet. Dann durfte man schnell über den roten Teppich ins Gebäude huschen und dann wurde wieder abgesperrt, damit die nächsten Stars drüber laufen können. Na krass. Und dann bin ich in Schlabberklamotten über diesen roten Teppich gelaufen. Irgendwelche Fotografen haben Fotos gemacht, weil ich glaube, die stehen da einfach und machen einfach Fotos von jedem, die nicht wissen, wer ist. Ja, das kann man doch sicher irgendwo noch anfordern. Ne? Da gibt es ja nicht immer so Plattformen, wo man dann so Getty Images. Also falls du dieses Foto irgendwo findest, lass es mir zukommen. jedenfalls war ich völlig überfordert mit dieser Situation. Ich war auf dem 2. Rang, also weiter oben. Ist ja eigentlich eine Theaterbühne. Und dann saß ich da. Und dann kam Adam, also Livestream vom roten Teppich, ist auf der Leinwand gespielt worden. Neben mir Damen in Abendkleid, Herren in Anzug. Und ich völlig fehl am Platz. Und dann kam Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano etc. Kamen alle rein. Der Regisseur selbst von dem Film standen dann auf der Bühne und haben sich hingesetzt. Ich saß direkt an der Balustrade und habe dann diesen Film angeschaut, habe Adam Sandler auf der Leinwand gesehen, habe dann über die Balustrade geguckt und habe quasi Adam Sandler auf den Oberkopf geschaut. Deswegen, ich kann mit sehr viel Stolz behaupten, ich habe einen Adam Sandler-Film mit Adam Sandler zusammen gesehen. Du hast eine Weltpremiere von dem Film gesehen. Also wenn es jetzt nicht gerade was ist, was der eigene Kumpel gemacht hat, ist es ja schon was man eigentlich selten im Leben erlebt, dass man eine Weltpremiere sieht. Allerdings, ja. Also es war ein Erlebnis. brauche ich, glaube ich, nicht nochmal. Aber naja, ich habe es gemacht und ja. War sehr witzig, war der Film selber war ein bisschen lame. Muss man nicht gesehen haben, ist, glaube ich, ein Film, wenn man hinguckt, dann ist er sofort vergessen. Deswegen würde ich auch gar nicht weiter über den Film reden. Genau, ich glaube, also parallel google ich tatsächlich und gucke gerade auf der Berlinale Premiere, wo sie da alle rumlaufen. Also ich glaube, du bist ja nicht dabei, weil ich glaube, sie haben nur die Stars fotografiert, das sind nur 50 Bilder. Ja. Aber die habe ich auf jeden Fall gefunden. ich habe den auch so am Rande mitbekommen. Ich habe wirklich schon wieder vergessen, dass der letztes Jahr war. Die Besetzung ist halt eigentlich gut. Also Carey Mulligan liebe ich absolut. Paul Dano ist eigentlich richtig gut. Isabella Rossellini sehe ich gerade. Ist ja auch eine absolute Ikone seit den David Lynch-Filmen und so. Die erwähne ich nachher auch nochmal, aber... Genau, also die Besetzung wäre super. Der Regisseur hat auch, glaube ich, Folgen von dieser HBO-Miniserie Chernobyl gemacht. Ah, der Chernobyl gemacht, ja. Genau, also da spricht jetzt nicht viel gegen erstmal, wenn man nur das so vorträgt. Ja, was schon eine Red Flag war tatsächlich, der Regisseur ist vor dem Film auf die Bühne gekommen und der war sehr, sehr verballert. Also er war offensichtlich vorher im Berliner Nachtleben unterwegs. Sorry, während du das sagst, gehe ich auf seine IMDb-Seite und sein offizielles Foto auf der IMDb-Seite ist er an irgendeiner Treppe eindeutig am Feiern und hat eine Flasche Bier in der Hand. Aber ja, das fand ich schon, also er stand da und hatte eigentlich keine Ahnung, wo er ist und hat irgendwas gelabert von wegen alles dazu und er will eigentlich feiern gehen. Sehr unsympathischer Typ. Ich glaube, dem ist der Erfolg ein bisschen zu Kopf gestiegen und ja, die ganzen Stars sind, glaube ich, an Bord gesprungen, weil er halt Chernobyl gemacht hat, die ja großartig sein soll, die Serie, aber der Film. Er hat auch bei Breaking Bad bei 3 Folgen Regie geführt, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, welche 3 Folgen, aber so der hat schon so ein paar Dinge auf seinem Repertoire, wo man sagt, okay, gut, also schade, dass ich jetzt nicht rauskriege, welche 3 Folgen. Ja, gut vor ihm, aber. Ja. In Staffel 2 doch steht hier, in Staffel 3. Und in Staffel 4 sogar auch noch mal hat er jeweils eine Folge Regie bei Breaking Bad geführt. Also keine Ahnung. Weird. Aber ja, ich habe auch nur gehört, dass der Film ein bisschen fad ist. Deswegen habe ich den einfach nicht verfolgt. Ja, er ist sehr langweilig. Carey Mulligan spielt leider wieder diese Rolle der trauernden Frau, die ihrem Mann quasi auf dem Leuchtturm stehend irgendwie in die Ferne guckend darauf wartet, dass er zurückkehrt. So ein bisschen ihre Paraderolle geworden. Sie kann halt wirklich sehr gut melancholisch traurig gucken. Also Carey Mulligan ist sehr gut darin, so zu gucken. Aber sie kann halt mehr. Ja, auf jeden Fall, ja. Und das ist halt ein bisschen, Paul Dano spielt eine Weltallspinne. Ich wollte gerade sagen, hier steht nämlich nur Synchronisation, er ist gar nicht im Film, okay. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich will eigentlich gar nicht so viel über diesen Film reden, weil der ist absolut irrelevant und Lass mal weitergehen. Okay, okay. Ich kann mir was nennen, was ich wirklich gut fand und sehr spät gesehen habe. Ich habe das wirklich sehr spontan noch nachgeholt, weil jetzt witzigerweise er auch auf Netflix kam. Also Netflix hat ihn halt lizenziert oder gebucht. Ist kein Netflix-Film, sondern ist auch A24. Und ich habe ihn wirklich erst zum Jahreswechsel dann random geguckt mit Freunden, als wir geguckt haben, lass uns Film schauen, was sollen wir schauen? Und die hatten auch Netflix. Und dann kam der Film, ist aufgeploppt und ich so, hey, den wollte ich die ganze Zeit sehen, lass doch den bitte gucken. Und zwar Civil War. Ich weiß nicht, ob er bei dir in der Top 10 ist. Er hat es nicht geschafft, aber er ist in meinen Honorable Mentions. Ich mochte ihn wirklich sehr gern. Also ist kein perfekter Film, er hat definitiv auch Dinge, wo man, ich glaube, es ist ein Film, den kann man sehr gut auch kritisieren. Es gibt ganz klar auch Dinge, wo ich sage, okay, ja, da hat er jetzt nicht seine Stärken, aber der Film hatte eine Atmosphäre, die ich so geil fand und so stark. Ja. Dass er einfach in meine Favorites dieses Jahr gekommen ist. Ich fand den Blickwinkel interessant tatsächlich. Eben, vielleicht, auch das, ja. Vielleicht fasst du erstmal zusammen, worum es geht. Ja. Genau, also der Film ist von Alex Garland, generell ein Regisseur und auch Drehbuchautor, den wir ja beide, glaube ich, immer wieder Sachen von ihm sehen die letzten Jahre. Hat damals 28 Days Later das Drehbuch geschrieben und auch das Buch zu The Beach, wenn ich mich nicht täusche, und auch dann das Drehbuch dazu. Und ist dann irgendwann auch Regisseur geworden und hat eben Sachen wie Ex Machina gemacht und so. Also wirklich Filme, wo ich sage, okay, die mag ich sehr, sehr gern, die sehe ich gern. Und deswegen ist Alex Garland eigentlich jemand, den ich auch verfolge und sage, okay, wenn der was macht, habe ich Bock drauf. Und Civil War war wieder so klassischer Fall. Ich habe den irgendwie verpasst. Ich weiß schon, dass der lief irgendwie hatte ich vielleicht zu der Zeit gerade keinen Bock, ins Kino zu gehen, und dann habe ich den irgendwie komplett verpasst. Und genau, es geht um eine, also das Ganze spielt in einem dystopischen, fiktiven Amerika, aber schon eher so in unserer Zeit, also technologisch sind wir jetzt hier nicht weit in der Zukunft oder so, aber es herrscht, wie der Titel schon sagt, Bürgerkrieg in den USA. Das Ganze wirkt sehr klar inspiriert von diesen Fällen, die es am 6. Januar damals gab, als das Kapitol gestürmt wurde von Trump-Anhängern. Ich weiß nicht, ob das offiziell die Inspiration ist, aber es passt dazu sehr, sehr gut. Also man hat auch das sofort so im Hinterkopf, finde ich, diese Bilder. Das und deswegen stimmt, wirkt es einfach wie ein Film, den man entweder sehr zeitnah gemacht hat oder es ist manchmal, ja, Art imitates Life, Life imitates Art. Manchmal ist es halt einfach so, dass sowas schon in Arbeit war und dann kommt es einfach zur passenden Zeit raus. Und wir verfolgen den ganzen Bürgerkrieg aus Sicht von Reportern und zwar von Kriegsfotografen, die natürlich dann eben durch die USA reisen und das alles festhalten. Und unsere Hauptfigur ist Kirsten Dunst, eine ihrer besten Darbietungen, finde ich, die ich je gesehen habe. Also ist generell eine gute Schauspielerin, die immer wieder starke Sachen gemacht hat über ihre Karriere hinweg. Ich glaube, die meisten kennen sie halt nur so für die Spider-Man-Filme. Aber die hat eigentlich schon seit sie jung ist immer wieder starke Sachen gemacht, wie The Virgin Suicides und so. Interview mit einem Vampir, Melancholia. Genau, war ja wirklich noch ein Kind, ja. Also aber eben, und sie ist unsere Hauptfigur, ist eben auch Kriegsfotografin. Und dann hat sie so ein kleineres Team. Eben, sie ist mit einem Journalisten unterwegs, der meistens so die Interviews führt. Und ihre Mission, das kann man schon sagen, zu Beginn des Films ist, sie wollen ja nach Washington D.C. durchkommen, wo eben der Bürgerkrieg ganz besonders angeheizt ist, und wollen den noch aktuell amtierenden Präsidenten der USA interviewen, gespielt von Nick Offerman in einer kleinen Nebenrolle, den viele, glaube ich, aus Parks and Recreation kennen. Und wir kriegen nie eine Erklärung, wie es zu all dem gekommen ist so richtig. Also wir kriegen eben nur mit, dass zum Beispiel der Präsident seine dritte Amtszeit aktuell hat, was ja nicht geht eigentlich in den USA. Okay, warum hat der eine dritte Amtszeit? Und es gibt eben zwei verfeindete Lager, so klassisch, wie das halt damals auch im amerikanischen Bürgerkrieg war. Also es gibt zwei Lager. Drei, glaube ich. Gibt es sogar drei? Also ich habe eher nur, ja, okay, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, die Fraktionen, aber irgendwas mit der Florida, nicht Foundation, aber irgendwie, ich glaube, Florida kommt im Titel der einen Fraktion vor. Das ist sehr wirr auf jeden Fall. Absolut. Aber und der Film erklärt sich auch nicht. Und wir kriegen auch nie eine Erklärung, wie der Bürgerkrieg entstanden ist. Und der Film lebt schon sehr von seinen Vibes, wie man so klassisch sagen würde. Es ist sehr angespannt die ganze Zeit. Es ist sehr dramatisch und auch sehr hart in der Art, wie es seine, sag ich mal, Action-Sequenzen darstellt. Also es ist nicht verglorifiziert, schön, oh, jetzt explodiert da schön was mit Funken, sondern es wirkt wirklich wie, als wenn wir einen, also ich finde, sie haben sehr, sehr gut dieses Feeling eingefangen, wie man es sich vorstellen würde, als Kriegsfotograf durch ein Kriegsgebiet zu laufen. Also es ist wirklich, du hast jede Sekunde das Gefühl, es könnte jederzeit jeder sterben, der in diesem Film rumläuft, also weil einfach hier irgendwo Querschläger oder plötzlich wird auf irgendwen geschossen. Und das ist im Grunde das ganze Setting und das ist auch so der Film. Und der Film hat auf jeden Fall, klar, er hat jetzt nicht Charaktere, die super komplex gezeichnet sind. Also wir haben nicht das Gefühl, oh, ich weiß jetzt total, was Kirsten Dunst für ein Mensch ist oder sowas. Aber das, was ihr gegeben wird, spielt sie halt trotzdem super. Was ich so fantastisch dran fand, war ja, dass es, also man guckt den Trailer und denkt, okay, das ist so ein Film, wo jetzt quasi die Konservativen die USA übernommen haben. Wie du schon sagst, es erinnert halt ein bisschen an diesen Sturm aufs Kapitol. Ja. Und die liberaleren Menschen halt dagegen ankämpfen. Das ist der Civil War dann. Und da schickt man jetzt Kriegsfotografen rein. Nee, da geht's gar nicht drum. Und deswegen thematisiert der Film auch gar nicht, warum jetzt dieser Bürgerkrieg ausgebrochen ist in den USA. Es geht eher darum, was bringt einem diese journalistische Leistung von Menschen, die in Kriegsgebieten sind, die schockierendsten Fotos machen, bringt das was für die Menschheit? Ist der Sinn dahinter? Lohnt sich das überhaupt? Oder ist es nur Sensationsgier? Das sind halt extrem interessante Fragen, die der Film halt stellt und wo er auch keine Antworten drüber liefert. Aber es ist ein krasser Ansatz, finde ich. Aber auch ein bisschen seine größte Schwäche. Es ist halt auch sehr kritisch gegenüber Kriegsfotografen. Also das halt schon sehr klar mit. So gibt es nicht Momente, wo man vielleicht nicht mehr ein Foto macht, sondern einfach erste Hilfe leistet. So, also das stellt der Film, finde ich, sehr, sehr klar in den Raum, solche Momente. Und also ab welchem Punkt ist es einfach nur noch, ich fange jetzt Leid ein, weil das halt ein starkes Bild ist, aber damit transportiere ich eigentlich nichts mehr, was jetzt noch transportiert werden muss. Und es gibt solche Fotografien. Also ich denke an ein berühmtes Bild, glaube ich, aus dem Vietnamkrieg, wo ein Mädchen, was komplett nackt, völlig verletzt, überall Wunden, im Grunde auf die Kamera zuläuft, so eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Und das ist ein super eindrucksvolles Bild. Die Frage ist nur so, wenn man mal versucht, sich vorzustellen, der Mensch, der in diesem Moment da steht und diese Kamera hält und dieses Foto macht, vielleicht hat er auch direkt die Sekunde danach geholfen, aber er hat sich trotzdem entschieden, zuerst dieses Foto zu machen. Ja. Und ich glaube, vielleicht haben manche Leute das Gefühl, dass der Film so Anti-Journalismus ist. Das finde ich jetzt nicht, aber er stellt halt schon die Frage, wo ist so die Grenze, was darf ich noch darstellen oder wo ist überhaupt noch der Mehrwert, das darzustellen, wie du sagst. Und ja. Ich find, aber der Film gibt halt auch Antworten, sondern er lässt dich halt mit diesen Fragen einfach zurück. Ja. Wie ein anderer Film auch, den ich nachher noch erwähnen werde. Du wahrscheinlich auch, aber schauen wir mal. Gucken wir mal. Aber ich finde, wie gesagt, es ist halt, er zieht halt sehr viele Parallelen zu, wie es halt aktuell ist. Viele zücken erst ihr Handy und filmen alles, anstatt zu helfen. Und ja, was ist der Mehrwert davon? Bringt's was? Ich meine, Fotos wie der Mann, der vor dem Panzer steht in China, als die ganzen Demonstrierenden niedergeschossen haben. Solche Fotos bringen was. Oder auch dieses Mädchen, das die Straße langläuft, nackt und halb verbrannt. Das bringt was, um die Schrecken des Krieges zu zeigen und halt Menschen nahezubringen, wie furchtbar das eigentlich ist, was da alles passiert. Aber was zählt mehr? Ja, die Frage ist eben, kann man vorher sicher sagen, hat das jetzt was gebracht oder halte ich da nicht drauf? Ja. Klar, wenn's, vor allem wenn es Kriegsverbrechen sind, so wie mit diesem Mann, der da vor diesem Panzer steht damals, so eben, damit dokumentierst, du lieferst damit ja auch Beweise für gewisse Dinge. Also das ist ja auch so ein bisschen was mitschwingen. Manche Dinge muss man festhalten und du musst derjenige sein, der das fotografiert. Ja. Auch wenn es gerade ein Verbrechen ist, was du festhältst oder du hältst den Tod von einem Menschen fest. Aber es kann halt hinterher relevant sein, um Dinge einzuordnen. Eben, du lieferst potenziell Beweise für die Geschichte. Also, brauchen wir gar nicht erst von Anfang. Aber wenn man allein davon ausgeht, die Fotos, die gemacht wurden in KZs, nachdem die KZs befreit wurden, es ist wichtig, dass jemand das gemacht hat. Das sind grauenhafte Bilder. Aber stell dir vor, man hätte das nicht gemacht und man hätte da nie, also das ist für Leute anders, wenn du Fotobeweise hast, Videobeweise, das wirkt anders auf einen Menschen, als wenn du ihm einfach eine Zahl hinlegst und sagst, ja, es gab hier Menschen, Leichenberge von Menschen. Ja, ja, schon. Aber wenn du das einmal auf einem Bild siehst, hat das eine ganz andere Wirkung. Absolut, absolut. Ja. Aber wie gesagt, sehr interessanter Film. Aber also hat es bei mir nicht in die Top geschafft, bei dir schon. Ja, ich habe ja nur 8 oder so in meiner Top-Liste und das war einer von den 8. Ich sag doch, den fand ich schon sehr, also allein die Atmosphäre, die er schafft in diesem Film, ist so stark und so, boah, ich habe wirklich, das ist wirklich so einer, wo man so die Fäuste ballt die ganze Zeit und sich denkt, boah, fuck, wie geht's jetzt weiter? Ja. Ja. Ich erinnere an die Jesse Plemons-Szene, ich glaube, das ist auch im Trailer zu sehen. Ja. Also Frau und Mann übrigens, er ist ja mit Kirsten Dunst zusammen. Ja. Aber fantastische Szene. Was ich dem Film ein bisschen vorwerf, ist, dass es hat mir ein Arbeitskollege so formuliert, mir war das selbst nicht so bewusst, bis er es gesagt hat. Das war dann, er ist schon sehr episodenhaft. Ja, ja, absolut. Es ist ja also, wirklich, es ist ein Roadtrip von Kriegsfotografen. Genau, und ich hätte mir ein bisschen mehr Kohärenz, glaube ich, gewünscht. Dass es einfach eine Geschichte ist, die sich halt von dem einen zum anderen entwickelt, aber es ist tatsächlich hier this and that und jetzt hast du alles, was du brauchst, viel Spaß damit. Das kannst du dir selber zusammendenken. Ja. Deswegen hat es bei mir nicht für meine Top, also Semi-Top 10 gereicht, aber auf jeden Fall fantastischer Film und sehr sehenswert. Eine Anekdote, die ich noch erwähne, weil einen Kritikpunkt muss ich an Civil War anbringen, es hat nichts mit dem Film an sich zu tun, sondern mit der Werbekampagne und wir sind ja große A24-Fans und lieben viele Sachen, die dieses Studio macht, aber das muss ich einfach kurz erwähnen, weil ich das auch wirklich unter aller Sau fand. Civil War hat ganz normal halt seine Filmposter bekommen, seine Werbekampagne und dann haben relativ schnell Leute gesagt, hey, diese Bilder, die sehen KI-generiert aus und das hat man daran feststellen können, dass sie haben halt berühmte Orte in den USA genommen, zum Beispiel Las Vegas, so den großen Las Vegas Strip, wo die ganzen Hotels und Casinos sind, und haben das aber alles ganz verwüstet gezeigt und kaputt eben, wie in einem Kriegsgebiet. Und du hast aber gesehen, also Leute, die sich da auskennen in den Orten, haben gemerkt, hey, das macht keinen Sinn, wo das Hotel steht und das da direkt daneben steht nicht das und das. Und das ist eindeutig, also wer auch immer das gemacht hat, das kann wahrscheinlich kein Mensch, weil warum solltest du als Mensch das falsch angehen und das falsch geografisch darstellen? Es gab auch ein anderes Bild, wo, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, aber da gibt es zwei berühmte Türme und die stehen auf einer Seite des Flusses und das Bild ist so primär, zeigt das so einen Fluss, dieses Poster. Und in diesem Poster sind die Türme plötzlich auf zwei verschiedenen Seiten der Flüsse. So, also wo du halt sagst, hä? Warum? Also, was, also dann, ja. Ich glaube, es war dann relativ bestätigt, dass es tatsächlich KI mit KI mit generiert wurde. Und da muss ich echt sagen, finde ich krass, vor allem von einem Studio, was eigentlich so ein Image hat von, ja, wir machen hier Kunst und es geht jetzt auch nicht darum, immer die größten Filme zu machen, sondern halt, wir wollen einfach tolle Filme machen. Klar, das ist ein Business, das soll sich immer noch finanzieren. Aber dass man anfängt, Filmposter mit KI-Hilfe zu generieren, sorry, das fand ich echt so scheiße, deswegen will ich es auch nochmal erwähnen. Und ich bin mir da relativ sicher, dass das auch so bestätigt wurde, dass das halt, ja. Also es ist halt leider ein Problem, mit dem wir uns öfter rumschlagen müssen. Ich meine, es ist so dumm, dass man menschliche Kreativität mit KI ersetzt. Ich meine, wem hilft es? Es hilft niemandem, außer irgendwelchen reichen Arschlöchern Kohle zu sparen. Ja, ganz genau. Und spart einfach nur Geld. Also es gibt einen anderen Film, den werde ich hier nicht erwähnen, der das auch in eine gewisse Art und Weise eingebaut hat. Das ist ein Horrorfilm. Ich meine, glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Das, ja, Film, aber ich möchte ihn nicht erwähnen, um dem keine Werbung zu geben. Ja. Deswegen, ich bin da tatsächlich, KI hat in kreativen Bereichen nichts zu suchen. Ja. Dafür sind die Menschen da. Das ist das, was uns ausmacht. KI sollte das Leben leichter machen, aber nicht an Stellen, wo es halt darum geht, kreativ zu sein. Also wenn du die Kreativität leichter machst, dann mach in Zukunft auch nur noch, keine Ahnung, Mr. Beast YouTube-Thumbnails. Okay, das ist ganz genau. Cool. Und so sieht es halt auch aus. Also, Naja. Übrigens, der Film, den wir jetzt nicht erwähnen, ich wollte den gerne sehen und habe dann aber auch mitbekommen, dass da Elemente im Film KI generiert sind, weil der Film klang cool, ich hatte da Bock drauf und ich habe den bis heute auch nicht gesehen, weil mich das irgendwie, ist mir das sauer aufgestoßen. Ich dachte mir so, nee, vielleicht sehe ich den irgendwann noch, aber dafür gehe ich jetzt nicht ins Kino, wenn die sowas machen. Also das fand ich auch irgendwie... Ja, vor allem sind es halt Dinge, die man halt, glaube ich, jetzt sehr einfach selbst machen kann einfach. Ja, nee. Aber ja, gut. Versteht man nicht. Deswegen... nicht in meiner Top 10 und wird auch nicht erwähnt. Ja. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal hier ein bisschen mit den Top 10 bzw. Top 8 ein bisschen loslegen. Wir reden schon so lang und haben jetzt jeweils einen Platz erledigt. Ja, hau rein. Soll ich mal meine Top 9 raushauen? Ja, mach mal. Das sind nämlich zwei Filme. Okay. Das ist Conclave und La Chimera. Okay, den ersten wollte ich gerne sehen, habe ich aber auch nicht so richtig mitbekommen, gebe ich zu. Und den zweiten, La Chimera, es klingelt gerade nicht mehr. Muss ich jetzt googeln, während du erzählst? Ja, also dann fange ich mal mit Conclave an. Mhm. Conclave, super spannender, ich nenne es mal Polit-Thriller, über die Papstwahl in Rom. Es spielt mit Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini. Hier ist sie wieder. Inszeniert von Edward Berger, der im Westen nichts Neues gemacht hat, den besten fremdsprachigen Film Oscar nach Deutschland gebracht hat und gezeigt hat, dass Deutschland doch auch Kino kann, wenn es leider von Streamingdiensten nur subventioniert wird. Absolut spannender Thriller, über 2 Stunden lang. Ist man furchtbar gut unterhalten, er ist perfekt inszeniert, perfekt gespielt. Man kann es gar nicht glauben, es hört sich so unfassbar trocken an, dieses Thema. Es geht wirklich nur um Intrigen innerhalb des Vatikans in einem Gebiet, dass man so, das gar nicht in die Außenwelt dringt, weil der Vatikan das ja sehr geschlossen hält und seine Regeln und seine, ist auch eine Buchverfilmung. Das geht einzige, um eine Papstwahl, ne? Nur damit vielleicht. Genau, also der Papst stirbt. Sein engster Vertrauter muss das Konklave, also die neue Papstwahl, leiten. Während der Papstwahl wird quasi der ganze Vatikan abgeschlossen. Alle Kardinäle, die es gibt, werden in den Vatikan verfrachtet und müssen dann den Papst wählen. in mehreren Runden. Erst wenn eine absolute Mehrheit, glaube ich, so war das, erreicht wird, dann ist der neue Papst gewählt. Und es kommt halt eine Wildcard dazu. Ein Kardinal, den so niemand kannte, der ist einfach da. Und dann tauchen dann Intrigen auf und Machtspiele, Ränkeschmiede. Es ist wirklich, ich werde dem gar nicht gerecht, wie ich es erzähle. Er ist wirklich, also visuell fantastisch. Die Musik ist toll. Die Schauspieler, wie gesagt, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini. Es ist wirklich ein verdammt unterhaltsamer Film über die 2 Stunden. Über das Ende kann man sich streiten. Ich fand es jetzt so semi, weil der ganze Film war eher ambivalent. Das Ende haut da ein bisschen so mit dem Hammer auf den Nagel drauf, um das irgendwie in feuchte Tücher zu bringen. Aber ja, absolut fantastischer Film. Läuft, glaube ich, auch noch in vielen Kinos. Wer das jetzt noch hört, also schaut den euch an. Der ist wirklich für einen unterhaltsamen Abend sehr, sehr gut geeignet. Ja, ich hab den so ein bisschen mitbekommen, also auch nicht groß, ich weiß auch nicht, ob ich dann manchmal irgendwie nicht die richtigen Kanäle nutze, aber ich habe jetzt nicht eine riesen Kampagne dafür gesehen, aber habe ihn dann schon mitbekommen und dachte mir, okay, super Besetzung, aber eben das Thema hat mich halt so gar nicht angesprochen. Also ich dachte mir so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt einen Bock habe auf einen Film irgendwie über die Papstwahl und so. Also es gibt ja immer, das Thema ist ja immer mal wieder, gibt's da so Filme, die so ein bisschen... Also ich hatte zuerst den Eindruck, vielleicht ist es so, oh, das soll das so entmystifizieren, aber gleichzeitig total spannend machen. Und vielleicht wirkt es dann auch so an den Haaren herbeigezogen, à la Da Vinci Code oder die Päpstin, die es ja auch mal gab vor vielen Jahren, diesen Film. Und deswegen, ich bin deswegen nicht rein, weil ich einfach nicht wirklich aus den Trailern super schlau wurde, ob das jetzt was für mich ist. Ich glaube, er würde dir gefallen. Er ist quasi wie Da Vinci Code und Sakrileg und sowas, aber geerdet. Also nicht mit einem super krassen Plot-Twist am Ende oder so, sondern einfach nur in dieser Welt, von der man eigentlich fast nichts weiß, weil das alles so verschlossen ist. Und man guckt so hinter die verschlossenen Türen und merkt, das sind, weißt du, die geben sich nach außen immer als Glaubensmänner und Männer Gottes. Also ich sage jetzt bewusst Männer, weil es eigentlich hauptsächlich Männer sind. Ja, Kardinäle halt, oder? Es gibt ja keine Frauen. Korrekt, ja. Und eigentlich sind es auch nur Menschen, die Versuchungen einherfallen. Also es geht um wo brauche ich Macht? Brauche ich selbst Macht? Eigentlich möchte ich keine. Und dann wird einem so ein Häppchen Macht zugegeben und dann wird man trotzdem machtsüchtig. Es ist einfach super interessant und wie gesagt, einfach sauspannend inszeniert. Man darf die Inszenierung nicht unterschätzen. Ich glaube, wer im Westen nichts Neues gesehen hat, weiß, wie kreativ Edward Berger sein kann mit seiner Kameraarbeit, beziehungsweise mit der Inszenierung. Und ja, wie gesagt, Konklave, einfach super spannender Politthriller. Das kam übrigens auch noch dazu, dass ich nicht der größte Fan von Im Westen nichts Neues war. Also absolut kompetent gemacht und alles, aber mich hat der jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen wie viele. Und ich glaube, vielleicht hat das mit reingespielt, dass ich jetzt nicht mir dachte, ich muss das nächste von dem Regisseur unbedingt sofort sehen. Aber vielleicht hole ich ihn noch nach. Er läuft tatsächlich noch in einigen Kinos, glaube ich. Also, falls du mal einen chilligen Abend willst mit einem spannenden Thriller, mach. Also wirklich, du wirst es nicht bereuen. Okay. Ja, die Besetzung ist ja auch wirklich gut. Also absolut. Ja, also. Ich habe währenddessen auch La Chimera gegoogelt und hatte den die ganze Zeit auf meiner Watchlist und habe einfach vergessen, dass der dieses Jahr rausgekommen ist. Sonst hätte ich den noch nachgeholt und dachte, der ist, weil der kam mal 23, glaube ich, in den USA raus, bei uns aber erst im April. Und ich habe einfach vergessen, dass der für 24 zählt, weil der Hauptdarsteller tatsächlich der Hauptgrund ist, warum ich den auf der Watchlist habe. Ja, ich habe den auch eher zufällig nachgeholt. Ich habe Mubi, den Streamingdienst für die coolen Menschen. Genau, da ist der drauf, ja. Da ist der drauf, ja. Und ich hatte so eine kurze Phase letztes Jahr, wo ich viele italienische Filme geguckt habe. Unter anderem Happy as Lazzaro. Kenne ich gar nicht, okay. Auf jeden Fall habe ich den gesehen und dachte mir, ach, der war ja ganz nett. Und dann hat es mir Filme von der Regisseurin weiter vorgeschlagen. Alice Rohrwacher. Ja, Rohrwacher im Deutschen, aber Rohrwacher ist halt die Frage, ne, wo sie herkommt, wie man es dann ausspricht. Aber es ist sehr deutscher Name, rein von der Schreibweise her, ja. Ja, also vielleicht Deutsch, Italien, wer weiß, ist ja egal. Auf jeden Fall hat es mir dann La Chimera vorgeschlagen. Mhm. Die Hauptrolle Josh O'Connor, der ja auch in einem weiteren Highlight dieses Jahr mitgespielt hat. Absolut. Aber ich denke, wir werden das nachher noch erwähnen. Ich denke auch. Es ist ein sehr fantastischer Film. Es ist eher ein Märchen, würde ich jetzt sagen. In der aktuellen Zeit aber. Also es ist schwer zu beschreiben. Es geht um Grabräuber in Italien, die da rumlaufen. Josh O'Connor hat die Rolle von jemanden, der spüren kann, wenn unter einem Schätze liegen oder halt Gräber liegen. Und sie leben am Rande der Gesellschaft und wollen quasi nur ihren Lebensunterhalt verdienen. Mhm. Und ja, mehr, glaube ich, kann ich über diesen Film nicht sagen, weil der Rest ist einfach die Atmosphäre, die dieser Film schafft. Ja, das war im Trailer für mich auch greifbar. Es ist eine tolle Atmosphäre und ja, Hauptdarsteller hat auch schon so eine Intensität. Werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Und ich sehe wieder Isabella Rossellini. Das ist, glaube ich. Tatsächlich? Ja, spielt die Rolle der Flora. Also, wer auch immer das ist, aber. Wer war jetzt Flora? Ja, ich weiß. Es kommen sehr viele Charaktere vor. Also, du hast hier wirklich Isabella Rossellini. Ja, ist das für dich? Ja. Mhm. Na, ist auch eine tolle Schauspielerin. Das ja, absolut. Muss man sagen. Ja. Naja, aber wie gesagt, La Chimera, große Empfehlung, genauso wie Conclave. Jeder, der es noch nicht gemacht hat, schaut euch den an. Ja, werde ich auf jeden Fall auch nachholen, La Chimera auf jeden Fall. Also wie gesagt, Mubi habe ich auch Zugang zu, deswegen werde ich den sicher noch gucken. Ich liebe Mubi, muss ich jetzt mal kurz einwerfen, aber ist ja der einzige Streaming-Service, der so ein bisschen das ernst nimmt, nicht nur einfach nur irgendeinen Rotz rauszuhauen. Ich meine jetzt nicht nur, weil es Arzi-Filme sind, sondern weil du auch, also eben, weil jeden Tag kommt ein Film dazu, einer geht. Also es hat auch nicht so dieses, wir ballern dich einfach nur zu mit irgendwas, sondern ja, man merkt das Kuratierte daran. Genau, sie kuratieren. Ja. Und was sie halt auch machen, ist, dass Filme, die sie selber produziert haben, gibt ja genug, die jetzt auch der ein oder andere hier auf der Liste vielleicht auftaucht, dass sie die Leute trotzdem erstmal ins Kino bringen wollen. Ja. Sie haben ja diesen Dings, dass man, wenn man das abonniert, dass man jede Woche ein Kinoticket bekommt für das eine Mubi. Eine Variante von Mubi, muss man dazu sagen. Genau, ich glaube, genau. Mubi Go oder sowas. Und das gilt auch nicht in jedem Kino, aber die Kinos, die mitmachen, bekommst du quasi, wenn du das Abo zahlst, dann kriegst du jede Woche ein Kinoticket, kannst dir einen Mubi-Film angucken im Kino, der gerade läuft. Und erst, wenn die Kinoauswertung zu Ende ist, kommt der Film ins Streaming zu Mubi. Und das, finde ich, sollte die Herangehensweise sein von vielen Streamingdiensten, was dieses Jahr auch zu vielen Problemen geführt hat, wie Amazon, was vorher schon zu Problemen geführt hat bei Disney, die einfach die Filme nach einer Woche, zwei Wochen auf ihre Streamingdienste packen. Ja. Und ja, finde ich furchtbare Methode, weil eigentlich profitieren ja beide davon, wenn die Filme im Kino laufen. Erstens kriegen die Studios Geld, beziehungsweise die Streamingdienste, die sie produzieren. Und zweitens bekommen sie nochmal Geld, wenn sie die dann auf ihren Streamingdiensten veröffentlichen. Das auch. Und ich finde, was wirklich in dieser ganzen Diskussion zwischen Kino- und Streaming-Auswertung so ein bisschen, das ist ein abstrakteres Argument, aber ich finde, man vergisst wirklich, dass das auch eine Art von Marketinginstrument ist. Gerade eben, wenn man zum Beispiel Sachen im Kino verpasst und wirklich Bock darauf aber hat. Das kann auch so eine Art von bisschen so einen Hype generieren, wenn Dinge dann endlich on demand verfügbar sind. Also zumindest geht es mir so. Vielleicht ist das nur für Leute, die eh schon so ein bisschen cinephil sind. Aber für mich ist das manchmal wirklich so, endlich ist der verfügbar. Oder es gibt auch Filme, wo ich immer wieder alle paar Wochen nachchecke, kann ich den jetzt endlich irgendwo offiziell gucken. Ja. Und also Kino gibt halt dem Ganzen auch was Exklusives und was Hochwertiges in seiner Auswertung. Ja. Und eben, es gibt nicht, dass jetzt nur gute Sachen im Kino laufen würden, bei weitem nicht, aber es hat eine gewisse Prestige mit sich, wenn was im Kino gelaufen ist. Und das ist ein Marketinginstrument. Ja. Und da auch vielleicht positive Stimmen irgendwie errungen hat. Deswegen, ja. Ja, aber gut. Ja, aber gut. Ich könnte einen von meiner Liste weiterführen, nennen. Ja, ich glaube nicht, dass er deine 1 ist, deswegen traue ich mich mal, den zu nennen. Und zwar ist es Der Junge und der Reiher von Hayao Miyazaki. War der dieses Jahr? Der kam im Januar raus. Finde ich froh, dass du auch einen übersehen hast. Der kam bei uns echt erst im Januar raus. Also offiziell, ganz am Anfang des Jahres. Ich glaube wirklich irgendwie 5. Januar oder irgendwie sowas wahrscheinlich wieder. Also das ist ja oft so ein bisschen blöd, wenn die Sachen wirklich ganz knapp Anfang des Jahres rauskommen. Wir werden später, glaube ich, auch über einige Sachen sprechen für dieses Jahr, die teilweise wirklich am 2. Januar offiziell anlaufen und deswegen noch in dieses neue Jahr zählen. Und der Junge der Reihe, wir müssen jetzt nachschauen, aber es ist wirklich ganz knapp 2024. Okay, dann muss ich schon mal einwerfen. Dann wird sich gleich noch ein Film seinen Platz teilen mit einem anderen Film. Ja, ich habe das tatsächlich auch ein paar Mal gehabt, dass ich bei Sachen nachgoogeln musste nochmal, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es dieses Jahr war, weil es mir so lange her vorkam, dass sie rausgekommen sind. Also es gibt noch einen anderen auf meiner Liste, wo ich es nicht fassen konnte, dass der 2024 war. Aber war der allererste in meiner Liste, weil ich ja dieses Dokument anfange am Anfang des Jahres und dann einfach chronologisch mitschreibe. Und das ist der erste in meiner Liste. Was soll man sagen? Ich meine, Hayao Miyazaki, legendärer Regisseur im Genre des Anime oder in der Kunstform des Anime, hat dutzende Filme gemacht. Ich habe, glaube ich, während Corona mal eine Folge gemacht, wo ich einfach pauschal alles empfohlen habe, was er und auch das Studio Ghibli gemacht hat. Das habe ich aber alles empfohlen, guckt euch das alles an. Und das ist wieder mal potenziell sein letztes Werk. Er hat sich ja schon mehrmals zur Ruhe gesetzt und sein letzter Film war Wie der Wind sich hebt. Der auch sehr persönlich war, auch hier wieder ein Film, der sehr viel Persönliches am Film mit reinpackt. Ich finde es super schwer zu sagen, worum es überhaupt geht, weil es ein doch teilweise abstrakter Film ist in seinem Storytelling auch. Aber es ist lächerlich schön mal wieder. Also die ganzen Animationen, alles ist für mich immer außer Konkurrenz mit allem, was es sonst so gibt im Genre des Animationsfilms. Absolut. Und ja, also wie gesagt, ich habe ihn ja auch seitdem nicht mehr gesehen. Das war im Januar damals, das ist jetzt ein Jahr her. Es geht um den Jungen, der, ich glaube, die ziehen irgendwie aufs Land raus und die Zeitperiode ist, glaube ich, Zweiter Weltkrieg in Japan, ne? Genau, eben, was ihm bei seinem letzten Film auch schon eine Rolle gespielt hat. Also Hayao Miyazakis letzte Filme jetzt sind immer autobiografischer denn je. Und ja, dieser Junge sieht einfach einen Reiher, also dieses Tier, in einem nahegelegenen See oder Teich. Und dieser Reiher ist auch wirklich creepy as fuck, muss man auch sagen. Also wirklich eins der unheimlichsten Dinger überhaupt, dass ich dieses Jahr gesehen habe. Und letzten Endes ist dieser Reiher aber so ein bisschen sein Guide in eine fantastische Welt, womit man jetzt genauso gut auch ein bisschen Chihiros Reise ins Zauberland beschreiben würde. Aber der Film nimmt ganz andere Wendungen und ist in seiner Story und in dem, was er sagen will, auch, finde ich, noch mal weiter weg von einem Film, ich würde ihn jetzt nicht für Kinder empfehlen. Also es ist schon an vielen Stellen auch verstörend, gruselig. Er hat ja auch eine FSK 12, also. Ja, genau. Also, es gibt sicher Ghibli-Filme, die kann man gut auch mit Kindern gucken, weil die paar Sachen, die vielleicht jetzt nicht an sie gerichtet sind, an Messages, das verstört aber nicht. Aber ich finde, der Junge der Reihe ist schon an manchen Stellen wirklich schon verstörend, kann der sein, oder auch sehr ernst und aber auch abstrakt, wie er seine Themen erzählt. Also, ja. Ich kann auch gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil es halt einfach, was soll man sagen? Also man hat irgendwie alles schon gesagt zu Miyazaki-Filmen und irgendwie gar nichts, weil die einfach so reich sind in dem, was sie vermitteln, was sie darstellen und auch so eine Ambivalenz haben, sodass sich, finde ich, auch immer jeder darin finden kann, ein Stück weit, wenn man natürlich generell für die Kunst vom Anime offen ist. Für manche ist das ja auch sowas, was sie gar nicht mögen. Ja, ist auf jeden Fall einer der besten Filme des Jahres für mich. Also ich muss sagen, ich wäre nicht gern Hayao Miyazakis Sohn. Ja, Goro, glaube ich, heißt er, Goro Miyazaki. Weil ich glaube, der Film geht ja viel dagegen, weil sein Sohn hat ja quasi vorher einen Film gemacht und dann 3D-Animationen benutzt. Ja. Und das fand er halt so gar nicht geil. Mhm. Und ja, der Junge der Reihe, glaube ich, geht schon viel um Erbschaft, was der Vater gibt, was der Sohn übernimmt. Ja. Das sind, glaube ich, schon Themen. Und ich glaube, es ist halt schwierig, so einen japanischen Meister in seiner Kunst als Vater zu haben. Dem absolut, wirst du nicht gerecht. Dem kannst du nicht gerecht werden. Es gibt gerade auch aktuell eine gute Doku von Arte. Ich glaube, die kann man auch auf YouTube gucken. Ich glaube, sie heißt irgendwie Hayao Miyazaki und die Natur im Blick oder so. Wo es einfach um sein ganzes Schaffen geht. Und da kommt sein Sohn auch mal zu Wort, da wird das nicht kritisch behandelt, aber es schwingt immer mit und hat man auch in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen, wenn man sich mit ihm auseinandersetzt. Das ist eine angespannte Beziehung zu diesem Sohn. Also eben sowohl für den Sohn, wie du sagst, schwierig, weil was, wenn dein Vater ein Genie ist und eine Koryphäe in seinem Gebiet und du dann in dasselbe Gebiet auch irgendwann reingehst, der macht ja auch jetzt Filme. Und ja, ist eine sehr schwierige Beziehung. Ich möchte Hayao Miyazaki auch nicht zum Vater haben, glaube ich. Weil ich auch nicht weiß, wie er da so ist, weil deswegen empfehle ich diese Doku, weil man oft ihn dann auch mitbekommt. Und das ist irgendwo ein Stück weit auch ein harter Mensch, so einfach in der Art, wie er wirkt. Und weiß ich nicht, ob ich den als Vater haben möchte. Obwohl er so einfühlsame Filme macht. Das genau. Das ist total bizarr. Aber auch eben absolut rasend in der Art, wie er arbeitet. Also völliger Workaholic, wenn man ihn bei seinen Projekten dann sieht. Und vielleicht nicht die beste Life-Work-Balance, die Miyazaki hat. Aber jeden Film, den er macht, jetzt wie gesagt, es ist wieder sein letzter Film angeblich. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass er sich wieder täuscht und dann doch wieder merkt, er will noch was machen. Weil also er ist wirklich alt jetzt schon. Er ist, glaube ich, jetzt über 80. Und wer weiß, wie viele Filme wir von ihm noch bekommen. Und also er hat halt nichts an seinem Biss verloren. Während andere Altmeister, vielleicht kommen wir da auch noch zu sprechen, drauf so ein bisschen sich verloren haben. Und das ist ja auch sicher auch schwer, wenn du halt als Künstler irgendwie 50, 60 Jahre aktiv bist. So, keine Ahnung, dass du da immer noch was zu sagen hast, glaube ich, ist nicht automatisch gegeben. Ja, wie Martin Scorsese zum Beispiel mit seinem, der war letztes Jahr, oder? Killers of the Flower Moon war letztes Jahr, ja. Fand ich das nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also es ist nicht sein stärkster Film, aber fand ich jetzt nicht mies. Also. Aber es ist halt, also der Film ist 3,5 Stunden lang und es ist so repetitiv. Er hat halt nichts Neues hinzuzufügen. Das ist, was mich ein bisschen... Ich meine, Wolf of Wall Street ist jetzt schon wieder 10 Jahre her, aber Wolf of Wall Street, wenn du mir sagen würdest, das hat ein Mann gemacht, der damals schon über 70, glaube ich, war, würde ich niemals annehmen. Der hatte eine Energie und einen Drive immer noch. Absolut, absolut. Ja. Der war fresh. Ja. Aber dann, was hat Scorsese dann gemacht? Dann hat er The Irishman gemacht und Killers of the Flower Moon. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht. Ja, aber das sind aber alles Filme, wo ich immer noch das Gefühl habe, hier macht jemand was bewusst. Und er hat schon noch, also ich finde nicht, dass, also Killers of the Flower Moon wirkt nicht unkreativ in dem, was er tut. Also er ist nicht unterhaltsam in dem Sinne. Das habe ich, glaube ich, damals auch bei meiner Review gesagt, dass er langatmige Momente hat. Aber dass das, glaube ich, auch Konzept ist, um diese Banalität dessen zu zeigen, was in dem Film vonstatten geht. Ich glaube, jetzt weiß ich, von wem du gesprochen hast, gerade mit den Altmeistern. Aber gut, ja. Sorry. Nee, alles gut. Genau, aber deswegen, also Junge der Reihe, wie gesagt, du hast ihn jetzt, glaube ich, auch noch schnell in die Top 10 eingefügt, weil er auch bei dir ein Highlight war. Ich habe ihn tatsächlich vor kurzem erst nochmal, weil er jetzt auf Netflix erschienen ist, ja, wie du gesagt hast, nachgeholt. Also nochmal gesehen. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und dann jetzt nochmal auf Netflix. Und ich fand ihn beim zweiten Mal gucken besser, weil ich wusste, worauf ich mich einlasse. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass der besser wird beim zweiten Mal, weil er ist schon sehr verworren und weird. Und wenn man, ich habe ihn seit dem Kino nicht mehr gesehen, freue mich aber drauf, ihn nochmal zu gucken. Ja. Weil ich ihm auch glaube, dass man, wahrscheinlich sind so viel Brotkrumen da von Anfang an, ne, wo man so merkt, was das Thema ist und worum es ihm geht. Und das beim ersten Mal ist das auch tatsächlich zu überwältigend, finde ich, was der Film alles macht. Und also, das ist wirklich ein Film, der beim zweiten Mal absolut profitiert. Ja. Ich habe ihn zusammengesetzt jetzt auf meinem Platz 7. Okay. Mit einem anderen Animationsfilm. Ja, hau raus. Und zwar Der wilde Roboter. Habe ich nicht gesehen, aber habe so viel Positives gehört. Bin jetzt mal gespannt, was du sagst, ja. Es ist ein sehr, sehr berührender Film. Offensichtlich mit viel Liebe gemacht. Die Animation kann teilweise ein bisschen stockend wirken. Ein bisschen schräg, aber das ist halt der Style. Es erinnert ein bisschen an Wall-E. Würde ich jetzt mal behaupten, ohne es zu kopieren. Okay. Also es geht darum, man sieht am Anfang ein riesen Containerschiff oder Flugzeug, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ein riesen Containerschiff kentert, ein Container fällt über Wasser und da fallen diese großen Roboter raus. Die sollen irgendwie Hilfe für die Menschen sein. Die können alles machen. Und alle zerschellen an der Küste von dieser einsamen Insel. Bis auf eine, ich glaube, gesprochen von Lupita Nyong'o im Original. Und die resettet und versucht quasi ihren Hilfssender loszuschicken, damit sie abgeholt wird und von der Firma, die sie bestellt hat oder beziehungsweise produziert hat, abgeholt zu werden. Und sie landet auf dieser Insel voller wilder Tiere. Und ja, sie läuft da rum und kann die Sprache nicht und versucht den Leuten zu helfen, weil das ist ihre Programmierung. Und es gibt aber nur Tiere und ja, auf jeden Fall schattet sie erstmal down und dann ist sie da für ein Jahr oder so und lernt erstmal die Sprache der Tiere, die um sie rumlaufen. Und dann versteht sie die Tiere. Mhm. Und versucht denen zu helfen bei ihren täglichen Problemen und so weiter. Und dann gibt es eine, ich glaube, es ist eine Gans. Mhm. Also eine kleine Babygans, die halt von den Eltern irgendwie verstoßen wird und sie zieht es als ihr eigenes Kind groß. Das ist so die Rahmenhandlung. Okay. Und es passieren natürlich einerlei Sachen mit den ganzen Tieren auf der Insel und mit den mit der Firma, die versucht natürlich den Roboter zurückzubekommen, weil die natürlich sehr teuer sind. Das ist ein verdammt herzerwärmender Film. Die Musik ist grandios. Die Story ist teilweise, muss ich sagen, wirkt so ein bisschen, als wird das Drehbuch so on the go entwickelt. Hey, wir haben jetzt dieses Problem, lass uns das Problem lösen und dann kommt das nächste Problem. Mhm. So ein bisschen. Und wir müssen jetzt die Laufzeit. Aber das schadet dem Film nicht. Und es ist so fantastisch. Das ist eine Mutter-Sohn-Beziehung. Es geht darum, man selbst zu sein, das selbst hinzubekommen, was man möchte und trotzdem die Mutter zu lieben, auch wenn man loslassen muss, um frei zu sein. Es ist wirklich sehr, sehr herzzerreißend stellenweise. Regelmäßig hat man, glaube ich, im Kino dann Gänsehaut, muss ein bisschen weinen. Mhm. Ja, es ist einfach ein sehr, sehr schöner Film. Von, ich auch, ne? Von Chris Sanders, der How to Train Your Dragon und Lilo und Stitch gemacht hat übrigens. Ich habe nie einen How to Train Your Dragon Film geguckt. Oh. Mein Hauptproblem ist, und das ist wirklich ein Me-Problem, ich bin ja sehr anti-moderner Animationsfilm, was diesen Look angeht. So dieses, habe ich glaube ich schon oft gesagt, ich bin auch kein großer Pixar-Fan, rein was die Optik angeht, nicht was die Geschichten angeht. Ich weiß auch nicht, ich finde mich nicht so richtig zurecht mit, alles hat so ein bisschen was, weiß ich nicht, entweder über cutesy in der Art, wie es designt ist. Also ich habe jetzt auch parallel den Trailer zu Der wilde Roboter geguckt und mich hat sofort getriggert, wie diese Baby ganz aussieht, mit diesen lächerlich großen Disney-Augen. Ich weiß auch nicht, warum. Das hat für mich automatisch sowas in meiner Wahrnehmung ein bisschen was generic. So diese Optik dieser Gans war so, das könnte auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, hat sowas Emoji-mäßiges, wie die aussieht. Ja. Ist mir irgendwie zu drüber. Aber ist halt wirklich eine rein ästhetische Entscheidung. Also ist natürlich von der Machart und so hochkomplex und super viel Arbeit und hat auch sicher alles seine künstlerische Daseinsberechtigung. Aber das war, glaube ich, mein Hauptproblem, warum ich bei solchen Animationsfilmen sehr skeptisch bin. Genau wie andere Leute es halt bei Anime sind und sagen, nee, ich mag diesen Stil nicht, ich komme da nicht rein. Also sag nichts über die Qualität dann letzten Endes aus. Aber vielleicht versuch's mal, weil der Humor, der unterwandert das alles. Also der ist schon sehr erwachsen. Hat viele sehr, sehr unerwartete Witze, dieser Film. Also ich bin oft wirklich in schallendes Gelächter ausgebrochen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ein Kinderfilm solche Witze macht. Ja. Ah, ja. Also es geht viel um Sterben. Das muss man auch sagen, es spielt halt in der Wildnis, ne? Und der Film macht es halt auf eine sehr, sehr witzige Art und Weise, dass er vielleicht jetzt von dem Stachelschwein mal ein Baby verschwunden ist und die Mutter, weil sie 13 Kinder hat, ist jetzt nicht so ganz sauer, wenn eins davon irgendwie gefressen worden ist und ist dann doch wieder ein bisschen enttäuscht, wenn es dann doch überlebt hat, weil ein anderes Tier das gefressen hat. Also es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr witziger Film, aber halt auf mit tiefen Themen auch. Mhm. Ich habe auch gehört, dass sie irgendwie schon an eine Fortsetzung denken und ich glaube, das war alles so ein bisschen das Problem, warum ich so, hey, wieso muss jetzt da gleich wieder was, Teil 2, nur weil das jetzt einmal ein guter Film war und so. Eine Fortsetzung fände ich jetzt auch scheiße. Das ist, glaube ich, DreamWorks und ja, bei DreamWorks-Filmen eben, ich war nie ein Fan von diesem, also mich hat nie gereizt, How to Train a Dragon zu gucken. Da kommt jetzt, glaube ich, auch dieses Jahr eine Live-Action-Version von raus. Ja. Und das ist alles so ein bisschen in diesem Kosmos und das, dem tue ich vielleicht auch Unrecht, aber das ist für mich immer dieser Unterschied zu Ghibli und zu Miyazaki. Das hat alles so ein bisschen, also eben, da gibt es keine Fortsetzungen oder sowas in der Regel, sondern es ist, ja. Und das hat alles so ein, ja, irgendwie hat das, man hat nicht so präsent immer dieses Geldverdienen daran. Natürlich müssen die damit ihr Geld verdienen, also es ist sein Job so. Wenn die Miyazaki-Filme gar nicht laufen würden, dann hätte der keinen Beruf, dann würde er auch keine Filme mehr machen können. Aber diese Balance ist so viel gesünder in Richtung Kunst. Und das fehlt mir oft bei diesen großen amerikanischen Animationsfilmen. Aber das fand ich tatsächlich bei The Wild Roboter so erfrischend, weil es halt eine Original IP war. Ja. Und nicht auf eine Fortsetzung ausgelegt war. Also das Ende war schon beendend, fand ich. Aber gut. Ja, das war ja auch eine Überraschung. Ich glaube, sie haben auch nicht gedacht, dass das so ein Riesending wird. Also er ist ja sehr gut gelaufen, glaube ich. In den USA. Ja, in Deutschland glaube ich nicht so. Aber ich glaube, in den USA war er überraschend gut, wenn ich das noch. Ja, ist eine Buchverfilmung, soweit ich weiß. Ah, okay. Also Original IP im Sinne von. Okay, also ich dachte, sie haben sich komplett was Neues ausgedacht. Das war, nee, aber ich glaube, es ist ein relativ bekanntes Kinderbuch und sie haben es dann quasi, aber es ist jetzt nicht irgendwie die Fortsetzung, die fünfte von How to Train a Dragon oder so. Okay. Aber, ja, nee, das stimmt. Ja. Es ist immerhin nicht, ja, das stimmt. Okay, ja. Nee, also absolut verständlich. Wie gesagt, ich glaube, da bin ich eher selber das Problem, dass ich da nicht so ganz. Aber wirklich lohnt sich das nachzuholen. Also jedes Mal, wenn ich die Musik höre, ich bekomme schon Gänsehaut und Tränen in die Augen. Okay. Weil die Musik ist wirklich fantastisch. Aber. Also ich sag nicht, dass er jetzt weit oben auf der Watchlist landet, aber natürlich, wenn du das sagst, dann hat das natürlich Gewicht für mich. Eines Tages. Ich würde noch was nennen, was in meiner besten Liste ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass er nicht in deiner ist. Und dass er in meiner ist, es ist natürlich ein bisschen kontrovers. Man kann das auch absolut auseinandernehmen und es ist auch ein bisschen bescheuert, dass ich das mache. Aber wenn ich zurückdenke, wo hatte ich viel Spaß im Kino, welchen Film habe ich gerne geguckt, dann muss ich einfach ganz klar Trap von M. Night Shyamalan nennen. Und ich muss selber das mit einem Lachen in der Stimme sagen, weil natürlich ist dieser Film an vielen Stellen komplett bescheuert und komplett doof. Ich habe eine ausführliche Review zu dem Film gemacht. Das ist objektiv kein guter Film. Aber ich fand ihn extrem unterhaltsam und ich bin im Camp der Verschwörungstheoretiker, die sagen, ich glaube, das ist auch Absicht, dass der Film so albern ist. Ich glaube nicht, dass M. Night Shyamalan so verblendet und weird ist, dass er nicht checkt, dass er in Trap schon hier und da mit einem sehr offensichtlichen Augenzwinkern auch mal Spaß macht und sagt, okay, ich weiß, das ist albern jetzt. Kurze Frage, bist du ein M. Night Shyamalan-Fanboy? Nee, gar nicht. Also ich habe seine ganzen letzten Filme. Gehatet, oder? Genau, also ich mochte nur Split, den fand ich nochmal wirklich gut. Glass fand ich okay, aber war nicht mehr an. Das Kino, oder, für Glass? Kann sein, genau, dass wir den damals zusammen gesehen haben. Und Bruce Willis in der Pfütze ertrinkt. Genau, ich fand ihn schon besser. Besser als du, aber auch ich musste sagen, schade, kein guter Abschluss für diese originelle Art, eine Trilogie aufzubauen. Ich werde das nie vergessen, wie Bruce Willis mit seinem Gesicht in dieser Pfütze liegt. Und anstatt seinen Kopf nach links zu drehen, bleibt er einfach mit seinem Gesicht in der Pfütze liegen. Das war nicht mal mein Hauptproblem, muss ich sagen. Das war noch so Problem 5 von 10. So, da waren ganz andere Sachen komplett Banane in dem Film. Aber ich mochte auch nicht After Earth. Ich habe bis heute nicht The Visit gesehen, wo viele meinten, das wäre wieder halbwegs stabil gewesen. The Happening und all diese Sachen, die kompletter Trash und Joke sind. Ich fand auch nie Science Zeichen, also seine ganz frühen Sachen schon. Also ich fand wirklich nur Science fand ich nie besonders toll. Also fand okay, aber hat mir habe ich mir dieses Jahr tatsächlich nochmal angeschaut und fand den, also ich fand den früher so gruselig, aber ist er gar nicht. Der ist doch ein bisschen dumm. Ja, ich glaube, das Problem ist natürlich auch, wenn man all seine Filme zerfallen in sich natürlich sobald, also gerade am Anfang diese Filme mit seinen Twists. Deswegen finde ich bis heute auch, sein stärkster Film ist Unbreakable, weil er auch, wenn du den Twist kennst, immer noch ein richtig guter Film ist, der einfach eine starke Stimmung für mich persönlich zum Beispiel hat. Und The Sixth Sense, klar, ist natürlich auch einfach ein stabiler, guter Film, kann man nichts sagen. Ja, The Village ist auch noch gut. Ja, aber ist schon, also ist einer von denen, also da wusste ich vorher, was der Twist ist, deswegen habe ich den nie so erlebt wie andere Leute, aber ist schon ein Film, der irgendwo, weiß ich nicht, also dass dann alles fake ist, ist schon so ein bisschen. Ich finde auch geil, wie wir gerade seine ganze Filmografie einmal durchspoilern, in jedem Film mal kurz sagen, was das Problem ist. aber ich glaube, sorry. Ja. Spoiler Alert. Er ist auch bei Trap auf jeden Fall Spoiler Alert an der Stelle. Es gibt eine Review dazu und da, glaube ich, sage ich klar, wenn ich Spoiler. Aber Trap ist natürlich ein Film, der irgendwo bescheuert ist. Es geht um einen Dude, der ein Serienkiller ist, gespielt von Josh Hartnett. Aber natürlich als Alibi ein ganz normales Familienleben lebt, à la Dexter und wie sie alle heißen. Und er geht mit seiner Teenager-Tochter, als in seinem normalen Privatleben, geht er zu einem Popkonzert. Es ist auf Popkonzert, es soll so wirken, als wenn es so auf dem Level von, weiß ich nicht, Ariana Grande, vielleicht nicht ganz Taylor Swift-Niveau, aber schon sehr, sehr groß. Also ein ganz großer Popstar, der auch komplett fiktiv ist, gespielt von M. Night Shyamalans eigener Tochter. Und ab da war schon so, also als ich das schon im Trailer erkannt habe, weil die sich wirklich ähnlich sehen, und dann habe ich einfach nachgeguckt, dachte mir so, okay, das ist jetzt doch schon ein Joke. Das kann der nicht ernst meinen. Und ich bin da wirklich überzeugt davon, dass er, also es ist natürlich irgendwie so ein bisschen, hey, ich pushe meine Tochter, weil die macht Musik und das kriegt gar keiner mit, deswegen besetze ich die hier mal und guck mal, was für tolle Songs die hat. Aber ist es die gleiche Tochter, die auch es ist nicht die, Film die Regie auch gemacht hat? Nee, also die andere, es gibt noch eine andere Tochter, die wie hieß denn der Film von der? Der kam auch, glaube ich, dieses Jahr raus, ne? Oder letztes Jahr. Ja, They Live Outside oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Also es ist eine andere Tochter. Also er hat alle möglichen Kinder, die scheinbar alle meinen, sie sind künstlerisch begabt. Ich habe den Film von der Tochter nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Ich kann auf jeden Fall sicher sagen, dass Smith, ne? Ja, genau. Nur, dass halt seine Kinder auch schon ein bisschen älter sind, oder zumindest wirkt es so. Ich habe mich auch gewundert. Ja. Ich kann ihn schlecht vom Alter schätzen, aber seine Tochter, die hier den Popstar spielt, ist halt schon, würde ich sagen, mindestens, weiß ich nicht, Mitte 20 oder vielleicht ein bisschen jünger, irgendwie so in die Richtung. Mhm. Und genau, jedenfalls geht der Serienkiller mit seiner Tochter zu diesem Konzert und, oh, großer Twist, ganz zu Beginn schon. Er merkt, oh shit, hier sind ganz viele Polizisten, und dann kriegt er raus, die suchen ihn. Die haben irgendwie einen Tipp bekommen, dass er auf diesem Konzert sein wird, obwohl sie nichts über ihn wissen, weder was für eine Ethnie er hat, nicht mal sein Geschlecht, nichts, also kein Namen, gar nichts. Sie wissen nur, dieser Serienmörder, den wir suchen, der ist wohl in dieser Konzerthalle. Und alles daran ist so dumm und so on the nose bescheuert, dass ich das einfach als eine Art schwarze Komödie gesehen habe, ein Stück weit. Und fand ihn dafür super unterhaltsam. Ich musste wirklich im Kino laut lachen. Ich bin wirklich ins Kino gegangen und wusste vorher, worauf ich mich einlasse. Und ich habe mehrmals laut gelacht, weil ich den Film wirklich richtig witzig finde an manchen Stellen, weil er so dumm ist und sich dabei selber aber die ganze Zeit konsequent ernst nimmt. Aber ich unterstelle halt schon, dass es auch ein Stück weit Absicht ist. Vielleicht nicht in allen Belangen. Es gibt auch Stellen, die sind doof und sind anstrengend doof, wo man einfach sagt, ach komm, jetzt hätte es jetzt irgendwie besser lösen können, diese Stelle. Ich denke vor allem an Limousine, wenn er aus der Limousine entkommt. Da denke ich mir so, sorry, das ist einfach nur lazy an der Stelle. Aber es gibt halt auch Stellen, wo ich sage, ich finde es einfach richtig, richtig lustig. Josh Hartnett, der das auch völlig over the top spielt und also gut, aber es ist ein Film, den würde ich mir halt sofort nochmal angucken. Das war, glaube ich, auch mein Kriterium, warum er in dieser Liste ist. Ich würde ihn mir sofort nochmal anschauen, weil ich ihn wirklich witzig finde. Und ich glaube, dass 70% von dem, was ich lustig fand, auch intendiert ist. Ja, aber dann ist ja eigentlich gut. Ja, das ist das, aber das ist halt natürlich streitbar. Also, ich kann, also wenn man den als ernsten Thriller guckt und sagt, boah, ich will jetzt so richtig das alles nachvollziehen können, dann ist ja schon die Prämisse ist ja schon verloren. Warum sollte eine Polizei einen Großeinsatz in einer Massenveranstaltung provozieren? Punkt 1. Punkt 2, sie wissen gar nichts über denjenigen, den sie suchen. Also wie sollen sie ihn jemals finden? Also dann irgendwann, glaube ich, kriegen sie mal raus, aus einem Grund, der uns nie erklärt wird, aber angeblich wissen sie über ein Tattoo, das er am Arm hat. Es wird nie gesagt, warum sie das wissen. Ich glaube, der Film erklärt das auch wirklich nie. Das ist einfach ein Plothole, um eine Spannung zu kreieren, die eigentlich nicht da ist. Und ja, es ist von vorn bis hinten bescheuert, aber ich fand es wirklich sehr, sehr lustig. Ja, aber dann ist ja okay, solange du Spaß hattest. Oder ja, nicht? Ich hatte wirklich großen Spaß. Und ich habe auch vorher, also es war nicht überraschend spaßig, sondern ich dachte mir schon im Trailer, das ist doch das, was den Film ausmachen wird, dass der lustig ist. Vor allem, dass der Popstar, eben die Tochter von ihm, Lady Raven ist, glaube ich, ihr Künstlername im Film, die wird dann auch noch involviert in das Ganze. Also die ist mit dafür verantwortlich, ihn irgendwie hoffentlich zur Strecke zu bringen. Und das ist so an den Haaren herbeigezogen dumm. So, also manchmal wird ja scheinbar dann unterstellt, dass er nicht wirklich checkt, wie normale Menschen sind und dass er normale gesellschaftliche Konventionen auch irgendwie nicht richtig versteht und deswegen seine Filme manchmal unfreiwillig lustig sind. Aber ja, hier treibt das zu einem Punkt, wo ich sage, das könnt ihr mir nicht erzählen, dass dieser Mann, der, keine Ahnung, wahrscheinlich ist Shyamalan, weiß ich nicht, an die 60 bald oder so, der weiß schon selber, dass man so keinen Polizeieinsatz machen würde, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da sitzt, dieses Drehbuch selber schreibt und da nicht selber schmunzelt, während er das schreibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich halte ihn für so schlau, halte ich ihn schon, dass er weiß, was er da tut. Ja, ich glaube, der findet sich selber schon auch geil. Also, Absolut, ja. Er hat auch wieder ein cringy Cameo im Film, wo du wieder sagst, der ganze Film stoppt eigentlich, weil er plötzlich auftaucht. Also auch diese nie dezenten Cameos, die er hat. Also der natürlich, also dem hat das sicher nicht gut getan, dass er am Anfang seiner Karriere als der nächste Spielberg bezeichnet wurde. Und davon hat er sich, glaube ich, nie so ganz erholt. Er hat ja seine Flops gehabt und war dann auch weg vom Fenster, aber ich meine, das ist ein bisschen wie mit Split. Ich finde Split auch an vielen Stellen wirklich unterhaltsam und lustig, aber man könnte natürlich den auch komplett ernst lesen und sagen, ja, das ist ein verstörter, eben auch Serienkiller mit multipler Persönlichkeit, aber der will doch an manchen Stellen lustig sein, Split. Also Split ist doch auch nicht ein Film, der sich 100% ernst nimmt in jeder Sekunde. Und so ein Vibe hatte ich hier bei Trap ein Stück weit auch. Ich glaube halt schon irgendwie. Wie gesagt, das ich weiß, man kann da auf jeden Fall für beide sagen. Was die M. Night Shyamalan-Firma halt so großartig macht oder halt so beschissen, dass er sich dabei so ernst nimmt. Ja, also er das bricht nicht innerhalb des Films das auf als Joke, das stimmt. Also es gibt nicht so den Moment, dass jemand in seinem, so wie beim Marvel das ja oft ist, dass dann die Charaktere selber den Ernst der Lage unterwandern und bewusst Joke über die Ernsthaftigkeit der Situation machen. Das gibt's bei ihm nicht, aber das ist das, warum ich halt das bei Marvel auch nicht mehr lustig finde und bei ihm schon noch, weil der Film sich selber in sich geschlossen ernst nimmt. Ja. Ja, aber ich dachte mir schon, dass er bei dir nicht auftauchen wird, auf jeden Fall. Nee, ich habe ihn auch nicht gesehen, also deswegen kann ich da wenig mitreden. Ja. Ich würde jetzt aber noch schnell einen Film reinschmeißen, der bei mir auf der 8 ist. Ja. Ich hoffe nur, dass ich die Top 10 Reihenfolge einigermaßen einhalte, zwischen 10, 9 und 7. Ja. Und zwar ein Film, wo ich weiß, dass du ihn gesehen hast, wo ich weiß, dass du ihn nicht so geil fandest. Ich weiß schon, was kommt. Okay, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Film mit einer, mit zwei grandiosen Hauptdarstellerinnen, mit einer grandiosen Regisseurin. Ja. Und mit einem Feuerwehrschlauch voll Blut, der am Ende ins Publikum gehalten wird. Und zwar ist es The Substance. Yay, The Substance. Von Coralie Fajar habe ich mir mal. Ich habe mir das versucht rauszusuchen, dass man das so ausspricht. Ist Französin, die Regisseurin. Und bitte, ich habe eine Review dazu gemacht. Jetzt haust du raus. Was soll ich denn dann noch ergänzen? Also ich finde, es ist eine eiskalte Satire, die ihre Werte auf dem Ärmel trägt. Nicht sehr subtil. Bin bis jetzt komplett und, 100% bei dir. Und das ist absolut das Geile dran. Deswegen fand ich Barbie damals auch schon gut, weil nicht jede Satire oder beziehungsweise Satire muss nie subtil sein. Aber das ist schon der Shit. Also es geht, also wer den nicht gesehen hat, es geht um Demi Moores Charakter, eine ältere Hollywood-Legende im Sinne von, sie macht Aerobic-Videos. Und sie bekommt das, das Angebot von einer mysteriösen Quelle, dass sie wieder jung sein kann. Und sie muss sich nur The Substance spritzen und gewisse Regeln einhalten. Und sobald sie das macht, geht es erst bergauf und dann geht alles downhill, weil sie diese Regeln natürlich nicht einhält. Mehr will ich, glaube ich, gar nicht sagen. Mehr muss man gar nicht sagen. Der Film eskaliert komplett zum Ende. Also die verrückteste halbe Stunde, die ich seit langem gesehen habe. Ich war da in München, auf dem Filmfest München, eine öffentliche Vorstellung von dem Film. Und der Kinosaal war voll, wirklich bis auf den letzten Platz. Nach einer gewissen Zeit waren nur noch die Hälfte der Leute da. Ah, sind Leute wirklich rausgegangen? Okay. Ja. Also ich meine, diese ganzen Spritzen und so. Also man muss schon einiges vertragen können. Ja. Die Leute, die da waren am Ende, es wurde geklatscht, es wurde gejubelt, es wurde gefeiert. Es war einfach ein fantastisches Kinoerlebnis und genau so muss dieser Film genossen werden. Ja. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern auf unserem beliebten Streaming-Service Mubi. Ich habe den jetzt auch, wir haben die auch so oft gepraised. Ich hoffe, ich kriege wirklich mal ein Sponsoring von Mubi, muss ich schon sagen. Solltest du wirklich. Also die haben wirklich The Substance im Kino gepusht und erst als Substance wirklich komplett durchgenudelt im Kino war, haben sie ihn auf ihren Streaming gebracht. Also fantastischer Streaming-Service. Und die ganzen Filme, die da sind, aber egal. Hast du, also, jetzt muss ich kurz ein bisschen von dem Film ablenken, aber hast du den letzten Film von Coralie Fajar auch gesehen? Revenge? Habe ich mir im Nachgang dann tatsächlich geholt auf Blu-ray, Sand Mode. Oder Sand Mode. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Nee, Revenge war der letzte, oder nicht? Oder? Ah, ja, Entschuldigung. Ah, ich bin vorgesprungen. Falsche Regisseurin. Genau, ich dachte mal kurz. Revenge. Den habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, du hast ihn gesehen. Ich habe den damals irgendwann mal random geguckt. Ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, er war auf Prime und ich hatte Prime zu dem Zeitpunkt und hatte mal den Trailer irgendwann gesehen. Und der war auch schon extrem, also alles, was du am Anfang gesagt hast, sehr klar in seinen Werten, hält da auch nicht hinterm Berg mit, ist da nicht sehr subtil. Revenge ist auch ultra brutal und extrem. Und da merkt man absolut eine Handschrift. Also das ist auf jeden Fall ihre Handschrift von dieser Regisseurin. Und ich würde auch nicht sagen, dass The Substance scheiße ist oder sowas. Also ich habe ihn zwar in meiner Liste der Enttäuschungen des Jahres, weil ich halt auch gehofft hatte, dass er so viel geiler ist. Und ich meine damit wirklich nur eine Sache. Und zwar, ich finde, er hätte versuchen können, mehr in unserer Welt zu spielen. Also ich glaube, er hätte einen ganz anderen Impact gehabt. Und ich meine nicht das Ende. Das darf so over the top sein, wie es ist. Ich meine einfach, das Grundsetting wirkte für mich ein bisschen altbacken. So ein bisschen, als hätte jemand so, ich weiß nicht, also oft so wie gesagt wird, wenn zum Beispiel ältere weiße Männer Dialoge für junge weibliche Teenager schreiben, so man das Gefühl hat, oh, ihr seid nicht wirklich in touch. Und das ist diese Regisseurin sicher nicht. Die ist, also ich habe Interviews mit ihr mir angeschaut, auch zum Making-of, so die weiß schon, was sie da tut. Aber ich finde das Setting von The Substance, das untergräbt leider sehr den Impact, den diese Satire haben könnte und auch das Statement, was sie ganz klar macht natürlich zu Hollywood und zu ewiger Schönheit bei Frauen, dass die niemals altern dürfen und sobald sie altern, finden sie einfach nicht mehr statt. Das hat sie auch gesagt, das ist die Motivation für den Film. Da hat sie einfach mit sich selber nicht zu hadern gehabt, aber hat schon darüber nachgedacht, so bin ich nicht mehr begehrenswert am gewissen Alter und so. All diese Themen, die absolut relevant sind und stark, aber warum dann in so einem Aerobic-Star-Setting? Aber frag dich doch mal, warum macht sie das in so einem altbackenen Format? Weißt du? Ja, aber dadurch. Weil altbackene Ideale deswegen hinterfragt werden. Da geht's doch drum. Wer schaut sich denn noch Aerobic-Leute an? Und nur weil eine jung ist? Ja, genau, aber bei der Jungen funktioniert es ja dann wieder. Dann wäre ja die Logik gewesen, man baut eine neue Figur auf, aber auch mit einem neuen Inhalt. Aber Sue, also die andere, ist ja dann auch wieder Pump It Up Aerobic-Videos. Nur halt noch sexualisierter. Aber das ist so. Denke mir so, hä? Das, also, wenn du mir dasselbe Setting gibst mit, keine Ahnung, Social Media, hätte ich das sehr viel stärker gefunden und sehr viel prägnanter. Aber dann wär's nicht so sexy und es hätte nicht diesen kleinen, weißt du, allein dadurch, dass sie so ein altbackenes 80er-Jahre-Setting nutzt, was ja offensichtlich trotzdem in der Neuzeit spielt, wirft sie doch schon das Ding auf, dass es einfach ein veraltetes Klischee ist. Und sie schmeißt ja nicht nur die Frage auf, hey, jemand, der alt ist, der bekommt keine Aufträge mehr oder der nicht mehr sexy ist, sondern wirft ja auch die Frage auf, so, hey, warum, also in dem Fall Demi Moore, warum fühle ich mich so? Warum muss ich diese Klischees erfüllen? Und sie denkt halt, sie muss die erfüllen. Naja, absolut. Das, also ich finde, ja. Das ist ja auch alles drin, aber ich finde einfach, alle Schwächen, die du erwähnst, finde ich tatsächlich erstärken, deswegen. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, auch Dennis Quaid in der Rolle des absolut überzeichneten Producers, hier wäre halt auch wieder, das ist wieder so ein bisschen, es gab auch diese Phase, wo viele Filme sich sehr konkret mit MeToo beschäftigt haben. Und da gab es Filme, die haben das halt auf eine Art und Weise gemacht, die entlarvend war und die deswegen, also das ist das, warum ich letztes Jahr Tar so gefeiert habe. Weil die über toxische Machtverhältnisse hat dieser Film in einer entwaffnenden Subtilität geredet und plötzlich merkst du, oh shit, jetzt hittet es mich erst richtig, weil ich es nicht kommen habe sehen. Und das macht das Substance halt nicht an Stellen, wo ich denke, da, also das Ende, das darf alles komplett eskalieren. Aber gib mir doch am Anfang wenigstens so viel Realismus, dass ich mich vielleicht nicht ertappt fühle, aber halt, ertappt ist nicht das richtige Wort, aber halt so, dass ich das Gefühl habe, oh ja, das ist, also damit kann ich relaten oder ja, das ist mir schon begegnet oder sowas. Einfach nur auf einem Level, ja, dass es irgendeine Art von realen Bezug hat. Und Dennis Quaid in seiner, ja, ich bin übertrieben widerlich in jeder Hinsicht Art, es wirkt halt so, als wenn sie vielleicht was Persönliches da verarbeitet, im Sinne von, vielleicht ist der auf irgendwas angelegt, was ihr schon passiert ist. Aber es wirkt dadurch halt nicht mehr, finde ich, so universell für andere Zuschauer greifbar oder relatable. Ja, also ich würde jetzt ungern mit dir da weiter drauf hinausgehen oder drauf eingehen, weil wir haben noch mehrere Filme, über die wir reden müssen. Ich glaube, The Substance ist auf jeden Fall ein Film, den man mal gesehen haben muss. Man liebt ihn oder man hasst ihn und das macht ihn großartig. Er hat auch wirklich starke Momente, absolut. Einigen. Und die Darsteller, beide sind wirklich gut. Margaret Qualley vor allem wird jetzt auch noch ein paar Mal erwähnt werden tatsächlich. Das ist, glaube ich, meine Isabella Rossellini dieses Jahr. Oh, bin ich gespannt. Ja, und deswegen. Also es ist kein schlechter Film, das will ich damit echt nicht sagen. Ich glaube einfach gemessen daran, was ich mir ausgemalt habe und was der Hype auch, finde ich, wirklich war. Der Hype war, ist riesig nach wie vor. Dafür habe ich, glaube ich, noch mehr erwartet. Ja. Ja, also ich würde jetzt noch einen raushauen, das ist meine Nummer 6. Mhm. Das ist eher ein lokales Projekt, sage ich mal. Mhm. Leider deutschlandweit ein bisschen unbedacht gewesen, zu Unrecht, meiner Meinung nach. Und zwar ist es Hundswut. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir darüber mal geredet hatten kurz, ja. Ja, es ist ein quasi independent produzierter Film von Daniel Alvarenga mit vielen großen Schauspielgrößen der bayerischen Filmkultur wie Christian Tramitz, Christine Neubauer, Sepp Schauer, ganz, ganz viel mehr. Wir fallen jetzt leider nicht alle ein. Ja, ich glaube, das sind schon auch die bekannteren Namen, die ersten, die du genannt hast, ja. Also für den gängigen Zuschauer. Absolut. Und ich stehe im Abspann auch tatsächlich drin, namentlich erwähnt, weil ich den Film über Kickstarter mitfinanziert habe. Ah. Ja. Namentlich, wie viel musstest du dafür, wenn du das, also wenn du das sagen willst, weiß ich nicht. Es ist ja immer sehr unterschiedlich. Ich habe ja mal Zach Braffs Film Wish I Was Here mitfinanziert im Sinne, ich glaube, da war damals das Minimum, boah, was haben wir gezahlt? Ich glaube schon so 50 Euro, weil wir dafür dann ein Screening in London bekommen haben, zu dem er auch erschienen ist. Deswegen haben wir tatsächlich 50 Euro gemacht, ein Kumpel und ich damals. Aber ich stehe nicht namentlich drin, weil das wäre noch mal mehr gewesen. Hättest du irgendwie für namentlich, jetzt glaube ich, weiß nicht, mehrere hundert Euro geben müssen und dachte, nee, das ist mir dann nicht wert, weil das halt dann schon sehr viel Geld ist. Also deutlich kleineres Budget, glaube ich, 20 Euro gezahlt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist schon recht lange her, weil der Film ist während Corona produziert worden auch. Mhm. Und Daniel Alvarenga ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der Corona dann halt leider ein bisschen arbeitslos geworden ist. Mhm. Und hat aber dann dieses fantastische Drehbuch, was übrigens auch ein Roman mittlerweile ist, herausgebracht. Und Frage kurz, hat er den Roman dann selber auch geschrieben oder hat er das dann mit jemand anderem zusammen? Hat er selber geschrieben tatsächlich, also auf Grundlage seines Drehbuchs. Mhm. Und hat dann die ganzen Schauspieler dazu quasi bewegt, indem er das Drehbuch geschrieben hat mit minimaler Gage oder gar keiner Gage, teilweise glaube ich, an diesem Projekt teilzunehmen und das halt mit zu unterstützen. Ich glaube, allen voran ist da Christine Neubauer zu nennen, die ja, die ist, glaube ich, in jedem Promo-Ding zu sehen, die ist da wirklich krass hinterher gewesen, dass das produziert wird. Mhm. Ich würde vielleicht jetzt mal kurz zur Geschichte kommen. Und zwar geht es um ein Dorf im tiefsten Bayern in so, was ist, 20er Jahre vielleicht, 1920er Jahre. Mhm. Und da werden einige Jugendliche auf grausame Weise im Wald gerissen oder ermordet, so besser gesagt. Mhm. Das Dorf ist recht abgeschieden und der Bürgermeister und der eigentliche Bürgermeister, der eigentlich alles besitzt im Dorf, sind der Meinung, man sollte da nicht drauf gehen, dass es ein Mord ist, sondern vielleicht eher, dass es ein Werwolf war oder ein Wolf. Mhm. Und dann wird halt ganz schnell der Hauptcharakter, will ich jetzt sagen, der eher außerhalb des Dorfes wohnt, ein bisschen Eigenbrötler ist, verdächtigt, dass er halt das ist. Mhm. Und das eskaliert dann recht fix und schnell und wirft halt sehr viel Parallelen zur heutigen Zeit auf, beziehungsweise zu einem anderen Film, den ich dann nachher noch nenne, und wartet mit einem, für mich, dem schockierendsten Ende von einem Film, den ich seit langem gesehen habe, tatsächlich auf. Ich war tatsächlich im Publikum gesessen und war dann... Warst du ja wahrscheinlich auch bei der Premiere dann, oder? Im Cineplex Passau, ja. Das heißt, du hast zwei Weltpremieren dieses Jahr. Ich habe tatsächlich zwei Weltpremieren gesehen, ja, wenn du so möchtest, ja. Casual Life einfach. Casual Life, ja. Aber da habe ich mir einfach nur ein reguläres Ticket gekauft. Mhm. Aber gut, Auf jeden Fall fantastische Schauspielerleistungen. Christian Tramitz, glaube ich, reißt die beste Leistung seiner Karriere runter als versoffener Wirtshausbesitzer mit tiefen inneren Problemen. Mhm. Und so hat man ihn sicherlich nicht gesehen. Christian Tramitz kennt man ja von der Bully-Parade, von Schules Manitou etc. Ja. Und der hat so einige Szenen, die einem wirklich das Herz zerreißen und einem auch sprachlos zurücklassen. So wie viele andere in diesem Film. Wirklich, man darf nicht, was jetzt produktionstechnisch irgendwie angeht, man muss schon wissen, dass es halt ein sehr günstig produzierter Film ist, einfach weil keine Filmförderung da irgendwie gesagt hat, wir machen das, sondern die waren halt damit beschäftigt, irgendwelche Marvel-Filme zu produzieren, ja. Anstatt irgendwelche Independent-Sachen mit einer wichtigen Botschaft. Mhm. Ist trotzdem auf jeden Fall einen Blick wert. Jeder, der da drauf Bock hat, der Bock hat, bayerischen Film auf einem anderen Niveau zu sehen, auf einem tiefgründigen Niveau vor allem, das sollte da zugreifen, aber er sollte auch nicht zu zart beseitet sein. Also es ist ein wirklich, wirklich guter Film, den ich jedem ans Herz legen kann. Vielleicht eine Frage, die ganz, die vielleicht für dich selbstverständlich ist, aber dadurch, dass wir in verschiedenen Bundesländern leben und ich mir jetzt gerade denke, wenn das sich andere Leute anhören und Bock auf den Film haben, wie stark ist es bayerisch? Also versteht man das als jemand, der bayerisch nicht spricht, trotzdem noch halbwegs gut oder ist es schon sehr stark? Es gibt eine untertitelte Version, aber, aber es ist jetzt nicht hüppidibi, sondern es ist schon hochdeutsch-bayerisch, würde ich jetzt mal sagen. Okay, okay, also es ist nicht, ja, manchmal ist es ja auch Absicht, ein Kumpel von mir auch macht immer wieder Kurzfilme und bei dem ist es essentieller Inhalt, würde ich sagen, und das macht viel mit der Atmosphäre bei ihm, dass diese Sachen sehr stark im Dialekt sind und wirklich, wenn du nicht Bayer bist, du da schon ein bisschen aufläufst an manchen Stellen. Ich glaube, er hat deswegen auch untertitelte Versionen. Mhm. Aber eben, war ich jetzt nicht sicher, wie das da ist, weil Christian Tramitz, Christine Neubauer sind ja in Mainstream-Produktionen, also das heißt, die können ja ihr Bayerisch schon, die stellen das ja schon so ein, wie es dann gebraucht wird für die Produktion. Jetzt war die Frage, ja, wie es da ist. Also der Film, der lief auch am Rande der Berlinale in so Vorführungen für wie sagt man, für Leute, die den halt zeigen möchten. Das heißt, es gibt eine untertitelte Version. Er ist an und für sich jetzt nicht hardcore-bayerisch, auch wenn ich das, glaube ich, ein bisschen schlecht einschätzen kann, weil für mich, ich verstehe es halt. Deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen, aber ja. Okay. Toller Film. Gibt es jetzt auch auf Blu-ray, die ist ein bisschen teurer, aber jeden Cent wert. Ja, und wahrscheinlich muss man da sagen, du sagst, es ist independent, es wird nicht die Riesenauflage sein an der Blu-ray, das heißt, das dann zu viel gegen zu finanzieren, diese Produktion von sowas, musst du halt da mehr verlangen einfach. Also es ist halt wirklich hauptsächlich eigenfinanziert, das muss man schon mal sagen und ja, absolut respektabel, so wirklich Debüt-Sachen rauszuhauen und dann, also man kann sicher jetzt, jeder hat da seine Geschmäcker, was er jetzt von Christian Tramitz oder Christine Neubauer hält, aber es sind namhafte Menschen in der Branche und wenn die sagen, ich mache da mit für wenig Geld, ist es ja schon ein Zeichen, dass er da was gemacht hat, was bei Leuten, die professionell arbeiten, widerhallt und sagen, okay, doch, da habe ich Bock drauf. Für vielleicht sogar gar kein Geld. Und wie gesagt, Christian Tramitz reißt eine Performance runter, die man nicht von ihm erwartet. Ultra ernster Film, tatsächlich wenig Humor, der so ein bisschen auch die heutige Zeit so widerspiegelt, wer diese Hexenjagd und wie gesagt, es spitzt sich alles zu. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, aber es ist ein Film, den auf jeden Fall dieses Jahr irgendwie mal schauen sollte, wenn man dem unterkommt. Und es ist halt auch ein Filmemacher, der Bock hat, Filme zu machen, die sich nicht irgendwelchen Studios unterwerfen müssen. Und der Film ist tatsächlich sehr kompromisslos, soweit es halt geht. Aber ja. Nee, aber immer cool, finde ich immer cool, wenn man auch was erwähnt, was logischerweise niemand auf dem Schirm hat, weil es wirklich so eine kleine Bubble ist. Ja. Aber man weiß nie, was daraus dann auch wird. Also je nachdem, wie erfolgreich er damit jetzt ist oder sich einen Namen machen kann, vielleicht reden wir dann öfter über den Herrn. Also ich hoffe aufs Beste. Ja, nee, absolut. Freut mich auch immer, wenn das jemandem gelingt, gerade wie du sagst, Filmförderung in Deutschland ist ein riesiges Problem und ist ziemlich absurd, was und was nicht finanziert wird. Und deswegen absolut schön, wenn es Leute dann trotzdem alles schaffen. Ja. Ja. Und wie gesagt, wenn man genau hinguckt und den Film geguckt hat, den Abspann laufen lassen, ich bin zu sehen. Wahrscheinlich nicht als Arthouse-Tobi, also deswegen mal gucken. Nee, das nicht, das nicht. Und auch nicht als Production Manager oder so, sondern einfach nur als Patreon-Unterstützer oder so. Ich okay. weiß nicht mehr genau, aber ja, cool. dann lass uns doch einen abhaken, wo wir haben ja eine kurze Aufnahmepause gemacht, kann man ja ruhig sagen. Und dann haben wir beide gesagt, ja, lass uns den kurz abhaken, damit er erwähnt ist. Er ist bei uns beide dann offensichtlich nicht auf der Eins, aber er ist bei mir auch in der besten Liste gelandet. Soweit schafft es der Herr Villeneuve immer, muss man sagen. Ja. Also Dune Part 2, Part 2, muss man natürlich schon erwähnen in der besten Liste von 2024. Ja. Ja, Gedanken dazu. Monumental, episch, ja, gut gespielt, Hammermusik, ja. Was soll man sagen? Ja. Ist genau ein bisschen wie mit den Nolan-Filmen oft. Ich mache oft keine Reviews zu diesen Filmen, weil ich mich auch immer, genau was du wahrscheinlich jetzt auch gerade als Gefühl hast, man denkt so, ja, was soll ich jetzt sagen, was nicht schon tausendmal gesagt wurde. So. Ja. Ja. Man liest, man hört es überall, es ist ein grandioser Film. Der hat sicherlich auch seine Schwächen irgendwo, aber alles im Allen, so würde ich mich freuen, wenn Blockbuster-Kino weiterhin wäre. Genau, das ist genau wie bei Nolan halt auch. Man sagt, okay, das ist jetzt sicher nicht perfekt oder so, aber wenn ihr schon da mehrere hundert Millionen Dollar in die Hand nehmt, dann steckt es doch lieber in sowas, anstatt in, oh, ich weiß gar nicht, ob er bei dir auftauchen wird oder nicht, aber es gibt einen anderen Film, der dieses Jahr sehr, sehr viel gekostet hat und sehr gefloppt ist. Und ja, vielleicht muss man dann ein bisschen genauer aufs Budget gucken. Sag mir mal den Film, den du meinst. Der zweite Joker natürlich. Joker Folie Adieu oder so hieß er. Ja, ich habe ihn nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Aber also wurde ja völlig zerrissen, völlig zerfetzt. Lächerlich teuer. Ich glaube, irgendwie über 200 Millionen Dollar oder noch mehr. Und für ein kleines Drama, was in der Irrenanstalt spielt. Also völlig irre, was, wenn du das vergleichst mit einem Dune, klar war Dune sicher noch mal teurer, aber du würdest niemals annehmen, dass die in derselben Kategorie finanziell spielen. Mhm. Also das ist ja, ich habe Dune auch nicht so viel zu sagen. Ja. Es ist halt schon super clever vom Regisseur, ich habe es gerade seinen Namen vergessen. Todd Phillips. Da ein 200 Millionen Dollar Budget rauszuhauen, das meiste hat er sich wahrscheinlich der Hauptdarsteller in die Tasche gesteckt und sie machen halt einfach ihr Ding. Das ist halt schon ein krasser Stinkefinger an alles, ne? Und dann ja, aber ich meine, das ist der Typ, der vorher die Hangover-Filme gemacht hat. Also will er jetzt irgendwie sagen, er will nicht mit Studio-Konventionen mitspielen. Dafür macht er dann Hangover 1, 2 und 3. Also ich weiß nicht. Also Todd Phillips ist für mich ein bisschen ein Joke. Also das ist irgendwie. Ich glaube, da war nicht so viel Herzblut in dem Ganzen. Aber wie gesagt, ich kann es halt auch nicht sagen. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Aber interessant, also ich dachte wirklich, dass du ihn vielleicht trotzdem anguckst. Aber ich war nach dem ersten schon, dass ich mir dachte, beim ersten, das war jetzt kein schlechter Film, aber er ist auch schon sehr, sehr eindeutig von gewissen Dingen inspiriert. Und dann sage ich, nee, also das ist dann, das ist mir zu wenig Eigenleistung, als dass ich dann da reingehe, so hart sage ich das jetzt mal. Ja. Also dann gucke ich mir eben die Klassiker von Scorsese an, die das begründet haben. Ja. Aber ja, zu Dune 2 vielleicht noch kurz. Ich kann mich dir nur anschließen, es ist ein bombastischer, großer Film. Ich muss sagen, dass mir der erste besser gefällt. Ich kann das aber nicht sehr gut erklären, warum. Das ist irgendwie so ein Gefühl-Ding eher gewesen. Ich habe das während dem Film schon gemerkt. Der erste ist für mich ein bisschen runder. Der zweite, es gibt Momente, wo ich finde, dass Dune 2 sehr gehetzt wirkt. Ja. Und das macht der erste nicht. Vielleicht ist das auch das Problem, dass der erste sich zu viel Zeit gelassen hat und der zweite dann sehr viel aufholen muss. Das kann auch das Problem sein. Ich habe mich auch oft gefragt, hätte man da drei Filme draus machen sollen? Ja. Aber dann für den dritten wäre zu wenig da gewesen oder für den zweiten, je nachdem. Ich bin so wenig drin in der Sache, ich weiß nicht mal, ob das, also das ist jetzt scheinbar wirklich der Abschluss des ersten Buches, oder? Aber es wird ja eindeutig weitergehen, jetzt, oder? Also das erste Buch. Ja, der Drehstart soll jetzt bestätigt werden bestätigt worden sein für Dune Messiah. Ja. Dieses Jahr und der soll dann 2026 rauskommen. Ja. Nee, genau, wie gesagt, also es gibt einfach Aspekte im Film, die man nicht rushen darf, finde ich. Und hier geht es vor allem um die Charakterentwicklung des Hauptdarstellers, Paul Atreides, also gespielt von Timothy Chalamet. Und es gibt einfach, für mich hat das viel zu schnell an Wendung genommen plötzlich. Also es wird im Ersten immer prophezeit und angekündigt und gesagt und oh Gott, oh Gott. Und dann plötzlich passiert es aber und du denkst dir, wie, hey, jetzt sind wir schon an dem Punkt, dass es jetzt eigentlich schon gelaufen ist, so mit der Transformation. Also, hä? Es ist nicht so gut rübergekommen, was diese Wurmpisse, diese blaue, mit ihm macht. Genau, finde ich auch. Das ist zu abstrakt. Was macht das? Ja. Dass er alles weiß von Anfang bis Ende, dass er alle Wege sieht, das ist nicht so gut rübergekommen. Das kommt im Buch besser rüber. Ja. Und deswegen diese 180-Grad-Wendung quasi von er weiß vielleicht, was kommen wird, weil er so diese Vorahnung hat, dass er diesen Dschihad auslöst und Milliarden von Leben auslöschen wird. Mhm. Und er will das nicht, deswegen will er das verhindern zu ich mache das jetzt, ich muss das machen, also fuck off. Das kam nicht so gut rüber im Film tatsächlich. Ja. Ja, und es gibt halt auch einzelne Figuren, die sind extrem hochwertig besetzt, sagen wir es mal so kapitalistisch formuliert. Also wir haben da eine Florence Pugh, die im Grunde nichts zu tun kriegt. Also die hat, glaube ich, 5 Szenen und darf da immer nur irgendwelche Nachrichten lesen oder darf sich 3 Minuten mit Christopher Walken unterhalten. Ja, genau, das mag alles noch kommen, aber dadurch wirkt das immer so ein bisschen wie Teil 2 von 5 oder so. Es wirkt halt nicht wie ein, also das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an Dune 2, es wirkt halt nicht wie ein abgeschlossener Film in sich. Und da wirkte der erste auf mich runter, obwohl da auch klar war am Ende, das ist nicht die ganze Geschichte. Aber das hier wirkt wirklich wie so ein Mittelkapitel. Es wirkt so, okay. Es ist ja auch Part 2 und Dune Messiah ist ja quasi der Abschluss von der Paul Atreides Trilogie, was ist Trilogie, aber von der Paul Atreides Geschichte. Ja. Oder Saga, genau. Danach geht's, es gibt ja, glaube ich, 6 Bücher, die Frank Herbert damals geschrieben hat. Und dann geht's ja noch weiter, aber nach Dune Messiah, das ist quasi, das bringt dann den Punkt drüber, worum es eigentlich in der Geschichte geht. Ja, und eine Sache auch noch, die ich sowohl besetzungstechnisch, schauspielerisch, aber auch ganz klar inszenatorisch nicht stark finde. Und ich weiß nicht, ob das in den Büchern anders rüberkommt. Es wird mir die ganze Zeit aufgebaut, der Imperator der Imperator. Also, sorry, Christopher Walken in dieser Rolle, das ist ein Joke. Also, der ist auch nicht eine Sekunde, der ist weder gruselig, noch wirkt er kompetent, noch wirkt er irgendwie intelligent oder irgendwas. Also, er wirkt überhaupt nicht wie der, von dem die ganze Zeit alle reden. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, weil er auch nur gespielt wird. Und das ist das, was ich, glaube ich, was an Dune 1 so gut ist. Mhm. Diese Ränkeschmiede, die überall geschmiedet werden, diese Pläne hinter Plänen hinter Plänen. Ja. Und dass auch der Imperator nur gespielt wird von den Harkonnen. Mhm. Und ja, das ist einfach, das kommt in den Filmen nicht so gut rüber, vor allem im zweiten, weil der halt. Also die zweite Hälfte vom Buch ist ja auch eher actiongeladen. Mhm. Und das ist, glaube ich, den Punkt, den Denis Villeneuve halt bevorzugt hat. Jetzt muss ich zeigen, was ich eigentlich drauf habe, was Action angeht. Und die war episch, also allein absolut da steht und die Atombomben über ihn fliegen. Und also fantastisch. Aber ja, mir fehlt auch so ein bisschen der Aufbau. Also so in dem ersten Moment, nachdem ich aus dem Kino rausgegangen bin, war ich komplett weggeblasen. Mhm. Aber so ist jetzt doch fast ein Jahr vergangen. Muss ich sagen, hat er ein bisschen abgebaut. Vielleicht muss ich ihn mal wieder anschauen. Aber ja, eben. Vielleicht ist das am Ende ein Gesamtkunstwerk, wenn man alle Teile irgendwann hat. Und dann fällt einem das gar nicht mehr so auf. Aber ich denke halt immer an andere große Epen. Und wenn ich da eben den klassischen Vergleich zu Herr der Ringe ziehe, da fühlt sich, ich habe gerade wieder die Filme mit witzigerweise der Person, die ich vorher erwähnt habe, die The Fall Guy so liebt, die hat noch nie Herr der Ringe gesehen, jetzt habe ich dir Herr der Ringe angefangen zu zeigen, wir haben jetzt die ersten 2 Teile geguckt und die 2 Türme wirkt halt nie wie ein undankbarer 2. Teil, sondern der Film hat in sich ein episches Finale, hat in sich Charakter werden weiter aufgebaut, aber es ist in sich ein geschlossener Film. Ich habe nicht das Gefühl, so, das war jetzt nur Mittel zum Zweck, um zum dritten zu kommen. Und das ist, natürlich ist das eine Kunst. Und ein 2. Teil hat da eine undankbare Rolle, weil er in der Trilogie immer, er darf nicht abschließen final, er darf aber auch nicht die ganze schöne Exposition machen, das ganze Worldbuilding am Anfang, sondern muss irgendwie, dazwischen eben hängt er. Aber es gibt halt Beispiele, dass es funktioniert. Genauso Star Wars, The Empire Strikes Back. Ein Film, der weiter die Welt ausbaut, aber trotzdem in sich geschlossen funktioniert. Und Dune 2, ich kann ihn nicht in diese Höhe kann ich ihn nicht ganz heben, muss ich sagen. Obwohl das immer noch Meckern auf hohem Niveau ist. Das ist ein toller Film. Aber gerade mit diesen Epen hält er nicht ganz mit, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das Problem, was Denis Villeneuve hat, ist, dass er die Filme nicht am Stück gedreht hat. Mhm. Dass er nicht eine komplette Vision hatte von allem, wie jetzt Peter Jackson mit den Herr-der-Ringen-Filmen. Gut, aber das war bei Star Wars auch nicht der Fall. Also ich meine, das ist sogar ein anderer Regisseur beim zweiten Teil. Das ist nicht mal derselbe Regisseur. Ja, also, gut, Star Wars, reden wir mal nicht drüber, bin ich jetzt. Aber gut, okay. Aber wir wollten ja eigentlich Dune 2 schnell abhaken. Ja, stimmt vielleicht. Eigentlich. Ja. Also alle, die auf Bombast stehen und Sci-Fi, gönnt euch. Super Film. Ja. Und freut euch auf Dune Messiah. Ich glaube, ich gucke mir auch den nächsten sofort wieder an. Das ist gar keine Frage. Absolut. Ich habe mir auch den übrigens in IMAX angeguckt, genau wie den ersten. Ah, und das neidisch. Macht schon wirklich viel Spaß in IMAX. Absolut großartig. Wie gesagt, ich glaube einfach, das ist immer mit solchen Sachen, ähnlich wie was wir bei The Substance schon hatten, wenn die Erwartungen sehr hoch sind, dann gibt es nicht so viel, was da delivern kann. Manche Sachen können es eben, manche halten einfach diesen Druck aus und gehen darüber sogar hinaus manchmal. Bei Dune, es macht einfach viel Spaß. Es ist genau, wie du sagst, es ist das, was Popcorn-Kino sein sollte. Das ist die beste Art von Popcorn-Kino. Und bereut man nicht, auf jeden Fall. Nee, also danach, da hast du dein Geld bekommen. Nee, dafür hast du, nee, wie sagt man? Das war's wirklich. Your money's worth. So. Ich weiß auch nicht, wie ich das spreche. Gut. Genau, ich weiß nicht, ich habe noch was, wo ich nicht sicher bin, ob du es geguckt hast, aber ich würde mir nicht vorstellen, dass es bei dir auf der Platz 1, auf dem Platz 1 ist. Aber ich will ihn noch erwähnen, weil ich habe ihn verpasst dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ob er gut ist oder nicht. Aber ich ärgere mich trotzdem, dass ich ihn verpasst habe. Und zwar Megalopolis von Francis Ford Coppola. Also, du hast nichts verpasst. Ich habe den ich habe mir den vorbestellt, der kam am 19. Dezember an. Mhm. Da war Veröffentlichungstermin auf Blu-ray. Dann habe ich den angefangen zu gucken. Oh, war ja. Also, ich habe, glaube ich, eine Stunde geschaut und dann war mir das doch zu. Wie soll ich sagen? Dadaistisch oder so. Es war einfach nur völlig albern. Ich kann gar nicht anfangen. Wie gesagt, ich will auch gar nicht irgendwie den jetzt gut oder schlecht reden, weil ich habe nur eine Stunde gesehen von 3. Mhm. Aber das ist schon ein Ding. Ja. Also gut für Francis Ford Coppola, dass ihn gemacht hat. Oder machen konnte mit seinem eigenen Geld. Ich wollte gerade sagen, er hat da richtig viel Geld reingeballert, ja. Aber es war auf jeden Fall eine Entscheidung. Das ist das, warum ich mich auch ärgere, verpasst zu haben. Weil es ist, also wenn jemand selber, ich glaube, von seinem eigenen Geld da über 100 Millionen Dollar reinsteckt, was dann einfach weg ist danach, dann will er das machen. So, das muss ich auf einem ganz grundlegenden Level respektieren, dass jemand so für seine eigene Kunst brennt und sagt, ich will das machen und ich und kostet es, was es wolle, blöd gesagt. Ich verkaufe meine Weingüter und alles. Ja. Ich mache diesen Film. Den habe ich seit den 80er Jahren im Kopf. Den muss ich jetzt machen. Eben, und es ist, und seine ganze Geschichte ist so, auch schon mit seinem Studio damals, One from the Heart und so. Also gibt gute YouTube-Videos darüber, wie er immer wieder versucht hat, einfach Kunst zu machen und dass es irgendwie sich rentiert hat, ein eigenes Studio gegründet. Das ist dann nach dem ersten Film, den er gemacht hat, direkt komplett finanzielle Ruinen. Gefloppt und alles. Ja. Aber klar, er hat diese Klassiker gemacht wie Der Pate und so. Und deswegen hätte ich ihn wirklich gern gesehen. Und wer weiß, ist ein bisschen wie bei Miyazaki, ist sehr, sehr gut möglich, dass es sein letzter Film ist. Sehr, sehr wahrscheinlich sogar. So morbide das klingt, aber der Mann ist sehr alt und das hat ihm viel, viel Kraft und Zeit gekostet, das überhaupt jetzt umzusetzen. Ja, der muss halt dann eine Studioarbeit machen, um sich finanziell wieder auf die Beine zu stellen. Ne? Aber, ja, wahrscheinlich geht es ihm irgendwie trotzdem gut genug und hat so viele andere Coppolas, die ihm schon aushelfen. Also in die Altersarmut fällt der sicher nicht. Aber habe ich leider verpasst und habe aber auch gehört, ist komplettes Mess. Manche sagen, es ist komplett beschissen. Manche sagen, okay, es ist irre, aber es ist eine Vision und man muss es erlebt haben, weil es ist einfach mit nichts vergleichbar und so, ja. Ich finde auch, also die 15 Euro oder was, die ich für diese Blu-ray ausgegeben habe, ich finde nicht, dass ich die vergeudet habe, sondern da ist halt jemand mit einer Vision, der Geld zur Verfügung hatte und der das macht. Und das kann ja eigentlich nur als gutes Beispiel irgendwie vorangehen. Ja. Ich glaube, du fändest ihn tatsächlich großartig im Sinne von, der ist so schlecht, ich finde den geil. Doch, du würdest den, glaube ich, feiern. Der ist so albern und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so gewollt war oder nicht, aber er ist schon. Ja. Also allein Shia LaBeouf, boah. Ja, ja. Also ich habe viel nicht ertragen in diesem Film. Wie gesagt, nach einer Stunde war dann Schluss. Ja, Shia LaBeouf habe ich auch Angst in dem Film, muss ich echt sagen. Alles, was ich gesehen habe, ich habe Angst, dass ich den nicht aushalte. Den, also, naja. Aber mach dir dann ein eigenes Bild. Und ja, wie gesagt, die 15 Euro Blu-ray ist es auf jeden Fall wert. Und ich glaube, du hast da deutlich mehr Spaß dran als ich. Ja, also dann ist er wahrscheinlich auch schon on demand verfügbar, weil dann hätte ich ihn eigentlich auch nachgeholt. Ich habe ihn dann habe ich wohl nicht ordentlich nachgeschaut, wenn der eigentlich schon verfügbar ist. Ja. Klar ist er nicht auf der großen Leinwand und so. Also er hat natürlich da auch crazy Zeug gemacht in dem Film, aber wenn wir ihn beide nicht wirklich gesehen haben, dann. Ja. Er sei ja hier erwähnt, aber macht euch selbst ein Bild. Ich hau jetzt nochmal kurz, weil Dune Part 2 war meine Platz 4. Mhm, okay. Also schon bei Dune eben. Auf jeden Fall. Aber ich habe Platz 5 übersprungen. Mhm. Und es sind mal wieder zwei Filme. Wir hatten vorhin. Ah, wie kam er? Ah, genau. Und zwar wäre das The Zone of Interest zusammen mit Challengers. Das ist beides bei dir auf demselben Platz. Das finde ich interessant. Ja. Über welchen willst du zuerst reden? Ich glaube, Challengers kann man ganz fix abhaken, oder? Der lief ja auch so am Jahresanfang. Also ich sage es ganz klar, also wir können ihn trotzdem fix abhaken, ist mein Film des Jahres. Also no fucking way, okay. Ist völlig okay, dass wir den jetzt haben. Ich habe eine Review dazu gemacht, etc. Habe ich? Ich glaube schon. Ja, doch, habe ich. Challengers ist für mich, also nichts hat mich, ich habe den zweimal im Kino gesehen. Ich war einmal einfach so drin, weil ich halt gesagt habe, okay, Luca Guadagnino, ich gehe da rein. Ich muss aber auch an der Stelle klar sagen, ich fand die Trailer nicht sehr gut. Und nach den Trailern dachte ich erstmal so, hey, was ist das denn? Aber ich bin wirklich rein, weil es Guadagnino ist. Ich habe gesagt, okay, dieser Regisseur, jedes Mal liefert er ab, ich gucke mir das an. Und dann war ich wie weggeblasen. Andere Weise. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast auch schon erwähnt habe, aber meine Freundin war nämlich auch super skeptisch nach den Trailern, ist nicht mitgegangen. Ich komme aus dem Film zurück und sage, phänomenal, ganz, ganz großartig. Und habe sie dann doch so gehypt, dass sie gesagt hat, okay, jetzt will sie ihn doch sehen. Und sie war dann auch völlig weggeblasen, als sie ihn geguckt hat. Und hat auch danach nur noch mal gesagt, wie scheiße waren die Trailer im Vergleich dazu, wie großartig dieser Film ist. Also. True. Aber halt groß geschnitten, ne, von irgendwelchen Studios, nicht vom Regisseur selber und dann. Ja, ja. Also ich bin auch im Kino gesehen und war auch wie weggeblasen. Das war der Shit. Ich war die vollen 2 Stunden oder wie lang da auch ist, voll auf Spannung und dann dieses große Finale. Und jetzt haben wir uns den, mein Freund und ich, haben uns den jetzt vor ein paar Tagen erst angeguckt. Er hat den noch nicht gekannt. Und er hat dann, also sein Fazit war, ja, das Ende war gut. Ja, okay. Kann man natürlich auch so zusammenfassen, wenn man will. Ja, aber ich würde sagen, auch Ende, der Rest war sehr, sehr gut. Ich fand auch, aber das Ende war schon, ja. Es ist finde ich, auch ein Paradebeispiel an Film, wo, wenn Leute manchmal unterschätzen, wie wichtig der Soundtrack von einem Film ist. Ja. Dieser Film ist nicht dasselbe ohne seinen Soundtrack. Er ist immer noch gut, aber dieser Soundtrack ist ein Charakter in diesem Film. Aber das stimmt, aber ich muss sagen, das wird schon auch ein bisschen repetitiv, wenn er wieder dieses einsetzt, dann ist es manchmal. Finde ich halt gar nicht so. Also mich hat das immer so reingepeitscht. Nee, pass mal auf, da kommt dann dieser eine Punkt, wo man so ein bisschen die Augen verdreht. Vielleicht will es der Film auch so ein bisschen. Das ist dann, glaube ich, da, wo die im Auto sitzen. Ich würde sie spoilern und so. Und dann wird es so ein bisschen, ja, okay, natürlich geht es jetzt wieder um Tennis und so. Und dann kommt er direkt danach das Finale. Und dann payt das so richtig off, weil man so, ah, okay, es ging wirklich die ganze fucking Zeit nur um Tennis. Und dann halt dieses, ja. Also deswegen haben wir vorher, wir haben ja auch über La Chimera schon gesprochen, Josh O'Connor spielt da auch mit. Ich habe ihn erst jetzt durch Challengers auf dem Schirm. Auch den anderen Mike Feist habe ich vorher nicht gekannt. Phänomenal, diese beiden Darsteller. So absolut. Mike Feist, ich habe auch nachgeguckt damals bei der Review, ich habe ihn in irgendwas gesehen und habe ihn nur vergessen. Was war das nochmal? Irgendwas war Mike Feist eigentlich schon drin. Aber Josh O'Connor, glaube ich. Also ich habe sie beide, glaube ich, in kleinen Rollen irgendwo mal gesehen. Josh O'Connor war, glaube ich, in irgendeiner Jane Austen-Verfilmung oder sowas mal drin. Ich kannte Josh O'Connor ich kannte ihn vorher nicht. Dann habe ich Challengers gesehen und dann La Chimera. Und dann ist mir klar geworden, dass ich den in God's Own Country gesehen habe. So ein, den habe ich nicht gesehen. So ein schwulen Drama in Irland, zwei Schäfer und ein, irgendwie ein Flüchtling oder so. Egal. Ja. Auf jeden Fall, daher kannte ich den, sehr schöner Film übrigens, God's Own Country. Mhm. Aber ja, daher kannte ich den dann anscheinend schon, ohne ja, es mir bewusst zu sein. Ich meine, jetzt aus dem, ich google es jetzt mal lieber nicht, aber ich glaube, Josh O'Connor war in Emma, in der Verfilmung mit Anya Taylor-Joy vor ein paar Jahren. Da ist er, glaube ich, auch mal drin und Mike Feist ist auch in irgendeinem Film in einer Nebenrolle halt mal. Ja. Die beiden sind so gut und was ich wirklich nicht gedacht hätte vorher ist, Zendaya ist auch gut in diesem Film und ich bin sehr, sehr kritisch. Zendaya ist immer gut. Hast du Dune 2 gesehen? Nee, habe ich nie geguckt. Aber Dune 2 würde ich nicht sagen, dass Zendaya sehr gut ist, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist, glaube ich, auch das ist ein bisschen das, was sie bekommt. So. Ja, ja, mit Sicherheit. Es ist eine keine dankbare Rolle, die ist underwritten. Aber also ich finde schon, man kann auch ohne Worte mehr daraus machen, als was sie an manchen Stellen daraus macht in Dune. Also, ah, gut. Da finde ich, also gerade am Ende, ihre letzte Szene in diesem Film, glaube ich, ist das ist so, das ist für mich wirklich on, auf einem Level mit hier, wie heißt die noch mal? Marie Cotillard in Dark Knight Rises. Wo sie stirbt. Das ist ja, ja also was halt so dieses Take in diesem Film geschafft hat. Unfassbar, ich, ja. Also ich finde Dark Knight Rises so furchtbar. Wirklich, der versagt auf allen Ebenen. Und ich glaube, da hat auch niemand Bock, diesen Film zu machen. Und dann Maria Cotillard, oh, ich sterbe jetzt. Und dann ist also ich hasse ihn nicht so sehr wie du. Ich finde ihn schon ganz nice. Aber diese Szene ist völlig lächerlich. Und ich muss aber wirklich sagen, Zendayas letzter Moment in Dune Part 2, sorry, aber das ist auch, also, keine Ahnung. Hast du vorher gegoogelt, wie man aussieht, wenn man eifersüchtig ist oder was? Ja, aber das, also, aber sorry, das ist zum Beispiel eine Änderung, die zum Buch ich jetzt nicht so gut finde, weil im Buch ist es so, dass Zendayas Charakter ist halt da okay damit, weil sie weiß, okay, er muss das machen, um halt das zu machen, was er machen muss. Also sie ist da genauso wie er, weißt du, die sind da so auf einer Ebene. Aber ja, gut. Aber wie gesagt, hier ist sie wirklich gut in Challengers, absolut. Aber ich allein diese Szene, die man eh schon im Trailer sieht, wo sie sich zurücklehnt im Bett, die zwei über ihr. Sie begutachtet einfach ihr Meisterwerk und ist so zufrieden mit sich selbst. Das ist grandios, grandios. Ja, alles an diesem Film. Also es ist wirklich, es ist von vorne bis hinten, also deswegen ist es mein Platz 1. Da ist für mich kein Gramm Fett dran, da ist nichts, was ich ändern würde. Das ist, und es ist wieder sowas ganz anderes. Ich weiß nicht, wie Guadagnino das macht. Ich würde super gern bei dem ein bisschen mehr in den Prozess schauen können, wie er seine Filme angeht, weil er macht ja jetzt, hat jetzt schon den nächsten draußen. Da kommen wir später sicher zu. Der läuft jetzt schon an, seit 2. Januar, glaube ich. Der läuft jetzt, ja, genau. Ich weiß nicht, wie der auch am Stück diese Sachen rausballert. Also das ist ja auch jetzt nicht der allerjüngste. Knallt und knallt. Aber das, ich glaube, der hat halt vorher sehr viel Material gesammelt und jetzt hat er halt die Möglichkeit und kann einen nach dem anderen raushauen. Und die Stars kommen natürlich zu ihm. Jetzt hat er Daniel Craig, Zendaya, Timothy Chalamet hat er ja groß gemacht. Ich glaube, der kann jetzt machen, was er möchte. Ja, das glaube ich, an dem Punkt ist er schon lang. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wo er die Energie hernimmt. Also ja, egal, was er macht, also bisher hat er noch mit nichts mich wirklich enttäuscht. Also, ich glaube, hier Bones and All war, glaube ich, noch der, wo ich am wenigsten jetzt selber gehypt war. Ich weiß, du hast ihn super geliebt. Lieblingsfilme. Ich weiß. Ich liebe den. Ist immer noch ein richtig guter Film, aber ich meine nur, gemessen an der Konkurrenz seiner anderen Sachen. Also, ich glaube, ich mag alles andere noch ein Stückchen mehr und Queer gucke ich mir tatsächlich auch schon diese Woche jetzt an. Das ist so viel sei gesagt, da gehe ich jetzt diese Woche auch schon ins Kino. Und was auch immer der danach wieder macht, also der hat für mich einen Freifahrtschein, dieser Mann, das ist unfassbar. Ja. Und Challengers, weil sowohl dramatisch als auch witzig, spannend, einfach eine gute Zeit auch an vielen Stellen, was natürlich der Soundtrack auch pusht mit von Trent Reznor und Atticus Ross. Phänomenal. Ich find's so fantastisch, dass er einfach so viele verschiedene Themen tackelt, so von Horror über irgendwelche Reichen, die sich irgendwie am Swimmingpool gegenseitig umbringen, bis hin zu Kannibal. Der macht alles und alles, aber trotzdem immer noch erkennbar, Luca Guadagnino. Aber halt aufs, ich würde ihn tatsächlich, und das ist natürlich eine extreme Art von Ritterschlag, und natürlich ist es immer ein Vergleich, der hinkt, aber in der Hinsicht erinnert er mich wirklich ein bisschen an das, was Kubrick in seiner Karriere gemacht hat, dass er wirklich sehr unterschiedliche Filme macht. Also bei Kubrick ist jeder Film in einem ganz anderen Genre oft. Und jeder Film für sich ist aber trotzdem erkennbar, ganz klar Kubrick. Ja. Und aber jedes Mal ist was völlig anderes, aber immer auf höchstem Niveau, egal welches Genre bedient wird. Ja. Man merkt auch immer, dass das dieses enorme Herzblut drin. Ich meine, Kubrick ist nochmal ein ganz anderes Level. Ja, aber wie gesagt, es hängt immer so ein Vergleich auf jeden Fall. Aber das ist schon, also ich finde den auch, alles, was er macht, ist zumindest sehenswert. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es ist kompromisslos eher. Ja. Und das ist fantastisch. Voll. Genau, das heißt, den konnten wir jetzt nicht ganz so kurz abhaken, wie du gedacht hast. Wie gesagt, ist meine Eins, aber genau. Ansonsten, ich habe eine Review zugemacht, mehr habe ich jetzt aber auch nicht mehr zu sagen. Na dann. ja, noch kurz zu Zone of Interest. Sandra Hüller, großartig. Jonathan Glazer, bekannt von Under the Skin. Zone of Interest, super unangenehm zu gucken. Ja, habe ich auch eine Review zugemacht. Ja. War der Film tatsächlich, wo ich nicht mehr wusste, dass der 2024 war. Weil das sich so lange her anfühlt, dass der rauskam irgendwie, hatte ich das Gefühl, das war letztes Jahr. Ich habe zweimal gegoogelt, glaube ich, um sicher zu gehen. Also ganz komplett das Gegenprogramm zu Challengers, absolut bedrückende Erfahrung, diesen Film zu gucken, aber absolutes Meisterwerk. Also das Schlimmste an diesem Film war, also als ich den gesehen habe, ich habe so ein, also man ist ja da in diesem Garten vor Auschwitz quasi die ganze Zeit und man hört ja die ganze Zeit die Geräusche hinten und man sieht dann immer Sandra Hüller und Christian Friedel als hier Oberkommissar, nee, wie heißt es, Oberbefehlshaber von Auschwitz. Ja. Und die haben ja diese inneren Konflikte quasi mit, dass sie dieses Haus behalten und vom Grund auf aufgebaut worden oder aufgebaut haben. Und dann kommt so dieser Moment, wo sie das halt verlieren, weil er weg muss. Ja. Und dann gab es so diesen einen Moment, wo ich mich erwischt habe, dass ich mit diesen beiden mitfieber, wo er auf diesen Steg hinausgeht. Und dann ist mir das bewusst geworden. Dann habe ich mir gedacht, nein, das sind die schlimmsten Menschen, die es jemals gegeben hat. Die sind 2 Meter davon entfernt von den schlimmsten Verbrechen in der modernen Menschheitsgeschichte, die jemals begangen worden sind. Und das Einzige, was sie kümmert, ist, dass sie ihren schönen Garten behalten können. Ich finde, das ist eine der stärksten Szenen des Films auch, weil er... Also das, was du meinst, man fiebert fast mit denen mit oder so, ich finde, das ist das Wichtige daran, dass er an der Stelle dir nochmal zeigt, das sind übrigens tatsächlich Menschen. Und das sind Menschen mit Bedürfnissen, mit Gefühlen, mit Träumen, aber es sind Monster. So, und dieser Spagat in der Person ist so irre. Also Das war auch dieser Moment, wo ich mir dachte, boah, was macht dieser Regisseur gerade mit mir? Das, weißt du, dieser Moment der Realisation, dass ich auf einmal mit denen sympathisiere und dann check, nee. Ja. Das sind, boah. Im besten Fall sind es Menschen mit einer multiplen Persönlichkeit. Im besten Fall noch. Und die schalten komplett ab, was da gerade eben 15 Meter von ihnen entfernt passiert. Dieser Spalt, also dieser Film immer wieder zieht in seiner ganzen Art. Also. Und dann dieses großartige Ende von den Putzfrauen in der Gedenkstätte. Diese Banalität des Bösen halt so dargestellt. Einzigartiger Film. Glaube ich, wird so nie wieder gemacht werden, aber das ist, gut. Ja, ist harter Tobak. Also, Jonathan Glazer ist auch wirklich jemand, der macht ja super selten Filme. In jeder Hinsicht haben wir hier das Gegenstück zu Guadagnino. Keine Ahnung, wie lange hier Under the Skin ist, doch wahrscheinlich, weiß nicht, 10 Jahre her oder so. Ja, das ist sogar sein, dass er 2014 war oder so. Und sehr, sehr selten, dass er sich meldet, aber jedes Mal denkst du dir, what the fuck, also kein Wunder, dass er dass das so lange gebraucht hat. Hier ist übrigens der Bogen zu, wie wir vor, glaube ich, 2 Stunden angefangen haben mit A Different Man. In Under the Skin spielt der. Wie hieß er jetzt nochmal, den du vorhin gesagt hast? Ach so, der spielt da mit oder was? Ja, der ist eins von den Opfern von Scarlett Johansson. Wirklich? Ja. Oh, das habe ich ja gar nicht mehr. Ich habe den Film im Regal stehen. Ich habe ihn nur sehr lange nicht mehr geguckt. Da das muss ich ist den doch, mal wieder. Wo sie dann die immer in ihr. Ja, es ist Visualisierung immer, dieses schwarze Nichts da, ja. Ja, da gibt es eben auch diesen einen Menschen mit dieser Gesichtsdeformierung. Und das ist der. Krass. Nee, das habe ich nicht mehr am Schirm. Aber ja, beides großartige Filme. Ranken würde mir da schwer fallen, aber ich habe mich einfach entschieden, Challengers ist meine Nummer 1. Zone of Interest ist in meiner besten Liste und ich kann die nicht. Was war bei dir jetzt? Platz 4? Dune. Platz 5 waren Zone of Interest und Challengers, oder was? Genau, ja. Ah, okay, also zusammen okay. In einem. Ja. Okay, okay. Ja, das gut. Heißt, wir haben jetzt aber deine Nummer 1 schon abgehakt. Ja, meine 1 war Challengers. Also ich habe hier noch zwei andere Sachen, die ich sehr gut fand. Und hast du dann 2 und 3 schon oder hast du überhaupt gerankt? Bei mir ist es nie gerankt. Ich schreibe nur zusammen, was meine Favorites sind und dann entscheide ich mich immer schmerzvoll für eine 1. In dem Fall muss ich sagen, fiel es mir nicht schwer. Challengers ist für mich dieses Jahr ganz klar eine 1. Also das ist mir diesmal nicht schwer gefallen, mich zu entscheiden. Okay. Ich habe noch was, wo ich eben nicht weiß, wie weit er oben bei dir ist. Vielleicht ist er gar nicht in der Liste und war nur eine Honorable Mention. Hau raus, es gibt nur noch 2 und 3 bei mir und halt alles andere. Wie hast du Long Legs empfunden? Ich muss sagen, ich fand den Film nicht schlecht. Nicolas Cage wieder hervorragend, als völlig freidrehender, Happy Birthday singender Serienmörder. Aber das Ende, also ja. Da ist mir zu viel offen. Da gibt es noch so viel zu erzählen. Das ist auch nicht mal irgendwie ein bisschen ein offenes Ende oder so. Ich finde, es sollte Long Legs 2 geben. Wenn es Long Legs 2 nicht gibt, dann bin ich enttäuscht von dem Film. Wenn es Long Legs 2 gibt, dann ist es ein hervorragender Film. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mir da eine Fortsetzung von wünsche, aber es ist so viel offen. Ja, ich finde, der Film versucht am Ende, das ist, warum er für mich am Ende auseinanderfällt, ist, er versucht am Ende dann Antworten zu geben, die ich nicht gebraucht hätte. Und wenn dann schon Antworten, dann irgendwas, ich weiß nicht, ich fand das einfach nicht originell am Ende mit diesen aufgeladenen Puppen da und sowas und das ist alles so. Kugeln. Ja, aber das war das Ding ist, man weiß ja nicht, was mit diesem Mädchen dann jetzt noch ist. Die ist ja, das hat ja nicht geklappt. Das heißt, die Eltern sind ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber egal. Ja, ich finde da, der Film war zu kurz, der hätte noch weiter erzählen müssen. Das Ende war noch nicht das Ende. Und ich bin ja wirklich offen für offene Enden. Aber da war halt die Geschichte einfach noch nicht zu Ende. Ja. Meiner Meinung nach, aber. Ja, wo ich bei dir bin, ist dass hier unvollfülltes Potenzial war. Und vielleicht fühlt sich das deswegen für dich an wie ein Teil 2 und für mich fühlt es sich eher an wie, weiß ich auch gar nicht, ob da noch mehr dahinter ist. Also da ist auch ein Film, der sehr von der Atmosphäre lebt und die Hauptdarstellerin auch super gut. Ich finde auch Nicolas Cage völlig in Ordnung an seiner Stelle. Völlig in Ordnung? Ja, im Sinne von, also mancher, es war ja schon, also man muss ja schon sagen, der Film hat auch ein bisschen ein Meme daraus gemacht. Also der Film hat wirklich, ich glaube, der Film geht los, da steht dann Long Legs und dann steht da Nicolas Cage. Also der Film wollte dir die ganze Zeit auch ins Gesicht drücken. Übrigens, in dem Film ist wirklich Nicolas Cage. Und er ist halt der Killer. Und das ist so. Stimmt schon. Und dafür, daran gemessen, dachte ich mir so, da hätte ich dann mir mehr erwartet, dass sie mehr aus seiner Figur machen. Aber aus dem bisschen, was er hat, macht Nicolas Cage das meiste, was er machen kann, auf jeden Fall. Ja. Ich finde die da nicht fehlbesetzt oder irgendwas. Aber ja, da hätte ich mir irgendwie mehr erhofft in jeder Hinsicht. Und beide Hauptdarsteller, sowohl er als auch sie, ich vergesse den Namen immer, Monroe irgendwas, glaube ich. Ist der kann ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich fand sie in It Follows schon super, ich fand sie hier wieder super, ist eine gute Darstellerin auf jeden Fall. Ich habe es in der Review auch gesagt, der Film ist zu sehr wird von seinen Inspirationen zu sehr verfolgt und das ist ganz klar Schweigen der Lämmer und mit Schweigen der Lämmer mithalten zu wollen, ich glaube nicht, dass es schlau war, sich so nah an dem Film zu orientieren in seinem Style und in seinem Feeling. Weil dann fällt der Vergleich immer wieder mir ins Gesicht. Also ich sehe deinen Punkt. Ich habe den tatsächlich irgendwie anders. Also ich habe diese Inspiration ja in gewisser Weise schon auch gefühlt, aber irgendwie nicht so wahrgenommen, als ich den gesehen habe. Aber ich glaube, du bist da näher dran mit deinen Empfindungen an der Realität, als ich das bin. deswegen. Das ist ein schönes Zitat, einfach was überhaupt keinen Zusammenhang hat für irgendwas, aber es ist ein schöner Satz. Das ist so ein Satz, den man nutzt, wenn man glaube ich, Schluss macht mit jemandem. Dann sagt man so, du bist da mit deinen Empfindungen auf jeden Fall näher dran an der Realität, aber es hilft jetzt auch nichts, ne? Also wir müssen jetzt auch aber, ja. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ich, ja. Aber ja, genau, wie gesagt, haben jetzt auch nicht gesagt, worum es groß geht. Ist einfach ein klassischer Thriller über einen Serienkiller, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe da eh schon eine Review zu gemacht. Also. Ja. Genau, ich habe noch zwei auf meiner besten Liste und ich habe noch einen, den ich verpasst habe. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich den verpassten Film in meiner besten Liste hätte und du ihn wahrscheinlich sogar hast. Okay, dann also, sag doch mal. Also ich habe Anora verpasst von Sean Baker. Den habe ich auch verpasst. Oh, den haben wir beide verpasst. Oh, das ist hart, ja. Weil der ist ja in wirklich vielen Listen, ist der ja wirklich ganz weit oben. Und Sean Baker an sich als Regisseur macht auf jeden Fall immer wieder Filme. Ich würde nicht sagen, dass ich jeden seiner Filme besonders feiere, aber sie sind immer wirklich einzigartig und sie sind nah am Menschen und haben dadurch immer ein besonderes Feeling. Also ich habe, The Florida Project hat er gemacht und auch Red Rocket. Florida Project bin ich nie ganz mit warm geworden mit, aber trotzdem war das ein beeindruckender Film. Ich glaube, du magst ihn auch sehr gern, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ich fand ihn okay, ich fand ihn bewegend. Mhm. Aber ich glaube, wir haben einen ehemaligen Arbeitskollegen, der den sehr, sehr bewegend fand. Mhm. Deswegen, glaube ich, verwechselst du mich gerade ein bisschen. Maybe. Aber jetzt weiß ich aber nicht mal, welcher Kollege gemeint ist, aber okay. Auf jeden Fall gab es dann auch noch in Red Rocket und damit Red Rocket hat er so ein bisschen eingeleitet, was er hier auch wieder als Thema hat. Denn bei Red Rocket ging es auch um einen Sexworker in gewisser Weise, um einen Pornostar, der zurück nach Hause kommt und dann eben so merkt, oh, ein bisschen schwierig das Leben, er ist ein ziemlicher Fuck-up. Und in Anora geht es jetzt auch um eine Sexworkerin, und zwar eine Stripperin, die eben sich mit einem russischen Oligarchensohn einlässt. Und es ist im Grunde irgendwo eine Love-Story scheinbar. Scheinbar muss ja manchmal auch sehr, sehr witzig sein, der Film, weil er völlig abdriftet an manchen Punkten. Er ist ja auch bei den Golden Globes als Best Comedy, glaube ich, nominiert gewesen. Kann gut sein. Also bei Golden Globe, die Kategorie Comedy ist bei den Globes immer sehr unterhaltsam. Ich erinnere mich noch an den Marsianer, der auch eine Comedy war, mit Matt Damon. Ja, es war aber auch eine Comedy. Also. Er hatte lustige Momente, aber den ins Genre Comedy zu packen, fand ich schon sehr, also, naja, weiß ich nicht. Ah, na, das sehe ich noch mehr. Als, aber dann wäre jeder Marvel-Film eine Comedy, weil die da fünfmal einen Witz drin machen. So, also, ja, richtig. Ja, das ist doch keine Comedy deswegen, nur weil ich mal lachen muss. Ja, okay. Also bei Challengers musste ich auch mal lachen, das ist doch keine Comedy deswegen. Also. Aber der war auch als Best Comedy Musical. Ja, genau, das ist so ein bisschen diese Hybrid-Kategorie, die sie da immer haben. Alles, was nicht Drama ist, ist halt die Kategorie. Aber ich fand, das wäre Drama. Ist ja wurscht. Ich weiß es auch nicht, wir können es beide nicht beurteilen, aber interessant, dass wir den beide verpasst haben. Also da kann ich mir, also das ist der, wo ich mir am ehesten vorstellen kann, wenn ich den jetzt sehe, denke ich mir, ach shit, hätte ich den mal geguckt, bevor ich diese Liste mache. Weil vielleicht ist er dann drin. Aber ich habe es euch noch versucht die letzten Wochen. Er ist auch nirgends mehr zu sehen. Also er ist auf den Kinos komplett verschwunden. Ich hätte den ja eigentlich gesehen im September schon, weil ich auf der Filmkunstmesse in Leipzig war. Mhm. Das war der Eröffnungsfilm. Mhm. Dank der Deutschen Bahn habe ich den aber verpasst. Scheiße. Züge hatten Verspätungen und dann bin ich gekommen und dann, weil die ganzen Vorstellungen ausgebucht waren schon, habe ich aus Fairness für alle anderen, habe ich dann halt meine Buchung auch gelöscht, weil ich wusste, ich komme 20 Minuten zu spät und dann 20 Minuten zu spät in den Film reinkommen, ist halt immer blöd. Ja, das kannst du ja vergessen. Also das würde ich auch nie machen, selber auch so, was bringt mir das dann noch? Also das. Und deswegen habe ich dann drauf verzichtet, sonst hätte ich den gesehen. Ja. Okay. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was deine zwei Plätze noch sind, weil ich dachte wirklich, dass der da landet. Ich habe ja noch drei. Ach so, ja, dann hau mal einen raus, weil einer davon muss ja ich habe noch zwei und es würde mich wundern, wenn beide nicht bei dir auftauchen. Also einer davon muss ja eigentlich da sein. Also ich fange jetzt einfach mal von unten an, ja? Ja. Mein Platz drei ist All of Us Strangers. Habe ich nicht gesehen. Schade. Ja, schade, das ist tatsächlich schade. Habe ich auch wirklich ein bisschen vergessen, muss ich sagen, dass der rauskam. Aber umso schöner, wenn du mich jetzt. Des Jahres. Ja, wenn du mir jetzt nochmal in Erinnerung rufst, umso schöner. Also, unfassbar herzzerreißender Film. Mhm. Es geht also mit Andrew Scott und Paul Mescal. Mhm. Kennt man, glaube ich, beide. Paul Mescal aus Gladiator 2 jetzt. Andrew Scott aus. Wo spielt der denn mit? Der war halt in Sherlock, war der Moriarty. Sherlock, das ist so ein Mainstream-Erfolg für viele. Ja. Aber ich muss natürlich immer sagen, Fleabag. Fleabag Staffel 2. Fleabag, so hieß der, es. Der Priester. Der Priester. Absolut großartig. Ich habe diese Serie nie gesehen, aber den Priester kenne ich, der ultra sexy ist. Der Hot Priest, Der Hot Priest. Auf jeden Fall, All of Us Strangers. absolut herzzerreißender Film. Und wenn man denkt, es geht nicht noch weiter, es geht immer tiefer und tiefer und tiefer. Es geht um einen Schriftsteller, der in einem Wohnkomplex in vermutlich London oder so lebt und ein Buch über seine Kindheit schreiben möchte. Also seine Eltern sind gestorben bei einem Autounfall, als er ein Kind war. Mhm. Und er besucht quasi seine Kindheit in seiner Fantasie und versucht zu recherchieren, was da los war, und möchte da quasi seine Memoiren oder ein Buch drüber schreiben. Und in diesem Gebäudekomplex lebt noch jemand anderes, und zwar Paul Mescal. Mhm. Die beiden begegnen sich immer wieder. Entweder er steht unten, weil Feueralarm ist, und er steht unten auf der Straße, und Paul Mescal steht oben im Fenster, und die gucken sich an, begegnen sich auf dem Gang. Auf jeden Fall freuen die sich an, haben etwas, eine erotische Begegnung und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, das mehr kann man, glaube ich, drüber nicht sagen. Es ist sehr, sehr in die Seele greifender Film, der bewegt einen zu Tränen. Er ist sehr ehrlich, er ist sehr offen, er hat sehr rohe schauspielerische Leistungen von Andrew Scott und Paul Mescal. Es sind sehr, sehr krasse Themen, die angesprochen werden. Und wie gesagt, wenn man denkt, man hat eigentlich keine Tränenflüssigkeit mehr in den Augen, läuft The Power of Love auf einmal und man kann nicht mehr. Also der Film, der hat mich am Boden zerstört zurückgelassen, aber mit einem kleinen Lächeln. Wirklich okay. Fantastisch. Von Andrew Haig, Regisseur von, vielleicht kennen ihn einige, Weekend. Ja, den habe ich, glaube ich, damals aufgrund deiner Empfehlung geguckt. Genau, ja. Und auch von 45, also 45, ein Film mit Charlotte Rampling. Mhm. Ach so, 45 Years. Ja, genau. Phänomenaler, sehr zerstörender Film. Also 45 Years hatte ich, wow, ja. Der war stark. Aber dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie Oliver Strangers ist. Ich habe den auch auf der Watchlist Oliver Strangers, weil eben wurde auch immer wieder, hier und da kam er immer wieder hoch, aber ich habe ihn dann, war einfach, glaube ich, weiß nicht, wann er rauskam genau, aber ja. Ich glaube ich, in so eine Periode, wo ich einfach nicht viel ins Kino gegangen bin. Und ja, aber ist auf der Watchlist, wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Solltest du, also wie gesagt, sehr, sehr intime, intensive Auseinandersetzung mit sich selbst. Ja, und wie du es auch sagst, mit diesem sehr ehrlich, also wenn ich an 45 Years denke, wenn der in die Richtung ehrlich ist, dann ja, also kann man absolut Art, vergleichen. Ja. Okay. Ja. Witzig, das ist deine 2, den ich nicht auf dem Schirm hatte, das heißt irgendwas von meinen 2. Meine 3 ist meine 3. Ah, stimmt, du hast ja noch 3. Jetzt war, ja, okay. Ich habe noch 2 und 1. Okay. Ja. Du kannst gerne noch die 2 raushauen. Ich bin gespannt, ob irgendwas von meinen. Weil wenn du jetzt nicht einen meiner beiden nennst, dann ist einer meiner beiden letzten Filme nicht auf deiner Liste. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass meine Nummer 1 nicht auf deiner Liste ist. Okay. Ja, was ist denn dann deine 2? Meine 2 ist The Outrun. Ja, okay, krass. Also entweder, ich bin gleich gespannt, ob dir eine Sache wie Der Junge und der Reiher passiert ist, dass du eine Sache. Ja, safe. Okay. 100 Pro. The Outrun habe ich bewusst nicht geguckt, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Ich liebe Saoirse Ronan. Ich bin mit dem Film, mit dem Trailer nicht warm geworden. Also, das ist sicher ein guter Film, aber irgendwie. Aber hau raus. Ich fand den einfach sehr bewegend. Es ist halt, es geht um. Wie spricht man sie aus? Saoirse Ronan. Ja. Film von Nora Fingerscheid, die Systemsprenger gemacht hat. Das ist ihr nächster Film. Mhm. Herzensprojekt von Saoirse Ronan, und das merkt man ja auch an. Es geht um Roma, nee, Rona, so heißt die Figur von Saoirse Ronan. Die lebt in London, kommt eigentlich irgendwo aus Schottland, glaube ich, und hat extreme Probleme mit Alkohol, mit Sucht, mit eigentlich ihrem Leben, mit sich selbst. Und beginnt halt die Flucht nach Schottland und lebt da völlig abgeschottet von sich selbst, von ihren Problemen, und begegnet sich da völlig nochmal neu. Mhm. Sehr ruhiger Film, sehr auch wieder tief bewegender Film. grandios gespielt, also wirklich mit so viel Herz da drin. Das kann man, glaube ich, nicht spielen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Und wie gesagt, super originell inszeniert mit teilweise animierten Sequenzen dazwischen. Nora Fingschied, finde ich, beweist mal wieder mehr, warum sie eine großartige Schauspielerin, Regisseurin ist. Mhm. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Der Film ist eher ein Gefühl als eine Story. Wer ihn nicht fühlt, der fühlt ihn halt nicht. Aber ich glaube, die Leute, die den fühlen, die sind da mehr als nur dabei. Deswegen ist er bei mir auf der Nummer 2 gelandet. Ich werde ihn auch irgendwann nachholen, weil er ist wirklich in vielen Listen. Und wie gesagt, diese allein die Hauptdarstellerin, ich fand auch Systemsprenger natürlich von der Regisseurin sehr, sehr stark. Und Saoirse Ronan ist wirklich eine Bank. Also ich habe die, glaube ich, auch noch nie schlecht in einem Film gesehen. Ich überlege gerade, ob ich mal einen Film gesehen habe mit ihr, wo der dann schlecht war. Gab es vielleicht schon mal den Fall, aber es ist wirklich eine, die sich auch so konsequent, finde ich, verweigert. Aber die könnte schon lange, da bin ich sicher, dass sie schon sehr viele Angebote bekommen hat, dass sie irgendwo im mainstreamigeren Kino stattfindet. Und das macht sie einfach nicht. Sondern es wirkt immer so, als wenn sie sich sehr bewusst entscheidet, was sie da so tut. Also sie hat auch diesen Film mitgepusht. Das war ein Herzensprojekt, weil es ist eine Buchverfilmung und Literaturverfilmung. Und sie hat es mitgepusht und dann auch Nora Fingscheid ausgesucht. Und die haben da sehr eng zusammengearbeitet. Also es ist absolut ein Herzensprojekt. Und das merkt man diesem Film halt auch an. Also schauspielerisch, inszenatorisch, einfach alles. Also wer damit viben kann, ein bisschen anderes Aussteigerdrama zu sehen, der ist da auf jeden Fall, kommt da absolut auf seine Kosten. Okay. Ja, krass. Also dann muss ich jetzt mal einen Film nennen, weil wenn du auch annimmst, dass er bei mir nicht, dass also deine Eins nicht auf meiner Liste ist, dann. Also meine letzten Filme, meine zwei Sachen, die ich noch habe, sind vom selben Regisseur. Und das könnte eigentlich schon komplett sagen, was los ist. Ich weiß es. Ja. Und keiner der beiden hat es auf meine Liste geschafft. Ja. Dann hau ich ganz kurz an der Stelle, weil es gibt dazu auch einen Podcast, deswegen, also es gibt zu beiden, glaube ich, einen Podcast. Im Grunde kann ich beide schnell abhaken. Aber natürlich ist die Rede von Yorgos Lanthimos, dem, ich glaube, neben Luca Guadagnino so der andere Regisseur, wo ich wirklich sage, konsequent, Banger nach Banger, also immer Filme, wo ich sage, hey, ich bin froh, dass ich es gesehen habe und auch immer einzigartig in der Art, wie sie sind, auch wenn sie im Gegenzug zu Guadagnino schon ähnlicher sind in ihrem Vibe. Also er macht immer sehr verstörende Sachen, immer Dinge, die sehr unangenehm sind an irgendeiner Stelle, aber in unterschiedlichen Leveln. Und ich würde sagen, der eine, den ich auf jeden Fall nenne, mal schon mal, ist Poor Things. Der kam Anfang Januar auch bei uns noch raus. Und der ist, glaube ich, eher einer seiner zugänglichsten Filme überhaupt, habe ich damals, glaube ich, auch in der Review gesagt, weil er hat viele fantastische und dadurch auch witzige Elemente und ist dadurch nicht so irgendwie total verstörend und unangenehm. Er ist vor allem visuell sehr, glaube ich, bereichernd. Ja, genau, eben. Ich glaube, in meiner Letterboxd-Review habe ich geschrieben, visuell oder so, wäre das, wenn Tim Burton sich konsequent weiterentwickelt hätte, wäre er vielleicht irgendwann da rausgekommen, wo Lanthimos mit Poor Things schon ist. Ich seh da tatsächlich eher Terry Gilliam. Aber ja, stimmt, macht auch Sinn. Macht auch Sinn. Ich bin nur bei Gilliam nicht so in der Filmografie. Wenn Terry Gilliam jetzt nicht nur Scheißfilme machen würde, dann ja. Genau, ich habe von Gilliam wirklich fast nichts gesehen, deswegen, aber das, was ich visuell kenne von ihm, wie Brazil und so. Brazil ist ja noch ein guter Kabinett des Dr. Panassos, jetzt vor kurzem erst wieder gesehen. Genau, aber macht Sinn, so in die Richtung. Hat mich sehr an Poor Things erinnert tatsächlich, aber. Ja. Aber ja, halt, Poor Things, hat mir eher gezeigt, dass Poor Things so viel besser ist als Ja, das würde ich auch sagen. Aber man muss natürlich sagen, das Kabinett des Dr. Parnassus wird immer und ewig sehr damit verbunden sein, dass der Hauptdarsteller halt während des Films stirbt. Also deswegen, schwierig. Poor Things, ja, was soll man sagen? Emma Stone, die ja irgendwie mit ihm jetzt auch einfach ein absolutes Dreamteam gebildet hat. Ich glaube, in seinem nächsten Film arbeiten sie auch schon wieder zusammen. Phänomenal, also wie furchtlos sie dadurch auch ist, weil sie wahrscheinlich sich mit ihm so wohlfühlt. Sie ist, glaube ich, ja auch Produzentin seiner Filme mittlerweile, auch bei Poor Things schon. Und man merkt das, da haben sich zwei gefunden. Das ist für mich wirklich eine Kombo, ähnlich wie Scorsese, als er für sich De Niro entdeckt hat oder später dann auch DiCaprio. Wenn diese beiden zusammen was machen, habe ich immer Bock drauf und man merkt, dass beide wirklich immer 100% geben. Ja. Wirklich, worum es geht, muss man gar nicht groß sagen. Poor Things, ich habe zu beiden eine Review gemacht Und der andere, um meine Liste komplett abzuhaken, weil du hast ja dann eindeutig noch was, wo ich nicht mit rechne, mein anderer Film von Lanthimos, dem auch im selben Jahr noch rauskam, war Kinds of Kindness. Und der war, glaube ich, für manche ein bisschen schwieriger zu verdauen. Der ist auch an manchen Stellen deutlich abgefuckter und macht auch Sachen, die sich, glaube ich, schlechter einordnen lassen. Und da weiß ich auch von Leuten, die zum Beispiel Poor Things trotzdem mochten, sehr mochten sogar, die dann aber Kinds of Kindness nicht mochten, weil sie haben gesagt, okay, hier gibt es einfach ein paar Momente, wo er mich einfach verliert, weil er Dinge macht, die so, ja, so hart sind und so vielleicht auch sich für manche Leute so sinnlos anfühlen, sinnlos hart. Krass einfach, ja. Ja, und für mich hat er trotzdem sehr gut funktioniert. Der Unterschied ist halt, Kinds of Kindness ist ein Episodenfilm, der 3 Kurzfilme im Grunde enthält. Und Poor Things ist eine lange Narrative. Und Kinds of Kindness, ich würde auch nicht sagen, dass jeder der 3 Kurzfilme gleich stark ist. Aber, und so schließt sich jetzt mal der Kreis, warum ich die ganze Zeit von Margot Qualley spreche, weil auch die in beiden Filmen ist. Aus The Substance eben. Und sie ist hier in Poor Things eine relativ kleine Rolle am Rande. Aber in Kinds of Kindness hat Poor Things ist sie im Grunde das, die zweite Version. Also nachdem sie ja, nachdem Emma Stones Figur ja abhaut, macht der verrückte Professor ja noch eine Version. Also nochmal dasselbe Experiment. Und das ist dann. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, sie ist auch, ich glaube, sie weiß nicht, wie viele Sätze sie im Film hat, aber sie ist immer so, taucht immer wieder auf. Ach, krass. Und in Kinds of Kindness ist sie halt in allen 3 Episodenfilmen in irgendeiner Rolle immer zu sehen, immer in unterschiedlichen Rollen. Einmal ist sie. Ja, in Kinds of Kindness wusste ich, ja. Ja, aber deswegen, das ist meine Isabella Rossellini, habe ich sie in 3 Filmen dieses Jahr gesehen. Und übrigens, auch eine Schauspielerin, die wirklich, man merkt auch richtig, wie die jetzt immer größer wird während des Jahres. So in Poor Things noch relativ am Rande. Kinds of Kind ist schon prominenter und in Substance ist sie halt mit Hauptdarstellerin. Ja. Eine weitere Schauspielerin, die der viel Erfolg beschert wurde, nachdem sie in Quentin Tarantinos Once Upon a Time Mitglied der Manson Family war übrigens. Die von Anora, ne? Auch. Die von Anora, die Sydney Sweeney, Margaret Qualley. Ja, schon verrückt. Das sind alles die Manson-Leute, ne? Ja, das ist alles die Manson-Leute. Und crazy sind junge, Casting einfach. Das ist, man muss wirklich, also, wenn und du... Und Austin Butler. Willst, Austin Butler ist ja auch... Austin Butler. Ist auch noch da. Also, der hat ja wirklich, alle 4 Manson-Leute sind heute deutlich bekannter und berühmter. Also, krasses. Ja, man muss in einem Tarantino-Film mitspielen, dann hast du es geschafft. Scheinbar, ja. Aber ja, das ist im Grunde meine Liste. Kinds of Kindness, wie gesagt, fand ich trotzdem sehr, sehr gut. Aber ist harter Tobak im Sinne von, ist nicht so ein Film, den man sich mal Samstagabend entspannt mit Freunden reinwirft, sondern da muss man schon wirklich Bock drauf haben. Und ich mag das halt, dass er immer so verstörende Subrealitäten schafft, so die immer noch mit unserer Welt was zu tun haben, aber halt, also schon wirklich sehr, so die nihilistische Version davon immer. Ja, er ist vor allem so unvorhersehbar. Ja, ja. Man guckt es an und es ist, als wird jemand einem ein Brett vor den Kopf schlagen. Ja, man weiß immer, dass es auf jeden Fall immer sehr, sehr schlimm wird und meistens nicht gut ausgeht. Sehr, sehr unangenehm, Aber auf dem Weg dahin unterhält er einen halt auch immer wieder auf eine bizarre Art und Weise sehr. Das stimmt. Ich konnte dieses Jahr leider nur mit keinen der beiden Filme, also ich fand die beiden auch wirklich großartig und wie gesagt, dieses 10 Top 10 Format, das engt einen auch wirklich sehr, sehr viel ein. Ich versuche es schon auszuweiten. Ich verstehe nicht, warum du das machst. Ich habe dir nie gesagt, du musst eine Top 10 haben. Ich weiß nicht. Ja, aber sonst haben wir kein Ende und kein Anfang. Das ist, deswegen mache ich das so. Und das sind trotzdem 2 sehr großartige Filme gewesen, die gesehen werden müssen. Deswegen gebe ich dir da voll recht. Mhm. Aber krass, also was ist jetzt deine 1, wenn es nicht einer dieser Filme war? Also es ist, ja, wie gesagt, es ist, wir haben es, glaube ich, vorhin schon mal ein bisschen vorweggenommen. Ich habe mich verquatscht und dachte, dass von der Regisseurin von The Substance der Debütfilm war Saint Maud. Habe ich mich vertan. Es war der Debütfilm von Rose Glass, der Regisseurin von Love Lies Bleeding. Witzig, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn bei mir gar nicht hier in irgendeiner Form erwähnt. Wow, kommt jetzt wirklich aus dem Nichts. Okay. Tatsächlich. Ja, also ich habe ja eine Review sogar zu gemacht. Also. Ja, ich weiß. Du fandest ihn ja jetzt so semi, glaube ich. Ich fand ihn nicht scheiße oder sowas, aber ich. Ja, krass, aber bitte erzähl du, weil ich, wie gesagt, ich habe da ja wirklich genug zugesagt. Naja, es ist quasi ein Film darüber, wie Kristen Stewarts Charakter versuchen möchte, mit dem Rauchen aufzuhören. ja. Und kläglich scheitert, weil Katie O'Brien als muskelbepackte Frau in ihr Leben crasht. Ja. Und sie leider, ihr Vater, Ed Harris, ein krimineller Mensch ist und die es scheitert. Ich finde das eine super Zusammenfassung. Es geht darum, dass das Kristen Stewart mit dem Rauchen aufhören will. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr. Naja, aber das ist eine schöne Zusammenfassung. Quintessenz davon. Irgendwo gut, taucht auch noch Dave Franco auf in einer tollen Perücke und eben vor allem Ed Harris und seine Perücke ist phänomenal. Vor allem landet sein Gesicht halt auch mal in der Tischkante. Das finde ich auch ganz gut eigentlich. Jenna Malone ist dabei, die man immer wieder vergisst. Das, ja, aber es ist auch wirklich irgendwie tut sie mir manchmal ein bisschen leid, weil irgendwie die wird die ist so untergegangen überall und bleibt, die ist eigentlich so immer fantastisch. Ewig, wird die eine Nebenfigur bleiben, aber halt auch nicht unbedingt, dass sie jedes Mal eine dankbare Nebenrolle kriegt. Nee. Sondern manchmal ist sie wirklich nur so, ja, ich bin auch dabei halt. Also. Aber ich habe sie letztes Jahr in zwei Filmen gesehen. Ja. Also in Love Lies Bleeding und in Horizon. Oh, hast du den angeguckt? Das habe ich nicht über mich gemacht. Ja, ich hab mir die Hälfte angeschaut. Ich habe mir dann trotzdem die Freiheit rausgenommen, den zu bewerten. Ja. Weil ich glaube, da nicht mehr recht viel passiert. Ja, einen zweiten Teil gibt es ja auf jeden Fall noch, ne? Und dann ist nur die Frage, ob er noch Teil 3 und 4 machen darf. Ich glaube, der kommt im März ins Kino. Also Teil 1 und 2 hat er auf einem Stück gedreht und dann. Ja. Naja, auf jeden Fall Love Lies Bleeding ist ein tolles Drama, Comedy. Over-the-top-Spektakel über Kristen Stewarts Charakter und Katie O'Briens Charakter, die sich verlieben und dann versuchen, in ihrer toxischen Beziehung, die sie führen, bedingt durch familiäre Umstände zu florieren, beziehungsweise durch eigene durch eigene Süchte sich durchzuquälen. Und halt, glaube ich, einfach kläglich scheitern bis zum grandiosen Finale. Ich will eigentlich gar nicht zu viel drüber erzählen. Wie gesagt, ausführlich habe ich das eine Review. Genau. Wen ich nochmal loben möchte, ist Katie O'Brien. Das ist eben der Love Interest, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern runterbringt. Also das ist Jackie, das ist diese Bodybuilderin, die Kristen Stewart kennenlernt. Und ich hatte diese Schauspielerin wirklich gar nicht auf dem Schirm. Und ich fand die wirklich, wirklich gut und habe dann auch in der Review schon gesagt, ich habe dann trotzdem nachgeguckt und die ist schon in Mainstream-Sachen. Die war in einem Marvel-Film, die war in Twisters, Mandalorian ist sie scheinbar auch drin. Also die ist absolut auch schon in der Disney-Maschinerie schon, hat die Rollen gehabt. Ich hatte sie trotzdem gar nicht wahrgenommen, wahrscheinlich, weil ich all diese Sachen nicht geguckt habe. Ja. Und fand sie hier wirklich sehr, sehr gut, weil Kristen Stewart ist ja als Indie-Darling schon so bekannt. Also die hat ja nach Twilight viele und auch vor Twilight schon immer wieder solche Sachen gemacht und ich finde, da hat sie sich sehr gut neben ihr behauptet. Ja. Dass sie da. Ja. Ist Katie O'Brien eigentlich auch so muskelbepackt, wie sie in Love Lies Bleeding ist? Oder ist das. Ich habe jetzt nicht hier super viele Behind-the-Scenes-Fotos oder sowas, aber sie sieht schon recht fit aus. Also ich sehe hier Fotos von vom roten Teppich von Mandalorian und da würde ich auch sagen, also ist auf jeden Fall jemand, der. Ist eine Person, die trainieren geht, würde ich sagen. Okay. Wie man das jetzt definieren will, aber ja. Was man vielleicht noch zu Love Lies Bleeding sagen sollte, ist, es ist ein super sexy Thriller. Ich weiß nicht, ob ich ihn sexy nennen würde, weil ich finde ihn wirklich an manchen Stellen einfach so. Also, diese ganze, spielt ja in dieser Bodybuilder-Szene viel mit Steroide und so. Und das in sich schon, auch dieses Bodybuilding. Ich meine, es ist natürlich Geschmackssache und sowas, aber also diese ganze Bodybuilder, also wenn sie auf diese Convention fährt, auf diese Bodybuilder-Convention, das ist für mich schon alles ein bisschen bizarr irgendwie fast schon, ja, wie die Leute da aussehen. Aber so dieses erste Treffen zwischen Kristen Stewart, Katie O'Brien, was dass da eine starke Anziehungskraft zwischen den beiden rüberkommt, ja, da bin ich bei dir. Und das ist, meinst, ja, okay. Und das ist halt, finde ich, schon sehr, genauso wie in Challengers. Challengers ist auch ein super sexy Film. Ja, ja, dann auf jeden Fall. Von dem her, ja. Ja, krass. Auf jeden Fall ist das meine Nummer 1. Mhm. Okay. Ja, witzig, hätte ich einfach nicht mit gerechnet und ich dachte die ganze Zeit, das ist sicher was ich nicht gesehen habe. Irgendwie bin ich davon ausgegangen. Ja. Nee? Überraschung. Ja. Ich habe leider von Rose Glass St. Maud immer noch nicht gesehen, würde ich eben sehr gern, den habe ich sehr lange schon auf der Watchlist. Ja, wenn du ihn mal schaust, da bin ich gespannt schon auf deine Wertung. Muss ja auch ziemlich verstörend irgendwie sein oder ziemlich hart irgendwie. Ja, das Ende ist schon ganz wild. Ja. Wie bei Loveless Bleeding auch, aber gut. Ja. Deswegen, ich finde tatsächlich, Loveless Bleeding hat sehr viel Ähnlichkeit zu The Substance. Ja, das verstehe ich zumindest, ja. Das Ende sehr eskaliert und sehr surreal dann auch ist. Deswegen bin ich da vorhin, glaube ich, durcheinander gekommen. Ja, verstehe ich schon. Okay. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Sollen wir noch einen kurzen Ausblick machen, auf was wir uns so freuen im nächsten Jahr? Also, ich habe mir die leider alle nicht aufgeschrieben. Ach so, also ich habe mir jetzt eine kurze Liste gemacht, nachdem du das noch angesprochen hast. Das war heute Morgen noch, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, gesagt, ja, sollen wir auch noch über das neue Jahr reden? Ich so, oh shit. Dann habe ich nur kurz so, ich habe einfach nur geguckt, was ich in meinem Kalender schon drinstehen habe. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was das Jahr noch kommt. Nur die Sachen, die ich eh schon eingetragen hatte als feste Dates für mich, wo ich sage, okay, da muss ich hin. Also ich weiß auf jeden Fall zwei Filme, auf die ich mich sehr freue, und zwar ist es 28 Years Later die Frankenstein-Verfilmung von Guillermo del Toro. Die kommt dieses Jahr, okay, die habe ich zum Beispiel gar nicht. Anscheinend habe ich, also zumindest sagt mir das die Seite, wo ich nachgeguckt habe. Aber guck mal, das habe ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also generell kann man, glaube ich, schon wieder sagen, dass das ein Jahr ist, was schon auch stark startet. Also wir haben ja schon Sachen gesehen dieses Jahr. Ich habe jetzt dazu keine Reviews gemacht, aber ich bin mir sicher, wir reden Ende des Jahres nochmal über Nosferatu. Hast du den geguckt? Ich habe den jetzt schon. Jetzt habe ich ihn mittlerweile gesehen. Ja, ich habe es nicht hinbekommen. Wollten wir eigentlich zusammen ja nochmal rein und dann war ich einfach krank. Aber jetzt habe ich es hinbekommen, habe ihn gesehen. Hat mir wie alle Robert Eggers-Filme natürlich wieder Spaß gemacht. Und jetzt vor allem jetzt natürlich im ersten Quartal kommen dann immer viele Sachen raus, die einfach bei uns ewig keinen offiziellen Start hatten. A Real Pain, das ist der Film, den ich mir jetzt auch die Woche angucke. Also ich gucke mir jetzt Queer an und A Real Pain mit Jesse Eisenberg und Kieran Culkin. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Roadmovie mit den zwei. Ja. Dann natürlich bei den Globes, glaube ich, auch recht prämiert oder zumindest nominiert. The Brutalist mit Adrian Brody. Ist wahrscheinlich drei auch Stunden hart. Epos. Ja, eben. Ist auch wieder so ein krasses Brett, aber bin ich schon gespannt drauf. Und dann habe ich halt so ein paar Sachen. Also einen, wo ich gar nicht Bock drauf hätte, vor allem auch wieder, weil der Animationsstil nicht meiner ist, aber ich habe so viel Positives gehört. Flow ist ein Animationsfilm über eine Katze. Ich glaube, in dem wird auch kein Wort gesprochen, aber alle sagen, fantastischer Film, muss man gucken. Super, super gut. Ja. Kommt irgendwann jetzt auch raus demnächst. Darf ich dir einen Tipp geben, was du, wenn du die Möglichkeit hast, den im Kino zu sehen, der jetzt dann auch demnächst rauskommt oder schon rausgekommen ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber Hundreds of Beavers. Ja, schon ewig auf der Watchlist. Ich habe jetzt auch die nächsten Wochen nochmal nachgeguckt, ob der nicht doch irgendwo verfügbar ist als Streaming-Ding. Aber es gibt keinerlei Release bei uns. Aber der hat jetzt einen deutschen Kinostart tatsächlich. Hat er jetzt endlich einen, okay. Weil jetzt im Januar unbedingt. Sogar. Werde ich auf jeden Fall schauen, habe ich schon so viel gehört von. Ja, komplett Januar Banane, dieser Film. Also ich durfte ihn schon sehen. Ja? Er ist komplett Banane. Nee, auf jeden Fall. Dann ist der auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Und dann habe ich hier noch zwei Sachen, einfach weil es zwei Regisseure sind, die natürlich sich über ihre Karriere hinweg viel, so ein bisschen wie Guadagnino, viel Puffer aufgebaut haben, sodass ich halt automatisch interessiert bin. Zum einen, dazu gibt es natürlich auch schon einen Trailer, Mickey 17 von Bong Joon-ho mit Robert Pattinson. Ja. Wird, glaube ich, einfach eine gute Zeit. Wird einfach ein lustiger Film wahrscheinlich. Ja, sieht sehr, sehr amüsant aus. Ja, also Robert Pattinson spielt einen Dude, der irgendeinen Vertrag unterschrieben hat und da deswegen immer von einer Firma geklont wird und wird dann scheinbar immer auf Planeten geschickt, um zu checken, ob Menschen da wohnen könnten. Und ja, er stirbt jedes Mal scheinbar und dann wird halt einfach eine neue Version von ihm geklont und wieder dahin geschickt, woanders hin. Und ja, das ist so der Ausgangspunkt für das extrem Science-Fiction natürlich, das Ganze. Und der andere, von dem ich persönlich auch noch gar nicht weiß, worum es überhaupt geht, aber es ist halt eine Bank und es ist ein Regisseur, wo ich immer reingehen muss, weil nicht mal, dass jeder Film absolut mein Ding wäre, aber es ist halt ein richtiger, also es ist ein Auteur-Filmmaker, einfach der wirklich macht, was er machen will. The Battle of Bucktown Cross, der neue Film von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio. Es gibt bisher wirklich nur zwei, drei Behind-the-Scenes-Bilder, mehr gibt es nicht. Der kommt wird schon gedreht? Auf. Ja, also oder ist schon der kommt dieses Jahr angeblich raus. Das ist eigentlich fest angesagt. Und ich meine, was soll man sonst sagen? Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, Boogie Nights, Magnolia. Also, und auch zuletzt hier Der Seidene Faden mochte ich total gern oder Licorice Pizza. Ich mag alles eigentlich, was er macht. Manche Sachen sind dann so, die untersten in seiner Liste für mich sind die, wo ich sage, die sind mir ein bisschen zu schwer, die will ich nicht nochmal gucken, aber die sind trotzdem beeindruckend gewesen, wie The Master. Mhm. Also, ja, und der kommt auch dieses Jahr, deswegen, ich glaube, es tatsächlich wird dann schon, und es gibt wahrscheinlich noch ganz viel, ich habe wirklich nur geguckt, was in meinem Kalender schon steht, also was ich mir selber schon eingetragen habe. Wer weiß, was noch dieses Jahr alles kommt oder angekündigt ist. Wie gesagt, Del Toro's Frankenstein hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm. The Bride. Das ist quasi Frankensteins Braut mit Christian Bale, Jake Gyllenhaal. Wahnsinn. Also, wir haben, glaube ich, ein großartiges Jahr vor uns, wenn wir schon gerade ein großartiges hinter uns hatten. Ja, ich hatte dieses Jahr nicht ganz so super stark wahrgenommen. Also natürlich waren absolute Highlights dabei, aber es gab schon wirklich Monate, wo ich wirklich gar nichts im Kino hatte, was ich sehen wollte dieses Jahr. Also es ist im Sommer öfter so. Klar, Sommer ist so Blockbuster-Zeit, da finde ich mir immer weniger mittlerweile. Da war halt, letztes Jahr war dieses glückliche Jahr mit Barbie und Oppenheimer. Ja. Aber im Sommer ist oft eine Durststrecke, aber diesmal hatte ich auch das Gefühl, dass ich, also wenn ich so gucke, Der Junge und der Reiher, Poor Things, Kinds of Kindness, Zone of Interest, das war, glaube ich, alles im ersten, maximal noch im ersten Quartal oder in den ersten 4 Monaten des Jahres. Mhm. Und ich glaube, im Sommer hatte ich sowieso nur Trap, was ich halt lustig fand, aber ist natürlich eigentlich auch kompletter Banane-Film. Ja, vielleicht war Civil War im Sommer. Ich weiß nicht, wann der rauskam. Den habe ich ja erst im Nachhinein gesehen. Ich glaube, der kam auch so Frühjahr. Der kam so kurz nach Zone of Interest, glaube ich. Aber das, das ist halt schon meine ganze Liste, weißt du? Also außer Challengers. Und da weiß ich auch nicht mehr. Challengers war, der war auch im April. Der war auch nicht jetzt super krass im Sommer drin. Also ich glaube, das war Ich hätte noch 2 Sommerblockbuster. Deadpool und Wolverine und Alien Romulus. Die fand ich tatsächlich gar nicht verkehrt. Ja, also ich dachte, Wolverine hat ja zu einer meiner seltenen Hate-Reviews gehört. Ich weiß, ja. Ja, gut. Boah, und wie ich das auch jetzt weitergeht. Ich ausbauen. Aber Alien Romulus war echt als Alien-Fan ganz nett. Wenn da habe ich albern, von vielen gehört, dass die erste Stunde oder die erste halbe Stunde, oder also am Anfang muss es extrem stark losgehen und dann verliert er sich irgendwann in ich bin nur noch ein Alien-Remake im Grunde. Ah, ich das fand, so, nee, also mein Eindruck war, der Anfang ist eher ein bisschen lame. Mhm. Dann geht's zur Sache, dann verliert er sich in Alien Remake, wie du sagst. Und dann haut er die letzten 20, 15 Minuten raus, die unfassbar unheimlich sind. Und ich habe tatsächlich da teilweise noch ein bisschen Albträume von. Oha. Aber ja, es ist keine Bombe, ist aber auch kein komplett Versagen. Ich finde das handwerklich sehr gut gemacht und sehr unterhaltsam durchgehend. Bisschen blöd, bisschen dumm, aber doch sehr gut. Okay. Fand ich, im Großen und Ganzen. Und wie gesagt, die letzte Kreation, die da erscheint, ist schon sehr, sehr unheimlich. Okay. Ah ja. Na gut. Ich hätte noch so viele andere Filme, über die ich reden möchte, aber ich glaube, wir müssen jetzt. Ja, du kannst gerne noch Honorable Mentions raushauen, also wie du möchtest. Ja, ich könnte noch Linoleum sagen, ich könnte noch Emilia Perez sagen, ich könnte noch Sterben. Ja. Emilia Perez mochte ich sehr gerne, aber je länger der Film vergeht und desto mehr ich drüber höre und warum er eigentlich nicht so gut ist, desto mehr unterschreibe ich das dann auch, deswegen. Ja. Immaculate hätte ich noch, Sad Jokes, ganz toller Film von einem Filmemacher, der auch eher klein ist. Ich hätte noch, den wollten wir nicht erwähnen. Finde ich auch super, wenn Leute jetzt nicht so drin sind, wenn sie, falls sie nie rauskriegen, welcher Film das ist, von dem wir beide, ohne es zu nennen, wissen, was gemeint ist. Ja, aber gut. Wicked hat keiner von uns geguckt, das tut mir natürlich leid, dass wir scheinbar Wicked nicht besprechen. Aber es ist einfach überhaupt nichts für mich. Double Feature. Ja, stimmt, da kommt ja noch der zweite dann. Ja. Das ist auch so ein neuer Trend aber, oder? Dass jetzt Filme nicht mehr als Teil 1 und Teil 2 vermarktet werden. Das war bei Dune ja auch so. Dune 1 wurde nicht als Part 1 vermarktet, bis er wirklich mehrere Wochen lief. Weil ich wusste das bei Wicked nicht, bis wir den dann anlegen konnten. Und da stand dann dabei Wicked Part 1. Ja, das ist schon weird irgendwie, dass man da so. Naja, weil sonst die Leute denken, ach, dann gucke ich mir den an, wenn der zweite Teil rauskommt. Ja, wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, diese Netflix-Krankheit. Ja. Ja. Ah, ein Film, den ich noch erwähnen wollte, den du, glaube ich, auch gesehen hast. I Saw the TV Glow. Oh ja, stimmt. Da habe ich auch irgendwie gedacht, dass du den noch mal erwähnst, weil es ist wirklich einer dieser seltenen Filme, wo ich merke, der will mich nicht ansprechen und das ist auch okay, aber ich hätte schon gern trotzdem einen Film, der irgendwas, der trotzdem noch funktioniert, auch wenn man sich nicht persönlich angesprochen fühlt. Okay, also du konntest nicht mit den Themen viben, mit den Themen. Ich habe diese Themen nicht mal erkannt, sage ich dir ehrlich. Okay. Ich habe im Nachhinein über den Film gelesen und habe im Nachhinein gemerkt, ah, okay, das soll also ein bisschen die Analogie sein. Okay, habe ich ja gar nicht gesehen. Also, so, für mich war da wirklich das Problem, wenn ich erst mehrere Artikel lesen muss, um zu verstehen, worum es überhaupt geht, das ist für mich da ein bisschen. Also, ich finde, ein Film muss schon noch für sich selber funktionieren. Das heißt nicht, dass jeder Film jeden ansprechen muss, aber ich wäre ja absolut offen für das Thema und ich würde es interessant finden. Also, vor allem, weil dieses Thema ja an anderer Stelle, eben wie du mit Emilia Perez gesagt hast, auch verarbeitet wird, auf eine ganz andere Art und Weise. Habe ich nicht verstanden, warum I Saw the TV Glow so gar nicht, so, also wirklich so gar nicht das Thema einmal wirklich benennt. Oder vielleicht bin ich einfach, oder eben, vielleicht bin ich einfach weil da das, falsch ja. gepolt und hab's nicht gecheckt. Hab einfach nicht gerafft, dass er eigentlich die ganze Zeit dieses Thema aufmacht. Ich wurde nicht schlau aus diesem Film. Ist für mich selten, weil also A24-Filme eigentlich immer mich ansprechen oder fast immer. Und aber ist eingekauft. Also der ist quasi selbst produziert und dann eingekauft von A24. Ja, das ist ja bei also ganz vielen von ihren Sachen so. Das muss man immer auch dazu sagen. Das A24-Label ist oft einfach nur Vertrieb und nicht immer, wir produzieren selber. Aber ja, schade, dass du nicht so viben konntest mit dem Film. Weil ich glaube, also es ist mehr als dieses Trans-Thema, um das du so ein bisschen, das du, glaube ich, meintest. Ja, genau. Das ist, glaube ich, nicht das, worum der Film hauptsächlich geht. Okay. Also natürlich, das ist so natürlich auch Teil davon und die Regisseurin, ich hoffe, ich nehme die richtigen Pronomen jetzt, Es ist eine non-binäre Person. Non-binär, okay. Ja, soweit ich das weiß. Ja. Auf jeden Fall, die ist ja eher, das tut mir leid, wenn ich die Pronomen falsch verwende, ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Das gibt es halt im Deutschen nicht, they, them, wir haben das im Deutschen nicht, also da muss man dann, auf jeden Fall geht es noch um so viel mehr. Es geht, glaube ich, um diese also es ist ja nicht nur dieses, dass er sein Leben verschenkt, weil er sich das nicht eingesteht, sondern es ist ja auch ein bisschen das Verklären von Nostalgie, von der Kindheit. Was machst du draus? Als er dann The Pink Opaque nochmal sieht und dann sieht das alles komplett scheiße aus. Und er hatte als Kind so Angst davor, weil es so echt für ihn aussah. Ich glaube, da steckt so, so viel, viel mehr drin als nur dieses Trans-Thema, was natürlich auch wichtig ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, da muss man sich 100% hingeben, mit dem muss man viben können. Und wenn man das nicht kann, dann ist das nicht schlimm oder so. Aber es ist halt dann nicht die Art von Filmen, die man halt gerne guckt. Ich wäre halt für beide Themen zu haben. Das ist das, was mich, also sowohl dieses verklärte Nostalgie finde ich total gut, wenn das mal medial mehr aufgearbeitet wird, weil es halt eine Währung geworden ist, gerade im Mainstream, einfach alles nur mit Nostalgie aufzuladen, selbst mit Nostalgie, die Leute gar nicht selbst erfahren haben. Das ist ja eigentlich das noch absurdere Meta-Level, was wir da haben, eben im Sinne von Stranger Things. Das spricht Leute an, die nichts mit den 80ern persönlich am Hut haben, aber die eine Nostalgie für was entwickeln, was sie gar nicht kennen. Und also absolut spannendes Thema und auch gerade im Bereich Trans-Kino, sage ich mal, gibt es nicht so viel, finde ich. Und vor allem nicht viel, was so in den Mainstream hochbricht. Und I Saw the TV Glow war zumindest für Leute, die Bock auf Kino haben und so, hat der schon stattgefunden, der Film. Eben vielleicht auch durch dieses A24-Label. Aber ich hätte mir ein bisschen zugänglicher gewünscht, einfach. Ich hätte, es ist ein sehr kompromissloser Film, das muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Es war tatsächlich auch ein deutscher Kinostart tatsächlich angesagt. Der ist aber dann still und heimlich abgesagt worden und ist dann nur ins Streaming abgeschoben worden. Ah, okay. Was ein bisschen schade ist, aber gut. Aber ist er auch wirklich sehr Special Interest in der Art, wie er seine Themen verpackt. Also er ist wirklich sehr nischig. Man bringt jetzt nicht Oma Erna das Thema Trans näher mit dem Film. Das funktioniert einfach nicht. Ist okay, muss er ja auch nicht. Aber. Ja, es ist jetzt nicht Leute, die nie mit Trans-Themen in Berührung gekommen sind. Die brauchen den gar nicht gucken, weil ich glaube, dann haben sie gar keinen Einstiegspunkt. Ja. Es ist halt eher für Leute, die es vielleicht erleben oder die Leute in ihrem Umkreis haben, die das dann ein bisschen besser verstehen können. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, nur ein kleiner Teil von dem, was der Film eigentlich erzählt. Ja, vielleicht ist es auch das Problem für mich. Vielleicht nimmt er sich zu viel auf einmal vor. Weil beide Themen, die wir da gerade jetzt mal so grob angesprochen haben, beide Themen sind so komplex potenziell, vielleicht hätte, also es wird ja das eine Thema benutzt, um das andere zu befeuern oder zu ja, weil bildern. Und vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Ja. Weil das alles Themen sind, die, glaube ich, übergreifend sind oder sich überschneiden in gewisser Art und Weise. Und das ist, glaube ich, dieses Collage-artige, was der Film dann vor allem gegen Richtung Ende macht. Dann, vor allem. Also wo ich wirklich manchmal das Gefühl habe, hatte ich jetzt Sekundenschlaf, wo ich dann gar nicht mehr wusste. Ja, ist man im Albtraum, in einem, also wo ist man gerade? Ja. Das fand ich, also ich fand den sehr, sehr gut, sehr einzigartig und sehr faszinierend. Aber wie gesagt, sehr eigen, sehr kompromisslos auf jeden Fall in dem, was erzählt wird und wie es erzählt wird. Ja. Muss man mögen. Vielleicht muss man auch in der Stimmung für sein, um das zu sehen. Ja, ja. Das ist auch ein sehr ruhiger Film und sehr speziell. Aber großartig gespielt von Justice Smith, das muss man auch mal sagen. Ich habe in jeder Sekunde abgekauft, dass er dieser kleine Junge ist, selbst als er alt ist. Ich finde es bei dem vor allem interessant, wie unterschiedlich dem seine Karriere verläuft. Also so, dass das, ich denke dann immer so Detective Pikachu und dann sowas. Also es vor allem, weil er, finde ich, weil er auch nicht so gut in so ein klassisches Rollenbild für Hollywood passt. Ja. Weil er eben, wie du sagst, er wirkt auch wirklich optisch immer noch sehr kindlich. Ich weiß nicht, wie alt er wirklich ist. Aber also er sieht sehr jugendlich aus. Und entweder spielst du natürlich ewig Teenager oder Highschooler für Hollywood. Oder du wirst dann irgendwann so in diese Heartthrob-Ecke geschoben und musst dann attraktiv fürs Mainstream sein. Und ja, ganz gut, dass er trotzdem eine Nische für sich findet, ja. Ja, gut. Okay. Ja, cool. Dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles einmal durch, oder? Ich denke, also, wie gesagt, es gibt noch 100 andere Filme, aber... Ja, klar. Okay. Irgendwo muss man auch mal einen Punkt machen. Wir sind wieder an der 3-Stunden-Marke, wie ich sehe. Wir haben nicht mal Zack Snyder erwähnt, aber ich glaube, das lassen wir. Ach Gott, stimmt, da bin ich ja komplett verdrängt. Guck mal, das sind Sachen, die finden in meinem Kosmos so gar nicht mehr statt, dass ich es wirklich vergesse, dass sie existieren. Ja. Ja, schade. Ich dachte eigentlich auch, dass du da zum Ende des Jahres ein großes eine Lobrede hältst. Nee, diesmal konnte nicht mal ich. Ja, aber mal gucken. Ich weiß gar nicht, was der als nächstes vorhat. Also, ob der weiter mit Netflix-Sachen macht oder keine Ahnung, wo es für den weiter jetzt geht. Man wird sehen. Aus DC ist er, glaube ich, jetzt wirklich endgültig raus. Und ja. Okay, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir wieder Zeit genommen hast, Tobi. Ja, ich immer danke, sehr, sehr bereichernd, dass ich wieder. Ja, ich sage danke, dass ich da sein durfte. Immer, immer gern. Und mal gucken, vielleicht finden wir es, schaffen wir es dieses Jahr ja auch unter dem Jahr mal wieder über irgendeinen Film einzeln zu sprechen. Muss man mal gucken, ob das mal klappt. Das ist immer ein bisschen das Problem natürlich, dass wir räumlich getrennt sind. Das heißt, wir müssen immer schauen, wie wir das am besten technisch umsetzen. Ja. Genau. Aber wäre eigentlich auch mal wieder cool. Gucken wir mal. Fand ich auch, ja. Gut, dann auf ein neues, schönes Kinojahr. Mit vermutlich einigen Perlen, so wie es aussieht zumindest. Die ersten haben wir schon gesehen tatsächlich mit Nosferatu. Und ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch das bereichert hat, reicht es natürlich gerne weiter. Ciao.